Es gibt einen schmalen Grat zwischen Liebe und Hass. Ein breiterer Graben, als du inzwischen Gut und Böse sehen kannst. Da ist ein grauer Platz zwischen Schwarz und Weiß. Aber jeder hat das Recht, den Pfad zu gehen, den er nimmt. Der schmale Grat zwischen Hass und Liebe. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hundepfeife. Ah, ich habe es Jo. gehört. Ich Hund. Ich bin ein Labrador. Oh. Tja, Ich schönen bin guten Abend, hallo. Labrador-Kinn. Ich heiße euch willkommen am Tag der virtuellen Liebe. Ein passendes Thema. Und nein, es ist nicht das, was ihr jetzt denkt. Es geht um Online-Dating. Ja, es ist sowas wie der Muttertag, der von der Blumenindustrie erfunden wurde. Die Online-Partnerbörsen haben ja 2001 sich gedacht, ach, wir brauchen einen eigenen Feiertag. Das ist der Tag der virtuellen Liebe. Heutzutage versteht man natürlich etwas anderes darunter, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Was hat daraufhin denn Leitungswasser, würde ich Online-Dating? sagen. Was hat Online-Dating mit Liebe Leitungswasser. zu tun? Ich weiß Ja, es Liebe und nicht. Leitungswasser. Das Ja. ist zum Liebe machen gedacht, das Online-Dating. Ja, es gibt Ja, aber im Wasser machen ja auch die Fische Liebe, steht auf so T-Shirts, die Leute auf Mallorca Ja. tragen. Ja, hoffentlich wird das dann gut gefiltert, das Wasser. Das Wasser in New York wird auch besonders gut gefiltert, meint zumindest der Bürgermeister von New York. Hey, Best tap into tap good water. health. I never head out without my New York City tap water. Hot outside, I urge every New Yorker to drink up. Tap water is the best. Ja, New York Tap Water is the best. Ist eine relativ subjektive Einschätzung. Es läuft in New York eine riesige Kampagne, dass New York das beste Tapwater hat und überall kann man sich Tapwater trinken an Water Fountains, die ja in Amerika weiter verbreitet sind als hier. Und ja, warum fühlt sich denn der Bürgermeister von New York genötigt, so eine Werbekampagne fürs New Yorker Wasser zu fahren? Vielleicht, weil das Wasser nicht so ganz super toll ist, ja. Also es gibt 18 Toxine im Wasser, das nachgewiesen wurde in New York. 10 davon in extrem hohen Mengen, wie man hier gerade eingeblendet sieht. Ja, also krebserregende Stoffe in 73-prozentiger Überdosierung. Nee, Allerdings. nee, nee, nee, nee, Moment. 73-facher Überdosierung, nicht Genau, 73-facher 73-prozentiger. Überdosierung, 80-fache Überdosierung, die halt gesundheitsschädlich gilt. Allerdings gilt sie nicht gesundheitsschädlich nach New Yorker Trinkwasser. Regelungen. Dementsprechend gibt es gar kein Problem. Die haben einfach mal vor einiger Zeit, schon 20 Jahre her, da haben sie einfach gesagt, okay, wir setzen einfach keine Maximalwerte mehr für diese Toxine fest und dann haben wir kein Problem mehr. Wow, hier kommen erst die richtig großen Zahlen. Ja, nur 892-fache Überdosierung, Potential 288-fache. Effect Cancer, also potenzieller Effekt von haloacetischer Säure ist Krebs. Ja, dazu kommen halt noch 892. andere Sachen wie Blei von alten Bleirohren und andere Sachen. Aber ja, fand ich einfach nur lustig. Das Video ist diese Woche durchs Internet gegangen. Und wenn man da mal, ne, einige Leute sind da argwöhnisch geworden. Und wenn man da halt mal hinter die Kulissen guckt, ja, ich meine, da ist nicht nur Chlor drin, wie es in Amerika allgemein üblich ist, aber das schmecken die Amerikaner ja mittlerweile schon gar nicht mehr. Da sind sie dran gewöhnt. Als Europäer kann man das überhaupt gar nicht trinken, das Leitungswasser da. Aber, tja, und böse Zungen behaupten, dass das auch was damit zu tun hat, dass das Wasserfilter-Business Big Business in Amerika ist. Aber das sind natürlich nur reine Verschwörungstheorien. Ja, Ich wollte ja, gerade ja. sagen, welches Geschlecht haben denn die Frösche in New York? Wechselt öfters mal. Welche Sexualität haben die denn, würde Alex Jones fragen. Das weiß ich auch nicht. Aber ich Ja. meine, dass halt das Tapwater in einer der größten Städte der Welt nicht das Beste sein kann, ist ja irgendwie auch jedem klar, der ein bisschen Gehirn hat, oder? Also keine richtig große Stadt hat richtig tolles Trinkwasser. Es sei denn, sie liegt halt wirklich am Fuß eines Berges, wo dann direkt Unmengen runterkommen. Ja, gerade in Industriestädten ist das halt wirklich so eine Sache. Ich glaube, die Stadt, wo ich das schlechteste Trinkwasser in Europa mitbekommen habe, war in Glasgow, alte Industriestadt. Das war auch gechlort wie ein Schwimmbad. Wir haben mal, ich war mal mit dem Segelschiff in Spanien und da haben wir Verpflegung, Wasser aufgenommen, ich glaube in Tarifa. Und das war auch alles, hast du mit dem Wasser gemacht. Also du hast dir die Zähne geputzt, du hast die Milch angerührt aus Milchpulver und so weiter und so fort. Und alles hat geschmeckt wie Schwimmbad. Wunderbar. Tja, dafür habe ich gehört, dann schmecken die Pommes besser. Naja. Ja, kommen wir direkt zu den kontroversesten Themen. Stop sharing political memes. Ja, hier hat ein Psychologe einen Zwischenruf gestartet in Quillette, dass man doch bitte aufhören soll, political memes beizubehalten, weil sie der Diskussion nicht zu förderlich wären. Darf ich Halte ich fragen? für eine steile These, aber ja. Darf ich was fragen? Bitte. Ist Chris Ferguson verrückt geworden? Ja, er meint einfach aufgrund von seiner persönlichen Sicht, sein Argument ist halt, dass die politischen Memes generell so designt sind, um komplexe Themen auf einzelne Punkte zuzuspitzen, Emotionen zu erregen und ja, Leute, die der politischen These zustimmen, Spaß zu entlocken und Leute, die der politischen These nicht zustimmen, Ärger zu entlocken. Ja, aber das wäre ja eine Er hat komplette. Ein hoher Akademiker, merkte gerade, ne, der hat lange daran geforscht, um das herauszufinden. Ja, das ist ja der gleiche Christopher J. Ferguson, der auch mit Brad Glasgow zusammen, guck mal, da wieder Glasgow. Ich sehe ein Muster. Mit Brad Glasgow zusammen diese Gamergate-Survey Peer-Reviewen hat lassen. Weißt du? Diese Geschichte. Das ist der gleiche Mann, deswegen wundert es mich ein bisschen, weil nimm doch bitte der Anti-Woken-Bewegung die Memes weg und was hat sie denn dann noch zum Kämpfen? Du entwaffnest die im Endeffekt. Das ist doch Unsinn. Ja, er meint, dass im politischen Diskurs alle Nuancen und die Komplexität der politischen Debatten halt quasi verloren gehen würden. Kann man so sehen, ja, aber ich meine, auf dem Niveau, wie politische Debatten mittlerweile geführt werden, sind die sowieso alle schon verloren gegangen. Und man kann mit den Memes einfach nur auf ein Thema hinweisen, dass die Leute vielleicht ein bisschen drüber nachdenken und selber mal nachforschen, aber mehr darf man von Memes auch wirklich nicht erwarten. Wobei es dann. Er gibt auch zu, es gibt einzelne vereinzelte Memes, die einen Sachverhalt perfekt darstellen, aber die sind natürlich in der Minderheit. Gut, ich meine, hängt davon ab, welche politischen Spektren man da abbildet. Ja, also ne, es gibt ja ein hartnäckiges Gerücht, dass ein bestimmtes politisches Spektrum nicht memen kann. Sage ich jetzt einfach mal nichts dazu. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Ja. Er sagt auch, the best evidence we have today is incomplete and limited. Also er traut seiner eigenen Forschung nicht. But it suggests that political memes have a net negative effect on society. Ja, also er hat zwar keine wirklichen wissenschaftlichen Grundlagen dafür, aber es wird suggestiert. Aber ich sehe das schon richtig, dass Parteien weiterhin die Realwelt mit Memes zupflastern dürfen alle 4 Jahre, oder? Tja, Aber naja. nur wenn sie von Demokratie leben, gesponsert sind. Ja, genau, der Arzt Servus sagt auch gerade, wo fängt dein Meme an, wo hört dein Parteiplakat auf? Das ist für mich auch eine sehr verschwommene Geschichte. Ja, deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Linken eigentlich ganz prima memen können, aber halt nicht lustig oder so, sondern nur mit so Dingen wie Istanbul-Konvention und soziale Gerechtigkeit, Femizid. Femizid, ja, solche Geschichten. Genau. Ja, das sind ja die hohen, komplexen politischen Debatten, die ja auch überhaupt gar nicht einseitig geführt werden. Ne? Und ja, ich meine, seine generelle Message ist halt, okay, man sollte die Sachen nicht überspitzen, man sollte nicht zu sehr in seinem eigenen politischen Lager sein, sondern auf Ausgleich bemüht sein, was ja ein hehres Ziel ist. Aber sich dann an Memes abzuarbeiten, da macht man sich nur Feinde mit, das kann ich direkt sagen. Ja, Und also. dann soll sich Chris irgendwie nochmal angucken, wie das bei Gamergate gelaufen ist. Jeglicher Kommunikationsversuch, sei das vor oder nach dem Versuch, die Leute zu diesem Airplay-Ding einzuladen, auf neutralem Grund bei der Society of Professional Journalists, sie haben jegliche Debatte abgelehnt. Und das ge geschieht jedoch mit den Transrechtlern heute genauso. Da wird jede Debatte abgelehnt, die man nicht niederschreien kann. Ich meine, das ist ein hehres Ziel, wie du sagst, Price, aber ich halte das für komplett unrealistisch. Ja, also wie gesagt, mit People get strangely protective of memes. Ja, warum wohl? Weil Wer das ist der Guerillakrieg gegen die großen Medien, sind die Memes. Und die großen Medien hassen es. Ist schon klar. Und die Mächtigen hassen das natürlich auch, weil du unheimlich leicht, unheimlich klar kommunizieren kannst. Dass die da natürlich tausend Sachen reindeuten, aber du eigentlich wirklich nur meinst, dass du irgendwas scheiße findest oder eine gewisse Entscheidung oder so. Aber die stellen ja dann gleich den komischen Luca dahinter, der macht dann eine Auswertung, wie oft das Meme von wem geshared worden ist und wie viele AfD oder junge Alternative Leute darunter waren. Dann macht er Kreise und Wolken und dann gibt's Geld. Tja, Memes don't kill people. People kill people. Haben wir dieses komische EU-Meme-Ding heute eigentlich nochmal drin, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Oh, nee, das Ding, ja, das Problem ist ja, dass man das nicht wirklich zeigen Ja, das kann. ist doof, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich echt mich hinsetze und so eine Art Zensiert das Ding, Ausschnittscollage mache, ja. wo man klar machen kann, woran das hängt. Und dann machen wir vielleicht mal einen Sonderstream dazu. Also wir reden Also von dem Handbook of Hate, was ja durch Fördergelder teilweise erstellt wurde. Handbook of Hate Memes. Great Handbook Handbook of of Memes, Hate genau. Memes. Ja, ich meine, kann man ja mal machen. Allerdings, ja. Wir können sich ja mal zu zweit dran setzen für den nächsten Stream, das vielleicht vorbereiten, wenn wir die Zeit finden. Inzwischen kann man wahrscheinlich das Handbuch auch, wenn man ein bisschen Suchmaschinen bedienen kann, ohne weiteres finden. Das hat sich relativ schnell verbreitet, nachdem es dann mal draußen war aus seinem Buch. Ja, also in der letzten Woche auf jeden Fall habe ich dann doch einige Quellen auch gefunden. Danke übrigens an auch einige Zuschauer, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, danke. Thumbs up. Und ja, wunderbar. Ja, da sind schon einige Memes drin gewesen, die ja, okay, seltsam waren. Aber einige waren auch lustig. Einige kannte ich sogar noch nicht. Tja, das ist jetzt leider kein Meme. Wenn das Auto seinen Fahrer überführt, das ist Oberlandesgericht Frankfurt erlaubt PKW als Belastungszeugen. Das Auto, dein Feind. Dein Auto, dein Feind. Ja, hättest du sie mal besser nicht vertraut. Ja, hier geht es im Endeffekt um einen Punkt, den sehr viele Datenschützer schon lange aufgegeben haben zu verteidigen, weil die Technik einfach allgemein so akzeptiert wurde. Es geht einfach um irgendwelche Systeme, die im Auto sind, die nach Hause funken, die Telemetriedaten des Autos weitergeben, die Positionsdaten des Autos weitergeben und die dann halt von Unternehmen bzw. Fahrzeugherstellern gespeichert werden. Hier geht es ganz konkret um einen Mercedes Me Connect Dienst, ja, von Mercedes der Firma. Da gab es im Endeffekt eine Anklage gegen einen Flüchtigen, der für die Ermittlungsbehörden nicht zu lokalisieren war. Allerdings, da kam für die Staatsanwaltschaft passend, dass ein Dritter dem flüchtigen Angeklagten mit seinem PKW der Marke Mercedes-Benz auf der Flucht behilflich gewesen sein könnte. Doch wohin hat er ihn gefahren? Und dann hat quasi die Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsrichter die Mercedes-Benz AG verpflichtet, über einen Ermittlungsrichter die Mercedes-Benz AG verpflichtet, über die in Echtzeit aufgezeichneten Standortdaten dieses Fahrzeuges Auskunft zu erteilen. Und Mercedes hat dagegen halt geklagt, weil die meinten, ja, wir wollen die Daten nicht unbedingt rausgeben, weil wenn wir die Daten rausgeben, vielleicht wollen die Kunden uns die Daten dann nicht mehr freiwillig geben. Ja, denn jede Fahrt mit dem Fahrzeug ist aufgezeichnet. Ja, die Telemetriedaten, Reifendruck, Kilometerstand und der Fahrzeugstandort werden dort immer an den Server übertragen, über dieses Mercedes-System. Und ja. Paragraph 100 Strafgesetz, Prozessordnung, Strafprozessordnung, nicht Strafgesetz, Prozessordnung, lässt es jetzt mittlerweile zu, wurde jetzt quasi richterlich festgestellt, dass solche Telemetriedaten ausgenutzt werden dürfen. Vorher wurde das ausgeschlossen auf mehreren Ebenen, dass sowas nie passieren würde. Aber mittlerweile ist das im Endeffekt bei Autos Usus und das heißt, wenn da jetzt das bei Autos genutzt werden darf, dann kann das auch auf andere Dienste ausgeweitet werden. Denkt mal an Handys, ne? Habt ihr euer GPS an bei Handys, ne? Habt ihr euch irgendwo eingeloggt bei irgendeinem Scooter oder sonst irgendwas? Wart ihr bei Google Maps und dann habt ihr euch navigieren lassen oder sowas? Ja, das sind alles Standortdaten, die im Zweifelsfall halt dann jetzt angefragt werden können. Und ja, so müssten auf der Grundlage von Paragraph 100 Strafprozessordnung auch die Nutzung von Suchbegriffen einer Online-Suchmaschine und Nutzungsdaten sein, nach dem Prinzip. Die könnten bei Google angefordert werden. Also es geht auch um Texteingaben, Formulareingaben, habt ihr euch angemeldet, habt ihr euch nicht angemeldet. Das kann jetzt alles aus diesem Paragraph 100 Strafprozessordnung rausgezogen werden, der an sich überhaupt gar nicht dafür gedacht war. Und ja, lustigerweise beispielsweise auch, wenn ihr Telefonate führt und habt das benutzt dafür die Freisprechanlage im Auto, dürfte rein theoretisch dieses Gespräch aufgezeichnet werden und im Falle einer Freisprechanlage im Kfz werden auf dieser Linie auch die Kommunikationsinhalte als Nutzungsdaten zu begreifen. Ja, nicht als Inhalte, sondern als Nutzungsdaten. Und auf Nutzungsdaten darf halt Staatsanwaltschaft und die Gerichte dürfen zugreifen. Ja, das Auto dein Feind. Wer hätte es gedacht? Ne, wie gesagt, bevor diese ganzen Systeme eingeführt wurden, haben die Datenschützer davor gewarnt. Und ja, Convenience und Konzerninteresse schlägt halt die Vorsicht, was das angeht. Und ja, wer hätte es gedacht? Wundert mich ehrlich gesagt, dass es jetzt erst so einen Fall gab, weil diese Systeme gibt es ja schon länger. Aber erst jetzt dürfen die Strafverfolgungsbehörden da auch wirklich drauf Zugriff nehmen. Ja. Dem brauchen ja auch gar keine Funkzellenabfrage oder sowas mehr. Okay. Oder unanständig. Virtuelle Liebe. Hersfelder Bürgermeister wirbt für Ausstellung seiner Frau. Oh Gott, worum geht's denn hier? Ja, das ist ein lustiges Beispiel, finde ich, wie das Playbook der Woken bis runter in die Provinz wirkt. Also wir haben hier den Bürgermeister von Bad Hersfeld. Der hat auf einer Veranstaltung, wo er als Bürgermeister war, für die Ausstellung seiner Frau im gleichen Gebäude geworben. Und das haben ihm einige Leute übel genommen. Und dann ist natürlich auch ein bisschen Gerede aufgekommen, wie ist die Frau denn an die Ausstellung gekommen und so weiter und so fort. Und er verteidigt sich. Also erstmal sagen seine Kritiker, so etwas macht man nicht. Peinlich, unangenehm und unanständig. Stil und Format drücken sich damit nicht aus, sagen seine Gegner. Also das sind ihre Zitate. Und er sagt, das ist reine Hetze gegen meine Frau und ich. Also gegen meine Frau und mich. Das ist beleidigend gegenüber meiner Frau und beschämend für alle Frauen, die einen eigenen erfolgreichen Weg gehen. Und abgerundet hat er dieses Sahnehäubchen dann mit: Für echte Gleichstellung der Frauen haben manche in dieser Stadt noch einen weiten Weg zu gehen. Ja, ganz interessant, ne, wie das so durchsickert und wie man mit den gleichen Talking Points jetzt schon versucht, auf der niedrigsten Provinz Possensprossenleiter irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Genau, was ist hier denn los? Ist das überhaupt okay? Umdrehen und sagen, warum hast du Frauen? Ja. Super Dreck. Ne? Also, das finde ich gut, dass Leute auch halt, ne, das auf allen Ebenen implementieren. Ihr wollt Essex meine Frau fertig machen, mundtot wollt ihr die machen. Hm? Naja, bla bla bla bla. Ich denke, dass er wird bald an die Öffentlichkeit treten und verkünden, dass hinter dem Mobbing gegen seine Frau ein weit verzweigtes, international gut vernetztes rechtes Netzwerk steht. Price. Dieser Blogbeitrag ist nicht von der Pressefreiheit geschützt. Ja. Müssen wir bald ein Magazin machen. Ja, hier geht es im Endeffekt um eine Anfrage von dieser Plattform Frag den Staat, die ja so Informationsfreiheitsanfragen für möglich alle möglichen staatlichen Stellen rauskitzeln und das journalistisch verarbeiten und teilweise halt auch in eigenen Blogbeiträgen mit Rechercheteams von ARD, ZDF, Öffentlich-Rechtlichen dann in die Öffentlichkeit bringen, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die im Interesse der Öffentlichkeit sind, ne? Sei es Datenschutz, irgendwelche Gesetzesvorhaben, irgendwelche anderen Sachen, die halt teilweise auch nur ein politisches Interesse drin steckt, aber teilweise halt auch Sachen, die wirklich der Öffentlichkeit, ja, im öffentlichen Interesse sind, im weitesten Sinne, nicht nur irgendwie parteipolitisch genutzt werden sollen. Hier geht es jetzt um eine Anfrage gegenüber dem, dem Büro des ehemaligen Kanzlers Gerhard Schröder. Sollte quasi herausgefunden werden, das Büro des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder sollte verpflichtet werden, Auskunft zu den Gesprächsterminen des Altkanzlers zu erteilen. Hintergrund ist die Nähe Schröders zu russischen Energiekonzernen und die Diskussion über die Ausstattung des Altkanzlers mit einem Büro im Bundestag, das auch für Lobbytätigkeiten genutzt wurde. Deren Lesart nach. Und im Endeffekt hat da jetzt das Verwaltungsgericht gesagt, das Bundesverwaltungsgericht, so ja, das geht leider nicht, weil ihr beruft euch hier aus einem Auskunftsanspruch nach Landesrecht. Das lässt sich so eins zu eins nicht auf Bundesrecht übertragen. Und nach Bundesrecht ist es so, dass ein Auskunftsanspruch gegenüber der Bundesbehörden nur aus der Pressefreiheit hergeleitet werden kann. Und da ja der Schutz der Pressefreiheit knüpfe an das sächliche Substrat einer Publikation in gedruckter und zur Verbreitung geeigneter und bestimmter Form. Also es muss ein Druckerzeugnis sein. Das ist ein starkes Stück eigentlich, ne? Das hat ja der Gange aber geschrieben, dass er das musste, ein Druckerzeugnis vorlegen musste, so ungefähr, sonst wäre er nicht Presse. Also nochmal, es gibt Landesgesetzgebungen, die sagen das nicht, aber Bundesgesetzgebung sagt das und man kann nicht sich auf, das ist ja eine Anfrage gegenüber einer dem Bund zugehörigen Stelle, Altkanzlerbüro, Sachen, ja, und die haben das halt damit abgelehnt. Gut, würde ich jetzt auch sagen, ist ein etwas vorgeschobener Grund, beziehungsweise ein sehr formalistischer Grund. Aber ja, die sagen, dass der Betreffende bezüglich der Publikation eines Druckerzeugnisses tätig ist, ist notwendig. Und wir können dem nicht gleichsetzen, weil dann würden wir einen Präzedenzfall erzeugen. Das kann man in der Eile nicht machen. Dass halt ein Online-Medium einem Printerzeugnis auf Bundesebene gleichgesetzt wird, lässt sich jedenfalls nicht schon aufgrund der im Eilverfahren nur möglichen summarischen rechtlichen Prüfung mit einer hohen, die hier endgültigen Vorwegnahme der Hauptsache rechtfertigen Wahrscheinlichkeit annehmen lassen. Also da müsste jetzt erstmal ein ganzer juristischer Prozess in Gang gesetzt werden, der ein, zwei Jahre dauert, bis man das festlegen könnte. Und kurzfristig will das Verwaltungsgericht ja auch keine Ausnahme machen, weil man muss sich halt ans Gesetz halten. Und das Gesetz gibt das derzeit nicht her. Ja. Aber steht auch nichts von Papier oder Druckerzeugnis im Gesetz, glaube ich. Das haben die sich doch irgendwie ausgedacht. Und was ist denn mit Fernsehsendern? Okay, Arte Magazin, ja, Bild TV, okay, die beiden sind im Trockenen, aber wer von den anderen bringt denn ein eigenes Druckerzeugnis raus? Welche Radiosender bringen ein eigenes Druckerzeugnis raus? Die sind nicht unter Pressefreiheit, sondern unter Rundfunkfreiheit. Ach, da gibt es auch noch mehr, aber Videos haben. Aber in eine von den beiden Sachen müssen sie es halt einordnen. Das geht ja nicht. Das ist ja. Und dann sich zu weigern, einen Präzedenzfall zu schaffen, das ist euer Job, Leute. Einen Präzedenzfall zu schaffen. Ich meine, dann entscheidet das halt. Präzedenzfall ist nicht das richtige Wort. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Es wäre eine Ausnahme gewesen. So, und die wollten sie halt hier nicht zulassen, weil es grundlegend geklärt werden muss. Ja. Wie gesagt, die haben sich da formaljuristisch schon korrekt verhalten, aber es zeigt halt, dass da eine Gesetzeslücke quasi noch gibt, die muss halt noch geändert werden. Das heißt jetzt auch nicht, dass halt hier journalistisch redaktionelle Online-Medien werden sowohl in der jüngeren Kammerrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als auch vom Bundesgerichtshof ohne nähere Begründung dem Schutz der Pressefreiheit unterstellt. Also generell genießen die Pressefreiheit, aber nicht bei diesen Informationsfreiheitsanfragen. Okay. So, also es ist jetzt nicht so, dass denen die journalistische Tätigkeit komplett entzogen wird. Allerdings ist es jetzt so, da das Verwaltungsgericht in dieser Sache das so entschieden hat, könnte man mit dieser Begründung auch andere Sachen wieder einschränken. Deswegen ist das halt eine Sache, die jetzt wirklich mal geklärt werden muss. So, apropos jemanden die journalistische Genehmigung entziehen. Ja? Ein Artikel von Mohammed Amjad. Nein, ich möchte ihm nicht die journalistische Genehmigung. Ich zweifle seine Eignung an. Nach diesem Artikel mal wieder. Ich zweifle seine Eignung an. Er ist ein sehr guter Aktivist, der kann mit Sprache umgehen. Er schreibt einen Artikel, den man lesen kann. Allerdings drehen sich diese Artikel irgendwie immer nur um sein Selbstbefinden, und zwar um nur, meistens sogar nur um sein Selbstbefinden, dem Teil, den er migrantisch sieht, oder den er als queer bezeichnet. Aber weit von dieser Blase, sage ich jetzt mal, entfernen sich seine Artikel nie. Er ist da in gewisser Weise ein One-Trick-Pony. Und hier haben wir eine Veröffentlichung von ihm zum Jahrestag des Attentats am Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da war ein junger Mann, der hat da mehr oder weniger wahllos auf Leute geschossen. Vor allem auf Ausländer. Und später kam halt diese Geschichte, dass er angeblich gemobbt worden ist, dass das eine Rachetat war, dass er aber auch wohl ja, jede Menge Paraphernalia zu irgendwelchen rechten Sachen daheim hatte. Und inzwischen ist es halt soweit, dass die Partei, also dass die Medien und die Politik dieses Attentat umdeuten. Und das gab eine ganze Menge Artikel, für die der hier von Mohammed stellvertretend steht, die alle diesen Tenor blasen. Also es war ein rechtsextremer Anschlag, lasst euch nichts einreden. Es war kein Amoklauf. Der Typ war ein harter Nazi. Ja, ich halte das halt immer noch für eine Interpretationsmöglichkeit. Ich sehe aber auf jeden Fall auch die andere Möglichkeit, dass dieser Typ halt aufgrund seiner Andersartigkeit von anderen Leuten extrem gehänselt worden ist und extrem gemobbt worden ist und dass dabei eben einfach irgendwann der Faden gerissen ist. Es ist super traurig, dass jemand sowas tut, und die Opfer tun mir alle sehr leid. Aber halt, das hier finde ich unappetitlich. Mit einer konzentrierten Aktion von ganz vielen Beiträgen halt nochmal zu zementieren, zu sagen, das ist ganz sicher rechter Terror und der, also. Ja, und Verschwörungstheorien, ja. Ne? Ja, macht hier ja alle möglichen. Also, hier wird ja wieder irgendwie behauptet. Ja, auch dieses München hat eine dunkle Tradition als rechter Terrorhauptstadt, weil es halt da Anschläge gab. Ich meine, weil das halt auch einen historischen Hintergrund hat, das ist alles so, ja, was sollen wir denn dagegen tun, dass München nun mal die Stadt ist, in der der Bürgerbräukeller steht? Da können wir ja auch nicht wirklich was dran tun. Ja, der Täter handelt im Namen der White Supremacy, was ja auch so ein Riesenkonzept ist, wo sie auch Dinge wie Meritokratie und wollte gezielt nicht weiße Menschen töten, ja, aber doch mit einem Motiv, mit einem Sinti und mit einem Teil. Ja, das wage ich zu bezweifeln, dass das doch, es sind auch Sinti und Roma getötet worden. Also das ja, aber ich meine, dass das irgendwo drin vorgekommen ist in irgendwelchen. Ich weiß es nicht. Der Typ wird ein. Ich meine, das war ja auch ein Minderjähriger. Das waren. Viele sind zu der Zeit, haben dann irgendwie einen Drall nach rechts oder nach links. Die Depolitisierung von rassistischer Gewalt. Die geringe Aufmerksamkeit und Ignoranz fiel vor allem auf die Angehörigen der Opfer zurück. Die alleine mit ihrem Schmerz, bla bla bla, als ob das irgendwas bringen würde für die, als ob das irgendwie die Leute wieder lebendig machen würde oder so. Ja, oder als ob das dadurch dann, aber in gewisser Weise ist es so, wir sind wieder bei dem religiösen Ding, es ist wie ein Kult. Du hast jetzt Märtyrer, die sind im Kampf gegen den Faschismus gefallen. Ja, und der bringt ja auch den Namen von den Leuten. Die sind nicht gefallen, weil jemandem die Sicherungen komplett durchgebrannt sind und er einfach auf jeden geschossen hat, der so aussah wie seine Peiniger. Ja? Also diese Möglichkeit wird ja mit so einer Aktion, also diese Möglichkeit, den Anschlag so zu sehen, das ist ja das, was hier entfernt werden soll, indem die gesamte Presse schreibt, es war ein rechtsextremer Anschlag. Das wird wie in Hanau sein, da werden wir irgendwann auch solche Artikel bekommen, die kriegen wir ja teilweise jetzt schon, und wir kennen das Framing, dass Hanau immer in einem Atemzug mit Halle genannt wird, wo es ganz klar ein politisch motivierter Attentäter war, der darum geschossen hat. Und in Hanau war es halt jemand, der geglaubt hat, der CIA hätte eine direkte Verbindung in sein Gehirn. Und das wird auch kleingeredet einfach. Eine Springer-Meta-Studie. Are Republicans and Conservatives more likely to believe conspiracy theories? Ja. Ja. Geht um den amerikanischen Sektor mal wieder. Gar nicht mal um Europa. Allerdings werden da ja immer Rückschlüsse gezogen. Und nach ganz vielen Versuchen mit unterschiedlichen verschiedenen Conspiracy Theories, irgendwie 50, 60 Stück, ich weiß es gar nicht mehr, haben die gerade untersucht. Genau, da sieht man es auch im Schaubild. Da sieht man, wie ist da die Normalverteilung. Gewisse Conspiracy Theories werden halt eher aus dem konservativen Lager vertreten, andere werden aus dem liberalen Lager mehr vertreten. Es gibt einige, die sind halt relativ gleich verteilt, sowas wie Fluoride in Water, Rothschilds, also dass Fluorid im Wasser schädlich wäre, Rothschilds, muss man nicht so genau sagen, ne, dass ja, dann die böse, böse Conspiracy Theory, dass irgendwie genmanipuliertes Essen schlecht für einen wäre. Und ja, also hier wurden einfach Sachen rausgenommen, die halt aus Conspiracy Theories bezeichnet wurden. Wie man hier sieht, es gibt halt manche, die sind eher weiter verbreitet im rechten Lager, manche weiter verbreitet im linken Lager. Es gibt nur ganz einige wenige, die nur komplett in einem Spektrum sind. Das heißt auch, Leute, die dem amerikanisch-linken Spektrum zugeordnet sind, sehen manche Sachen auch skeptisch, die Konservativen skeptisch sehen. Und generell kann man davon ausgehen, dass es nicht so ist, dass eine Seite anfälliger ist für Conspiracy Theories als die andere, je nachdem, wie man Conspiracy Theories natürlich bezeichnet. Ja, aber zumindest in dem, was halt landläufig in Forscherkreisen als Conspiracy Theory geht, ist da die Verteilung so, dass es keinen Unterschied macht. Alle glauben dran, es ist nicht so, dass die eine Seite döver wäre, in Anführungszeichen, als die andere oder leichter zu beeindrucken oder weniger den Fakten glaubt oder weniger irgendwie an Nachrichtenmedien gebunden ist. Hier wird natürlich wieder unterstellt, dass Fox News als Nachrichtenmedium gilt, leicht auf einer Höhe mit CNN, obwohl die beide Sachen ja mittlerweile sehr vom unterschiedlichen politischen Spektrum geprägt sind. Aber das mit den Konservativen, das könnte ja zusammenpassen, weil die auch häufig gläubig sind. Und da glaubt man ja schon die erste Verschwörungstheorie. Ne? Ah. So. Der Chat fragt, ob Elvis lebt dabei ist. Und der Chat will auch wissen, ob die Patriarchatstheorie dabei ist. Die habe ich auch nicht gesehen. Ja. Nee, also wie gesagt, es gibt halt einige, muss ja jetzt nicht alle runtersprechen. Ne? Also ich meine zum Beispiel Holocaust-Denial, nehmen wir mal einfach das ganz kontroverseste Thema, da das ist bei der Nulllinie, da glauben irgendwie alle dran. Ja, fantastisch. Das ist toll. Punkt, alle zusammen. Nur, ne Moment mal, noch weiter zusammen geht's bei Dangers of GMO, bei Pharma Invents Disease, nee, JFK Assassin, wo ist der schwarze, wo ist nur der schwarze Punkt zu sehen? Da ist doch eins. Und nur der Schwarze, das ist JFK Assassination. Da glauben nur Rechte dran. Single Group Control, weiß ich jetzt gerade nicht, was das war. Single Group Control ist wahrscheinlich sowas, die 1% oder ähnliche Dinge. Könnte ich jetzt noch mal gucken, hab den Tab aber schon gar nicht mehr auf. Ja, es ist einfach nur eine interessante Metastudie. Also es gab mehrere Befragungen mit Leuten, aber hauptsächlich ist es halt auch wieder ein Mischmasch zwischen einer eigen angefertigten Studie und einer Metastudie aus ganz vielen anderen Studien. Wo es natürlich auch immer wieder drauf kommt, welche Studien wählt man aus und welche nicht. So, aber generell ist das einfach eine lustige Studie. Was ist denn Bush Breached Leaves? Hurricane irgendwas in New Orleans war, da gab es ja Überflutungen und da gibt es halt die Theorie, dass da dass gewisse Gebiete, wo halt einkommensschwächere Leute waren, damit reiche. Jetzt war es die Deiche, er hätte die Deiche aufgemacht, damit das Wasser in die ärmeren Gebiete fließt. Okay. Koch Brothers World Control. Ja, Koch Brothers. Ja. Alien Cover-Up ist eher ein linkes Spektrum. Das ist eigentlich Trump faked Covid. Aber ehrlich, hab ich habe gerade gesehen, Trump faked Covid. Dass er es selber nicht hatte, oder wie? Oder dass er es komplett erfunden hat. Trump ist ein Russian Asset, finde ich auch gut. Dann würde ich eher sagen, dass er es hatte, weil Er hat gefaked, dass er es hatte, okay. Ja. Intentionally spread. Ja, wissen wir Bescheid. Fluorescent Lightbulbs, weiß ich auch gar nicht, was das ist. Wir bleiben bei Verschwörungstheorien. Oh ja. Faschisten und transfeindliche Feministen, das ist die queere Querfront. Haben sie endlich gefunden. Endlich, ne? Und endlich, nachdem sie so die letzten 3 Wochen schon beschworen haben, haben sie jetzt gefunden, oder wie? Wie ein rechtsradikales Netzwerk Feministinnen für den Faschismus rekrutiert. Allein der Titel. Ich meine, man sieht praktisch den Dyke March, nur man sieht ihn in den Uniformen schon wahrscheinlich. Sie sagen also auch so Sachen hier wie Feminazi oder wie? Wenn Ökoterroristinnen auf Turf umschulen. Also da wird gesagt, also die Rechten haben schon den Ursprung unterwandert, irgendwo die linke Ökobewegung praktisch. Für amerikanische Faschistinnen war es ein leichtes, Turf-Gruppen zu infiltrieren und zu absorbieren. Das rechtsextreme Blatt Radix Journal beschreibt die Taktik selbst. Transexkludierende Feministinnen beharren auf das Zweigeschlechtersystem, negieren also dritte oder weitere Geschlechter. Dass die Wissenschaft längst anerkannt hat, dass es mehrere Geschlechter gibt, in Klammern Quelle, interessiert sie nicht. Nach dieser Logik seien Transfrauen in Wahrheit gewalttätige Männer, die sich quasi als Frauen verkleiden, um echten Frauen Schaden zuzufügen. Dass Transmenschen in Wahrheit viel öfter Opfer von Gewalt werden, interessiert sie ebenfalls nicht. Menschen mit solchen Einstellungen nehmen alle Männer oft als verdorben und gewalttätig und Frauen als zerbrechliche Opfer wahr. Obwohl sie sich als Feministinnen verstehen, gehen sie also seltsamerweise von einer biologischen Hierarchie aus. Obwohl? Ja, aber eigentlich, weil sie müssten doch, wenn sie gute, echte Feministin wären, hätten sie schon lange ihr Haupt mit Asche und so und wären zu Kreuze gekommen und hätten gesagt, ja, es gibt 12 Geschlechter, große Führerin. Hier liegt der Knackpunkt. Wer von dieser Hierarchie überzeugt sei, den könne man leicht von anderen biologischen Hierarchien überzeugen. Hey, weißt du noch, letztens, als ich dir erzählt habe, dass Frauen irgendwie weniger Oberkörperstärke haben, wusstest du, dass Hitler... Klar, so geht das. Klar, man kann dann direkt von Frauen sind nicht so stark wie Männer, fährt der Zug direkt nach Nürnberg. Ich verstehe es. Aber die Verschwörungstheoretiker sind andere, ne? Volksverpetzer. Der deutsche Adel finanziert LGBTQ-feindliche Initiativen. Also sowas wie Stiftung für Familienwerte oder andere christliche Initiativen. Habt ihr gedacht? Ich meine, natürlich werden konservative Leute, und dazu zählt der Adel halt meist, werden halt auch die Dinge unterstützen, die sie möchten. Bei George Soros schreit ihr immer alle rum, wenn die Leute sagen, er soll aufhören mit dem Unsinn. Und bei denen schreit ihr jetzt auf einmal rum. Ich verstehe euch nicht ganz. Mammon, du wolltest was sagen? Weiß jetzt nicht mehr. Nicht so richtig gewesen, glaube ich. Ja, und dann haben wir hier halt... Was haben wir denn hier unten eigentlich? Ich sehe nur Spenden, wie, politische Macht. Du die siehst verschwindet wie da irgendwo nach rechts. Von Storch, wie die Spinne direkt in der Mitte des Netzes sitzt. Aus ganz vielen Organisationen. Bei ihr darf man das ja sagen, bei Annetta Kahane nicht. Da ist es eine antisemitische Dog-Whistle. Also nicht, dass der Artikel das sagen würde, aber dieses Schaubild sieht halt für mich irgendwie so aus mit diesem Beatrix von Storch in der Mitte und ihrem Ehemann. Und dann gibt es irgendwelche... Nein, die beteiligen sich an irgendwelchen Stiftungen für Familienwerte. Jemand, der in der AfD ist, ist konservativ. Was werdet ihr mir als nächstes erzählen, Volksverpetzer? Das ist ja katholisch. Das ist ein billiges Schaubild auch. Das ist ja auch problematisch, dass sie den Ehemann da von unten mit seinem Pfeil Richtung Ohrenstorch zeigen lassen. Das ist sehr heteronormativ, würde ich sagen. Das ist so. Ja, aber ich meine, wie kommt man denn auf die in Mitte zu sitzen, als wenn die da irgendwie Fäden spinnen würde? Kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich hat die da, ich meine, das macht jeder von diesen Politikern oder Leuten, die halt auch Geld haben, keine Ahnung. Und die bauen sich ein Netzwerk mit Leuten, die Geld haben, weil die brauchen Geld für alles Mögliche. Mhm. Wie halt diesen Hubert Liebherr, den ja, die von Storch halt aber offensichtlich kennen. Könnt ihr entziffern, was unten in diesem grünen Kasten steht? Weil für mich ist das zu klein. Anti-Gender-Initiativen, religiöse ExtremistInnen und Rechtsradikale kooperieren, bemühen sich um teilweise harmloses Auftreten, Pfeil zu Spenden, Pfeil zu politische Macht. Ja, aber und die Amadeo-Antonio-Stiftung hat überall so einen großen Button auf ihren Seiten, wo steht, spenden Sie. Ja, Antifreiheitsinitiativen und linke Extremisten. Es ist mal wieder die vollständige Projektion. Also alles, was spenden, versuchen machen doch seine politische Macht aus. Mit Homosexualität und lauter solchen eigentlich für jeden offensichtlichen Dingen, dass die nicht weiter schlimm sind, sich irgendwie zu profilieren. Als wäre das irgendwie das neue Gerechtigkeitsthema. Ja. Ja, und der Chat hat natürlich sich um recht. Harmloses Auftreten, Spenden, politische Macht. Der Chat hat natürlich recht, das Schaubild ist grauenhaft. Das ist auch von der Autorin des Artikels. Der Artikel ist auch grauenhaft. Quod erat demonstrandum. Unten drunter gibt es dann noch einen schönen Absatz, wenn du noch ein bisschen scrollst. Der heißt, LGBTQ-Feindinnen sind global vernetzt. Wow. Also und vor allem die Christen. Globo, Anti-Homo. Wahrscheinlich übers Internet oder so. Uiuiui. Es gibt außerhalb Europas zwei Länder, die größere Summen Geld in Anti-Gender-Kampagnen stecken, die Vereinigten Staaten und Russland. Ja, die haben ganz viele gemeinsame Interessen, ich verstehe ja, schon. Ja, Schachmatt-Atheisten. Ja, rechte Christinnen, bla bla bla, Roe versus Wade, Putin, natürlich, Putin, was auch immer. Es gibt mehrere Anknüpfungspunkte zwischen sogenannten TERFs, christlichen FundamentalistInnen, RechtsextremistInnen, PopulistInnen und so Querdenker, sogar QuerdenkerInnen. Verbunden sind sich diese Gruppen zum Beispiel oft in antisemitisch konnotierten Verschwörungsmythen. Guck mal, da haben wir das auch noch untergebracht. Deutlich wird das im Artikel Who are the rich white men institutionalizing transgender ideology im Federalist, einer populistischen Desinformationswebseite und so weiter und so weiter. Alles ganz schrecklich. Irgendwie sind da lauter, auch hierzulande denken QueerfeindInnen und AntisemitInnen ähnlich, erklärt Veronika Kracher in Weltauer News. Haben wir schon besprochen, den Artikel. Aber schön, dass du auch hier wieder für alle zu sehen auftauchst, Veronika. Hier schlagen transphobe FaschistInnen die Brücke zur White Replacement Theory. Nach dieser Theorie des großen Austauschs sollen Schwarze Weiße als dominante Bevölkerung ersetzen. Weiße Transpersonen werden dann zum Hassobjekt, weil sie ihrer nationalen Pflicht zur Fortpflanzung nicht nachkommen und eine angebliche weiße Rasse schwächen. In welchen Köpfen? Das ist auch so eine Art von Meme, was da produziert wird, aber das ist dann eben nicht visuell, sondern nur sprachlich oder so. Also, das ist doch irgendwie hergeholt und erfunden. Die Gegenanalyse. Ja, die leben zwar von Spenden angeblich, aber vieles wird ja von Großspendern. Also nur mit kleinen Spenden oder so, wie irgendein angeblich Anti-Gender-Verein. Habe ich zwar noch nie was von gehört, aber vielleicht gibt es ja sowas tatsächlich. Mit nur so ein paar kleinen Spenden kommen sie doch nicht an politische Macht. So viele fit. Na guck mal, der Volksverpetzer hat sich doch ganz gut gemausert dafür. Ja, dass es von, spricht auch von großen Geldgebern an der Asche und nicht nur von so kleinen Leuten. Ja. Das Fazit des Artikels. LGBTQ feindliche Positionen sind eng mit rechten Positionen verwoben. Ach ja. Ja, klar, weil die alle daran glauben, dass es irgendwie zwei Geschlechter gibt, ne? Weil das ja mal die ganze Zeit zieht sich dazu durch, dass die Leute, die an zwei Geschlechter glauben, dass die auf jeden Fall üble Nazis sind. Das zieht sich doch hier so durch. Ne? Dass halt Nazis sagen, Schwule, wir wissen alle, was die echten Nazis mit Schwulen gemacht haben. Und die andere Seite sagt, hey, würdet ihr das bitte vielleicht nicht den Kindern irgendwie so als Propaganda reinschieben? Mhm. Und das ist das Gleiche. Das kommt in einen Topf beim Volksverpetzer, weil wir haben gelernt, es reicht nur einmal Glauben an zum Beispiel die zwei Geschlechter und ruckzuck am Ende hast du eine Uniform an. Ja. Das Netz reicht unglaublich weit von amerikanischen christlichen FundamentalistInnen über russische Oligarchen und Oligarchinnen, möchte ich da ergänzen, ÖkoterroristInnen, vermeintliche FeministInnen bis zur AfD. Die Zusammenhänge sind so weitreichend und verwirrend, dass der Artikel nicht annähernd auf alle Verzweigungen eingehen konnte. Feststeht. Queerer Hass ist nicht nur eine Gefahr für unmittelbar Betroffene, sondern auch für die Demokratie. Bing, bing, bing, bing, bingo. Wir haben ein Bingo, glaube ich. Das war jetzt Demokratie. Wir hatten Frau Kracher, genau. Und konservativ, genau. Wunderbar. Gewinn geht an den Herrn dahin. Alle Keywords drin, ja. Es darf deshalb nicht als unwichtiges Randphänomen abgetan werden, sondern muss als demokratiegefährdende und faschistische Kraft ernst genommen werden. Ja, die Realität ist faschistisch und demokratiegefährdend. Wenn du dich mit den Prinzipien der feministischen Außenpolitik beschäftigt hättest, wüsstest du ja, dass man da irgendwie nur, wie war das? Der sich vom Realismus abwenden muss. Und dann es gibt geht nur das zwei Gewehre einfacher. Da, die noch funktionieren in der Bundeswehr. Ja. Ja. Wunderbar, also super. Ja, und hier was Ähnliches, was aber auf der anderen Seite auch wieder ganz was anderes ist, nämlich die große Lust am Verschwörungsjournalismus, ein Artikel von Cicero von Ben Krischke, den hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal immer mit vernünftigen Artikeln. Auch dieser hier ist ihm wieder sehr gelungen. Und es geht hier halt um verschiedene Sachen, die wir in den letzten Wochen auch alle behandelt haben. Ich glaube, da war jetzt nichts dabei, was wir nicht hatten, weil das ja auch so in unser Beuteschema alles reinpasst. Und diese ganzen Sachen mit alles dicht machen und hier den Turf-Netzwerken von den letzten Wochen, wo ja immer mit irgendwelchen Tricks versucht wurde, irgendwelche Nähen aufzubauen zwischen irgendwelchen Leuten. Und das listet der Autor hier alles auf und nennt das halt Verschwörungsjournalismus. Diese Herangehensweise, dass man überall irgendwelche Verbindungen sehen möchte. Und das trifft den Nagel eigentlich ziemlich auf den Kopf, würde ich sagen. Weil das ist es ja halt. Ne? Also man redet nur davon, irgendwie, ja, dass dieser und jener ja ganz furchtbar ist und deswegen alles, was die sagen, halt von vornherein disqualifiziert ist, weil, guck mal, das Netzwerk. Ne? Und ja, also es gab auf jeden Fall auch ein paar Absätze, die ziemlich gut waren, aber ich weiß nicht, ob ich die so schnell noch wieder finde. Ist ein längerer Artikel hier. Ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Flüchtlingskrise hat er hier mit bei als Beispiel. Das war ja auch so ein Ding. Ja, Tagesspiegel, Volksverpetzer, die ganzen Herrschaften hier, so ein Trick von wegen, ja, hier, guck mal, Junge Freiheit hat gesagt, hier, Vortrag von der Biologin, Kompaktmagazin hat gesagt, hier, Vortrag von der Biologin, und dann natürlich, Wolf für die Vollbrecht. ja, die Judith. Diese Geschichte, wo sie da den NPD-Typen in ihre Nähe rücken wollten, das schreibt er ja auch nochmal. Das hatten sie ja als erstmal die Kinder wieder rausgenommen und gesagt, nee, wir wollten natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass sie da das war ein totales technisches Problem. Rekrutieren wollen. Oder ja, das hatten wir auch mit der passiert. Schröder, dass sie die da mit reingezogen haben in das Querdenker-Netzwerk in der Welt. Na, das war ja auch diese Geschichte. Ja, Gegenpositionen zur linksgrünen Perspektive werden von vermeintlich progressivem Milieu dann als Häresie gewertet und entsprechend behandelt, indem man sich der Sachebene verweigert und zu Argumenten ad hominem greift. Nicht mehr, was gesagt wird, zählt, sondern wer es sagt oder wer es auch sagt. Das mag zwar ziemlich plump und intellektuell eher Feldwegniveau sein, aber es funktioniert zumindest in der eigenen Filterblase hervorragend. Wer den Feind markiert, dem ist der Applaus aus den eigenen Reihen sicher. Genauso funktioniert das. Das System Alonso. Also. Ja, und dann gab es hier noch so eine Geschichte mit dem Herrn Meissner mal wieder auf Twitter und auch mit dem Autor hier von eben, mit dem Herrn Krischke. Und da sagt er hier dazu, hier, Cicero Online nennt mich publizierender Aktivist und verlinkt dazu als Beleg, in Anführungsstrichen, diese Seenotrettung-Kolumne von mir über die erdrückte Zivilgesellschaft in Zwickau. Was bitte hat dieser Text mit Aktivismus zu tun, Kollegen? Und der Autor sagt, demnach ist es aus Ihrer Sicht kein Aktivismus, wenn Sie für Mission Lifeline schreiben. Ach so, es geht um das Medium, eins von vielen, für das ich schreibe, nicht um den Ach, Inhalt. Mensch. Danke für die Aufklärung. Ich denke, wir können die Diskussion getrost beenden. Noch hat keine Diskussion begonnen, sagte Herr Krischke. Meine Sicht, wenn Sie für eine NGO schreiben und durch Ihre Texte zur Öffentlichkeit für diese NGO beitragen, ist das Aktivismus. Ich bin aber ganz ohr, warum das aus Ihrer Sicht keiner sein soll. Herr Meissner sagt, dann interpretieren Sie das gern so. Ich persönlich mag die Gesellschaft der renommierten Autorinnen bei Seenotrettung. Und Sie wissen natürlich ebenso gut wie ich, dass Aktivist heute meist als Schimpfwort gebraucht wird. Und du? Gegen diese Beschimpfung verwahre ich mich. Ich bin natürlich ein totaler Aktivist und alles hier nur das Beste. Aber wenn ihr das sagt und damit was Negatives meint, dann verwahre ich mich aber. Dabei gehört er doch genau zu den Leuten, die das Wort ruiniert haben. Also sind wir doch mal ehrlich. Und hat nicht mal jemand gesagt, man soll PR und redaktionellen Teil immer streng trennen, dann hat der Krischke doch eigentlich nur das Richtige getan und hat ihn, weil er sich auf den Mission Lifeline-Artikel bezogen hat, da als publizierenden Aktivisten bezeichnet. Find ja, ich kann ja sogar noch genau sagen, wer das gesagt hat, nämlich das Netzwerk Recherche in Deutschland. Ist auch so ein Journalistenverband. Die haben dann da mal so eine Tagung zugemacht und gemeint, das gehöre nicht zusammen. Und er sagt, Mai, dass der Begriff derart ramponiert ist, dafür kann ich nichts. Im Text steht erstmal klar, Journalist Matthias Meissner, ich sehe Ihren Punkt, aber offensichtlich scheinen wir unterschiedliche Definitionen von Aktivismus und journalistischen Grenzen zu haben, fair enough. Und dann kommt die Seenotrettung, Mission Lifeline mit blauem Haken und sagt, was sind denn Ihre journalistischen Grenzen so? Ah, sind Sie vielleicht ein Nazi, weil Sie uns hier... Ich sehe die lächelnde, blauhaarige, 23-jährige, non-binäre Praktikantin bei Mission Lifeline. Siegesgewiss grinsen, während sie die Enter-Taste drückt. Na, was sind denn Ihre journalistischen Grenzen, du? Selber. Was sind Ihre sozialistischen Grenzen so, ja? Ja, kommen wir zum Buch. Der Ebel hat mir befohlen, ich soll Race Marxism lesen von James Lindsay. Hatte ich sowieso auf der Liste, habe ich jetzt diese Woche gelesen. The Truth About Critical Race Theory and Praxis ist der Untertitel. Und das ist halt das neue Buch von James Lindsay, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Ist ja schon seit ja, ein, zwei Jahren oder so einer der lautesten Redner, wenn es um diese ganzen woken Ideologien geht. Und hier hat er sich jetzt speziell mit der Critical Race Theory und den Ursprüngen davon beschäftigt. Und ja, der Name vom ganzen Buch ist dann halt mit der Zeit, wie er halt meint, dann zu Race Marxism geworden. Obwohl er das anfangs auch nicht gedacht hat, dass das so wäre, weil die Leute mir natürlich vorwerfen, dass er das unbedingt da drin sehen will, irgendwie Marxismus oder so. Und wir benutzen ja auch häufiger mal das Wort Kulturmarxismus und sind dafür in der Vergangenheit ja auch häufiger von Leuten kritisiert worden, dass das ja ganz böse wäre. Und ja, aber beim Ebel war es ja auch so, dass er diese ganzen Bücher von irgendwelchen Linken gelesen hat, die das alles gut fanden mit dem Kulturmarxismus und das so offen betrieben haben. Und insofern ist das halt keine rechte Verschwörungstheorie, sondern es ist eine linke Verschwörungspraxis, wo ja auch Rechte sich auch diesen Dingen, den Taktiken zumindest bemächtigen möchten, um ja so eine Hegemonie auch herzustellen. Das ist ja eine von diesen Sachen, dass sie diese Marxisten da damals sich gedacht haben, dass halt der Marxismus sich nicht durchsetzt, weil es so eine Hegemonie gibt, die dagegen anarbeitet und dass man deswegen halt diese Hegemonie aufbrechen muss und da dann halt eine marxistische Hegemonie draus machen muss. Und in diesem Bereich sind wir halt ziemlich weit fortgeschritten, wenn halt diese ganze Scheiße ja auch schon mittlerweile selbst im konservativen liberalen Lager sich ziemlich, ja, diese ganzen Memes, ne, was die ja angeblich nicht können, memen, aber da halt diese Sachen von wegen, ja, hier Black Lives Matter ist doch nur schwarze Leben zählen, ne? Wollt ihr etwa, dass die schwarzen Leben nicht zählen oder was? Ne, lauter solche Geschichten. Und Critical Race Theory halt so, ja, das ist doch nur in den Universitäten, da denken schlaue Leute darüber nach und das ist die Benachteiligung und wollt ihr etwa, dass Leute benachteiligt werden? Das geht doch nicht. Na, es sind doch nur schlechte Menschen, die das meinen, dass man die benachteiligen soll und so. Und ihr seid doch keine schlechten Menschen, ihr wollt doch nicht, dass Leute benachteiligt werden. Also müsst ihr ja diese tollen, super schlauen Sachen da ganz prima finden. Und das hatten wir ja gerade letzte Woche erst, die Dame da, die den Biologenvortrag da ganz unmöglich fand und auch meinte, dass Critical Race Theory ja schön bitte nicht so kritisiert werden sollte, weil das ja auch eine gute Sache ist und da sollte man dann sich nicht so aufregen, sondern das schön weiter betreiben und so. Aber es ist halt nicht, es ist die, ja, die Leute, die das halt begründet haben, die haben da keinen Hehl draus gemacht und ich habe ja auch das Buch hier bei mir lesen, Critical Race Theory, an Introduction, bei mir liegen vielmehr, wo der Linzer ja auch viel draus zitiert. Und ja, da schreiben die halt, dass sie sich auf Gramsci berufen, also den Typen, der das mit dem Kulturmarxismus sich ausgedacht hat. Und dass sie halt in den Bildungsbereich schon drin sind, damals schon, als sie das Buch geschrieben haben, waren sie da schon drin, wo sie heute behaupten, das hätte ja alles mit Bildung überhaupt nichts zu tun, mit Schulen und so. Und ich habe ja auch vor Jahren schon dieses Buch gelesen von dieser Bell Hooks, ne, das ist ja eine von den Feministinnen, die so unglaublich populär ist. Und Teaching to Transgress hieß das. Und das war auch schon so, bevor diese ganze Sache so mit Critical Race Theory und so, so sehr im allgemeinen, in der allgemeinen Diskussion war. Da in dem Buch, da stand halt schon quasi, dass die ganze Bildung eigentlich nur ausgerichtet sein sollte auf Politik. Na, die Leute sollten politisch sein, erzogen werden und die sollen dazu quasi gebracht werden, in der Bildung sich selbst halt auf ihre Hautfarbe zu reduzieren und das halt als den Haupt- und wesentlichen Teil zu sehen. Und ein Name, der da in den Ursprüngen des Ganzen hier beim Lindsay in dem Buch fällt, ist dieser Herr hier, der W.E.B. Dubois oder Du Bois nennt Lindsay ihn da immer, also nach der englischen Aussprache. Und der hat also ein Buch geschrieben mit dem Titel Soul of Black Folk. Und das ist sozusagen das, wo die Critical Race Theory zwar nicht begründet wurde, aber weil das ist ja erst später geschehen, dieser Herr hier hat im 19. Jahrhundert da mit seinen Sachen angefangen, aber gelebt hier bis 1963. Und der war auch früher kein Marxist, ist das später geworden, aber was der auf jeden Fall auch gemacht hat, ist, der hat studiert an einer gewissen University of Berlin, Humboldt-Universität, ja. Und da hat er nämlich was kennengelernt, was sein Soul of Black Folk nämlich inspiriert hat. Und das ist, wie der Lindsay halt sagt, dieses Folk hier mit F, das ist halt das Volk mit V eigentlich. Also es ist völkisches Gedankengut, was der gute Mann da aufgesogen hat an der Humboldt-Universität. Und da ist er dann auf die Idee gekommen, dass also diese Erfahrung von den Schwarzen halt ganz anders ist als die von den Weißen und dass es da quasi zwei ganz unterschiedliche, dass sie quasi in zwei ganz unterschiedlichen Welten leben und das ist diese sogenannte, das hatte Abel irgendwie vor Jahren auch schon mal gebracht, dass man, was die Nazis halt auch irgendwie dachten, dass halt jeder irgendwie so seine eigene Logik irgendwie hat. Also alle Völker und so. Und das war halt was der Typ in Berlin gelernt hat und was ihn dann zu diesem Krempel inspiriert hat, der dann später zu diesem identitätspolitischen Kram geworden ist. Also wortwörtlich völkisches Gedankengut. Ja. Also es ist wortwörtlich rübergeschwappt aus Berlin, völkisches Gedankengut mit Critical Race Theory dann später daraus geworden. Also da habt ihr es. Rüberschwappen. Humboldt-Universität. Ja, den Dubois hatte ich auch letztes Mal, wo es da um diese Denkmalangelegenheit ging, wo diese Konferenz über, wie soll man mit Denkmälern umgehen, vor dem kulturellen Hintergrund heutzutage, da wurde der ja auch als Beispiel gebracht, dass quasi seine intellektuellen Thesen, nachdem der auf das Holocaust-Mahnmal an einem Konzentrationsdenkmal quasi, wo er damit konfrontiert wurde, hat er verstanden, dass die Unterdrückung nicht nur die Schwarzen betrifft, sondern da hat er halt auch mit den Juden sympathisiert und da hat er sich in seiner eigenen Theorie auch so ein bisschen davon verabschiedet, dass es nur um die Schwarzen geht, sondern hat verstanden, dass es halt doch eine Intersektion gibt und dass generell mehr Leute halt unterdrückt werden von den Weißen und nicht nur die Schwarzen. Also dass generell die Weißen das Problem sind. So. Und das halt mit dem Holocaust in Verbindung zu bringen. Ja, es ist schon, der hat schon lustige Theorien gehabt, der völkische Mensch. So, für die Englischsprachigen unter euch habe ich eine Videoempfehlung. Und zwar dieses Video, The Origins of Toxicity, a Psychological Laboratory in Riot Games. Riot Games ist der Entwickler von League of Legends. League of Legends hat ja lange ein Problem damit gehabt, dass es sehr aggressiv in den Chats und auch in den Foren zuging und das League of Legends hat ja auch diesen Ruf, dass man da als Newbie gefressen wird und da auch durch muss und solche Dinge und deswegen hat Riot Games auch schon sehr früh angefangen, sich für Möglichkeiten zu interessieren, wie man halt diese Aggression verringern kann, in die richtigen Bahnen leiten kann. Und wenn ich mich nicht irre, 2013 hat da ein Mann angeheuert, der heißt Jeff Lynn, glaube ich. Auf jeden Fall hat der angefangen, halt da sozusagen neue Seiten aufzuziehen. Unter anderem wurden dann auch Benutzer als anrüchig, anstößig geltenden Benutzernamen wurden gesperrt. Ihr Name wurde in irgendwas XYZ3244 geändert. Und die mussten dann, um ihren Namen wiederzukriegen, einen Fragebogen ausfüllen. Und du hast, glaube ich, hier den richtigen Punkt erreicht. Der erzählt uns jetzt mal auf Englisch, was da dann von diesem Herrn Lin, der den Fragebogen entwickelt hat, bei den Spielern abgefragt wurde. Also highly incentivized because players were having their name forcefully altered in-game to something benign and randomly generated. This is what the surveys looked like. Questions about whether or not the person needed to be the center of attention. Questions about whether or not they think they are better than others. Questions about whether or not they are willing or likely to follow orders. And whether or not they like to have control over people. It turned out that these were slightly modified versions of the Narcissistic Personality Inventory and the Aggression Scale, which are psychological questionnaires often used for research and diagnosis. There was another survey that included a number... So, ne? Also die durften dann praktisch Fragen aus dem narzisstischen und dem Aggressionsfragebogen der Standardpsychologie beantworten. Und nur dann haben sie ihren Namen wieder gekriegt, wenn sie das Ding vollständig ausgefüllt haben. Und das hat Riot halt immer weitergetrieben und hat so diesem Herrn Lin im Endeffekt die Schlüssel zu einem riesigen psychologischen Laboratorium gegeben, mit dem er sich auch öffentlich gebrüstet hat und hat gesagt, bei manchen Leuten haben wir die Social Security, je nach Land haben wir die Social Security Nummer, wir haben sogar bei manchen einen sogenannten sozialen Status zu dem Spielerprofil, außerdem halt natürlich das andere Zeug, was so ein Kraken halt sonst noch einsammelt. Und die Pointe an der Geschichte, warum ich das eigentlich erzähle, ist, dass dieser Herr Lin halt praktisch das Shadowbanning mit erfunden hat und den Begriff toxisch in die Diskussion eingebracht hat. Vorher gibt's in diesem sozialpolitischen Zusammenhang den Begriff Toxic oder Toxicity nur sehr selten, aber durch ihn hat sich das ausgeweitet, ja? Genauso wie sich durch ihn diese Sache des Shadowbannings ausgebreitet hat. Er sagt hier, ja, wenn wir einen Shadowban, verhindern wir irgendwie 90% der folgenden Tweets, die sich auf den einen beziehen. Und das heißt, wenn man halt die Leute aussondert und shadowbannt, die Meinung öffentlich kundtun, dann hat man ein saubereres Geschäft einfach. Weil die Leute sehen vielleicht einen provokanten oder brisanten Post gar nicht, weil diese Person sowieso schon als Querulant gespeichert ist. Und das Beste ist, der Herr Lin ist halt nicht, also der ist dann selber gefeuert worden. Gab Vorwürfe, er hätte seine Partnerin schwer manipuliert und als der eine Vorwurf draußen war, kamen die auf einmal von überall. Wer hätte es gedacht? Also ein sehr manipulativer Mensch, dem man das größte Psycholabor der Welt in die Hand gedrückt hat, mit der Datenbasis, der diese Datenbasis auch benutzt, um Geld oder benutzt hat, um im Namen der Firma Geld zu verdienen, also die Daten verkauft hat, der sitzt jetzt bei Meta, Facebook, und ist dafür fürs Metaverse und für das Sauberhalten zuständig. Und dieses Shadowbanning und seine Taktiken haben sich so weit, also das ist die kurze Zusammenfassung hier in dem Video von Upper Echelon Gamers, ich gucke die ganz gerne, wenn sie für mich interessante Themen haben. Die recherchieren sehr gut, die präsentieren sehr gut, haben manchmal auch so ein paar Aluhut-Sachen drin, wo ich dann eher, aber das gucke ich mir dann halt nicht an. Aber wer sich für die Geschichte interessiert, und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich dicke Bombe, weil die habe ich so bis, diesen Zusammenhang kenne ich nicht, und dass das an einer Person hängt, der halt, was hat der, Psychologie und Neurowissenschaften hat er studiert, und er ist eindeutig woke bis zum Anschlag. Ja, da gibt es ja diese amerikanische Psychologengesellschaft oder so. Die geben auch schon mal irgendwelche Tipps, hätte ich fast gesagt, die Standards raus oder Standards vor. Und die haben ja auch dann bei der letzten Veröffentlichung, kann ich mich erinnern, von toxischen Männlichkeiten und sowas geredet. Da müssen wir besonders auf eingehen. Und das war dann sehr umstritten, kann ich mich erinnern. Also, ja. Wenn der eine so ein Typ, so ein Einzelner eben viel Einfluss hat, dann bestimmt er vielleicht auch die Richtung. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und wenn ich auch mich da wie eine Gebetsmühle anhöre, wir haben gesehen, wie sich die Taktiken von Gamergate auf eine größere gesellschaftliche Auseinandersetzung übertragen lassen, dann lassen sich die Taktiken aus einem Videospiel auch in die Realität übertragen. Und wer sagt mir denn, dass China nicht schon mit diesen Leuten zusammenarbeitet und weitere Layer in sein Beobachtungssystem einzieht auf der Basis von solchen Dingen? Es ist sehr schreckend, aber ein sehr gutes Video, absolute Empfehlung. Schaut euch das an. Ja, und das fand ich einfach, ich klicke da ja immer mal durch beim Spiegel und das ist mir natürlich gleich aufgefallen, im Dickicht toxischer Männlichkeit. Es handelt sich hier um einen einen Kinofilm, einen Indie-Kinofilm. Herrlich, so ein Spaziergang im Wald. Also hier bis dahin, der erste Satz vom Artikel hat mir auch gleich gut gefallen. Endlich Ruhe oder auch nicht. In den sattgrünen Landschaften von Gloucestershire will sich die Londonerin Harper Marlow eigentlich erholen. Zuvor musste sie mit ansehen, wie sich ihr gewalttätiger Ehemann nach einem Streit vor ihren Augen in den Tod stürzte. »Du wirst mich auf dem Gewissen haben«, rief er ihr zu, und die Worte quälen Harper nun bei ihrer Flucht aufs verwunschene englische Land. Mit der Alex Garland-Schaurig-Schöner-Horrorfilm »Man« was dich sucht, wird dich finden, beginnt. Harper weiß eigentlich genau, dass sie keine Verantwortung für den Suizid ihres Mannes trägt, doch die Schuldgefühle bleiben. Vor der toxischen Männlichkeit gibt es kein Entkommen. Ja. Das ist ja auch eher Narzissmus oder so. Brauchen wir uns ja nicht mehr darum zu kümmern, würde ich sagen. Wenn wir da eh nicht wegkommen. Also Mann bringt sich um, Frau am meisten betroffen. Ja, das ist ja sowieso so. Ein feministisch grundierter Gruselschocker, in dem es allerdings wegen seiner allzu plakativ zur Schau gestellten Männermetaphern und eines aufdringlichen Symbolismus an Subtilität fehlt. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass irgendwer, der so ein wokes Thema nimmt und das verfilmen will, am Ende nur Scheiße macht, was den Film angeht? Hätte ich euch vorher sagen können. Kultur. Weltraumaffen. Kultur. Und jetzt kommen wir zu Fußball. Der Neues vom Sport. Nancy Faeser. Frauenfußball hat die gleiche Bedeutung wie der Männerfußball. Ja, gar keine, oder was? Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo das Problem liegt, Frau Faeser. Verständnismäßig bei Ihnen. Klar, ich weiß, aber... Ist das A, weil sie das Narrativ so toll finden, dass sie sogar dafür lügen? Ist das B, weil sie wirklich keine Ahnung haben, warum das so ist, dass die verschieden verdienen? Oder ist es C, dass sie komplett den Kontakt mit der Realität verloren haben? Ich denke, es ist eine Mischung aus A und C. Wie kann man sich denn hinstellen und so eine Äußerung tätigen als Ministerin? Ja, sie ist ja Sportministerin. Und ja, aber dann noch viel schlimmer. Gute Menschen wollen doch, dass Frauen es gut haben. Also, warum seid ihr denn so schlechte Menschen, die das nicht wollen? Oh Mann. Das hat dann eben auch Konsequenzen für die Frage, was verdienen die einen SpielerInnen, was verdienen die anderen Spieler? Da braucht es mehr Gleichberechtigung. Ja, Nancy. Mehr Gleichberechtigung. Pass mal auf. Oder das Patriarchat. Ich mache seit Jahren Tischtennis und da kommen nie Fernsehkameras und wir kriegen auch nie Geld dafür und all das. Aber meine Kumpels und ich, wir treffen uns trotzdem freitags um 7, 2 Stunden fürs Tischtennis, wenn es nicht zu warm ist. Wo du gerade sagst Tisch, also ich kannte mal jemanden, der hat Tischfußball gespielt, richtig in einem Verein, der auch europäisch sogar da gespielt hat. Ja, warum verdient er nicht genauso viel? Und jetzt pass auf, seine Freundin hat auch in dem Verein gespielt und die ist sogar mal bei den Frauen Europameisterin geworden, womit ich ihn dann immer aufgezogen habe. Die haben schon wahrscheinlich so eine 500.000 im Jahr verdient, oder? Und immer große Kameras. Und die eine war langzeit arbeitslos und hat irgendwie von ihrem reichen Vater gelebt. Und er war ein Kollege von mir. Also hat auch nicht so viel verdient. Der Oscar hat die einzig praktikable Lösung im Chat. Wenn die Damen mehr Geld wollen, sollen sie halt bei den Männern mitspielen. Ja. Also ich finde, für wie blöd hältst du uns, Frau Innenminister? Ist mein Fazit aus diesem Artikel. Ja, ich meine, wir sehen ja auch dieses Ding mit der Förderung, das hatte ich ja auch schon mal erzählt im Zusammenhang mit dem Title IX in Amerika, dass sie da ja jede Menge Geld in so Frauensport wie Fußball, was bei denen halt als Frauensport gilt in erster Linie, stecken an den Universitäten. Und wenn diese ganze Förderung dazu führen würde, dass das dann halt total abhebt und irgendwie alle übertrumpft oder so, das tut es halt nicht. Und deswegen... Ja, also dieses Experiment wurde gemacht. Es bringt nichts. Ihr könnt da so viel rumfördern, wie ihr wollt. Aber ich weiß, die amerikanischen Frauen sind da auch ganz schlimm gewesen, was dieses Narrativ angeht, mit dem, warum verdienen wir weniger als die Männer. Ja, und es bringt nichts. Also ihr könnt diesen Krempel immer die ganze Zeit behaupten, aber ihr macht euch nur lächerlich damit. Das ist vielleicht in eurer Blase von den Leuten, die sich nur ganz oberflächlich mit solchen Dingen beschäftigen, also wirklich so oberflächlich, dass man nur sieht, Frau, Mann, Unterschied, Unterdrückung. Ne, das ist alles. Wenn auf dieser Ebene findet das halt statt. Tippkicker hat die gleiche Bedeutung wie Frauenfußball. Dabei kann man doch von außen einem Menschen gar nicht ansehen, welches Geschlecht er hat, laut unserem Queerbeauftragten. Ja, naja, also der DFB meint ja auch, dass sie da die Männer in die Frauenteams jetzt reinlassen können. Von daher. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Jo. Stimmt das natürlich. Da wird sich natürlich was verändern. Ja, können Sie das aussuchen, in welchem Mitspielen wollen. Mit der DFB entschieden. Ja, es wird ja immer wieder in der Diskussion, das ist von der Berliner Zeitung ein sehr schöner Artikel, den ich mitgebracht habe. Und das wird ja, also bezieht sich auf diese Untersuchungen, nach denen angeblich Frauen immer sich nicht mitgemeint fühlen, wenn von generischen Maskulinen die Rede ist, also von irgendwelchen Bäckern oder so. Ja, oder dass angeblich die Leute alle nur Männer im Kopf haben. Wenn, genau, dass sie dann sich nur Männer vorstellen würden, wenn von Ärzten die Rede wäre und so. Und ich hatte das ja auch schon mal ein bisschen durchgeguckt und irgendwie festgestellt, dass da doch die Studien ganz schön dünn sind und dass das ein bisschen professioneller hier aufgearbeitet sind, irgendwie, glaube ich, also er hat, glaube ich, versucht, das umfassend zu machen, alle Studien, die es so gibt dazu, mal zu sichten und so weiter. Und es ist durchgehend Quatsch. Ja, es sind durchgehend nur ein paar Leute, es sind immer nur Studenten, die Fragen beantwortet haben. Und sie drehen sich die Sachen halt so hin. Das sind gezielt gestellte Fragen, es werden teilweise Wörter benutzt, wie zum Beispiel Müllmänner oder so, und dann gefragt, wieso man das nicht weiblich findet. Das ist natürlich totaler Quatsch zum Beispiel. Ne? Ja, ich fand das Methoden, vor allen Dingen fand ich das interessant, dass sie ja hier quasi, also sie beziehen sich halt darauf, dass sie immer diese Einzelform benutzen. Und das ist ja gerade die, wenn du jetzt eine weibliche Person hättest, eine einzige, dann würdest du ja die nicht mit der männlichen Form betiteln. Normalerweise nicht. Ne? Das ist ja, dieses Phänomen, das gibt es ja nur, wenn das mehrere sind. Dass man dann dieses generische Maskulinum verwendet. Und insofern ist es halt schon irreführend, komplett irreführend. Und das machen sie aber natürlich. Und die wollen die Leute ja auch in Irre führen. Weil sie wollen ja dieses Ergebnis haben. Dass es halt. Ja, aber es ist schon geil, dass von dieser wichtigen These dann am Ende, wenn man sich die Studien so durchguckt, nichts, aber auch gar nichts von überbleibt, ne? Es ist Aktivismus. Sie wollen halt das so haben, dass sie dann wieder sagen können, ja, die Sprache ist unterdrückend und die führt uns quasi in die Irre und jetzt müssen wir die ändern, damit wir es dann so haben, dass das alles eindeutig und richtig ist und so. Aber dann ist es natürlich auch nicht eindeutig und richtig, weil dann haben sie über ihre generischen Frauen-Dinge, wo dann wieder keiner irgendwas versteht. Und das beste Beispiel dafür, das allerbeste Beispiel aller Zeiten habe ich jetzt hier im drauf folgenden, nämlich die Landeshauptstadt Kiel. Heute ist der internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher Sternchen innen. Oh Mann. Auf dem Wienetaplatz. Ich glaube, wenn einer verstorben ist, dann gedachte Gesundheitsdozent Gerwin Stöcken gemeinsam mit Vertreter Doppelpunkt innen von sozialen Einrichtungen den Verstorbenen. Und auf der Tafel hier steht: In Gedenken an die verstorbenen Drogengebrauchenden. Hängt der Weindocker weiter, konnte ackern wie kein Zirkel. So eher in Gedenken an die Sprachgebrochenen oder so. Also, Hängt der war ein Dockarbeiter innen, konnte. Also, das ist ja schon mal alleine. Drogengebrauchenden sind ja die Drogen gerade gebrauchen. Aber wenn die verstorben sind, dann gebrauchen die nicht mehr. Weißt du, ob Tom Cruise sich damals nicht ab und zu einen Joint weggesteckt hat in Interview mit einem Vampir? Ja, das kann natürlich sein. Weißt du, die waren doch so heavy. Ich glaube, der hat ein bisschen Wein getrunken auch. Ne? Oder war es nur Blut? Eben. Ja, es darf kein Nutzer mehr sein, ne? Weil das ist dann eine einzelne Person oder so, die dann auch noch rein männlich ist. Das geht natürlich nicht. Das ist eine Kategoriebezeichnung ist in Wirklichkeit. Das wird eben nicht, ja, das will man wohl nicht sehen eher, ne? Also dieses Ding hier ist das mal ein absoluter Skandal. So hässlich also, unten. Wir lachen da ja jetzt auch darüber, das ist ja gerade das Schlimme eigentlich daran. Du lachst jetzt hier darüber, dass sie hier eine Gedenkveranstaltung für Drogentote hier abhalten. Und warum lachen wir darüber? Wegen dieser bescheuerten Ideologie, die noch nicht mal davor zurückschreckt, irgendwelche Junkies durchzugendern. Also Drogengebrauchende. Ja, das Thema ist sowieso so komplex. Ja, ich meine, Drogenabhängige, die an Überdosen sterben, ja, da gibt es ja viele Probleme in der Gesellschaft, die angehen müssen. Und ja, es ist schade, dass die sterben, aber dass es da so einen Trauertag für die Leute gibt. Ja, die Darstellung ist auch so, wie soll man sagen, so fixiert darauf. Dass, also wenn die nichts anderes wären, als wenn das nur Drogen, jetzt mittlerweile sind es eben Leichen, ne? Die keine Drogen gebrauchen dann mehr. Das ist eigentlich alles auch falsch. Einfach ja, also ich sehe hier den Typen auf seinem Wasserski, der über den Hai springt. Also das ist das hier für mich für Gendersprache. Wirklich, also wer es jetzt nicht merkt, dass das totaler Beschiss ist, der merkt es überhaupt nicht mehr, glaube ich. Also und ich finde, Drogentote ist ein gutes, hartes Wort. Weil es benennt genau, worum es geht, nämlich Menschen, die an Drogen gestorben sind, Drogentote. Das ist genau das, was so ein Wort eigentlich braucht. Und Drogengebrauchende hat nicht ansatzweise die gleiche Härte. Ja, es steht auch nicht unbedingt in Zusammenhang mit dem Verstorbenen zu sein. Das kann ja auch einen anderen Grund haben, sozusagen. So wie mit Corona, oder was? Ja, okay. Ja, so ungefähr, ne? Zwei Drogen gebraucht, aber ist dann trotzdem über Straße queren, vom Auto verstorben oder so. Ja. John hier, Dings Morrison ist auch wegen Herzinfarkt gestorben. Ja. Und nicht an den Drogen. Nee, aber warum steht denn dann da Verstorbenen und nicht im letzten Satz? Das verstehe ich nicht. Vertreterinnen, DrogengebraucherInnen, aller möglicher Kram. Aber Verstorbene, das ist dann schon, das leitet sich doch auch von Verstorbener ab. Da muss man auch irgendwie VerstorbeneInnen machen, damit sich alle mitgemüht. Ja. Gefühlt meinen. Ja, Max Mustermann meint, dass Drogentotin schon komisch klingt. Natürlich, das ist auch Unsinn. Es gibt ja auch den Begriff Drogenopfer, ne? Aber hier gibt es sogar zwei: DrogengebraucherInnen und Drogengebrauchende. Ja, also doppelt hält quasi. Ach, das Ding, ja, das habe ich vergessen einzureichen. Gut, dass es jemand anders eingereicht hat. Ja, das ist auch ein ganz schöner Hammer auf jeden Fall. Als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, das war logisch, dass sie da ran müssen. Und das Problem geht sogar noch darüber hinaus, was ich in diesem Artikel von The College Fix herausgefunden habe. Oh mein Gott. Also Anlass der ganzen Debatte war, dass halt ein Tweet rumgegangen ist, so nach dem Motto so, ja, Archäologen finden Knochen von Verstorbenen, ne, vielleicht sogar von Drogengebrauchenden Verstorbenen, aber egal. Ja, von Verstorbenen. Und dann wird anhand der Knochenstrukturen, der Gebissstrukturen und Knochenpartien und anderen Sachen wird halt festgestellt, okay, war das ein Mann oder war das eine Frau? Aber das geht ja nicht, weil diese Dualität gibt es ja gar nicht. Da werden ja nur unsere Voreingenommenheit wird darauf projiziert und da muss man noch ganz viele andere maßgebliche Dinge beachten bei dieser ganzen Sache. Und das ist der Punkt 1. Man darf nicht nur sagen, okay, du untersuchst die Knochen und stellst fest, ist das Männlein oder Weiblein? Nein, nein, nein. Du musst auch gucken, was hatte diese Person für Kleidung an? Was hatte sie für eine Funktion in ihrem sozialen Gefüge? Ne, kann zum Beispiel sein, dass es eine Frau war, die eine Jägerin war in einem gewissen peruvianischen Stamm oder sowas, was damals da auch gang und gäbe war. Und vielleicht hat die Dame sich ja als Mann identifiziert oder als Frau identifiziert, aber es ist sogar noch es ist eine ganze Denkschule in der Archäologie. Und die nennt sich The Bioarchaeology of the Individual. Das ist eine eigene Denkschule. Das ist nicht nur diese Dame hier, die steht nur repräsentativ für ein etwas größeres Problem. Ja, The Bioarchaeology of the Individual is what we aim for, factoring in absolutely everything we discover about a person into a nuanced and open-ended biography of their life. Also schön, ganz viele Bullshit-Worte, Biografie mit offenem Ende, eine open-ended biography, also vielleicht denken wir in 10 Jahren nochmal drüber und machen nochmal History, Revisionism. Ja, was kommt dann dabei raus, dass man es nicht mehr vernünftig aufschreiben kann, dass man es nicht mehr eindeutig aufschreiben will, womöglich auch. Ne? Ja, und es gibt da die Trans-DOW Task Force, ja, das ist eine NGO im Archäologenbereich, die Wege finden will, wie aktuelle Standards in der Forensik, wie man das halt immer festgestellt hat, aktualisiert werden können, weil man ja den Verstorbenen einen schlechten den tut man ja Unrecht an, weil wir denen die Genderrollen einfach überstülpen, die wir haben. Ja, we propose a gender-expansive approach to human identification. By combing missing and unidentified databases, looking for contextual clues such as descendants wearing clothing culturally coded to a gender other than their assigned sex. Also, wie gesagt, die reine Knochenanalyse reicht nicht, um zu zeigen, was ist das für eine Person. Man muss auch gucken, was hat die für Kleider angehabt und wie ist der ganze sozioökonomische Kontext zur damaligen Zeit. Und dann darf man ja eine Sache nicht vergessen. Ja, wir denken immer nur männlich, weiblich, aber nein. Scientists cannot know the gender of a 9,000-year-old biologically female Peruvian hunter because they don't know whether the hunter identified as male or female, which is in itself a duality concept that was imposed by Christian colonizers. Ja, also der männlich und weiblich wurde nur erfunden von den Kolonisten. Ja, sind die hinter denen aufgedrückt sozusagen. Von männlich, ja. Weiblich wurde nur erfunden. Vielleicht hatten die das damals gar nicht. Ne? Ja, wie gesagt, ich denke, man hat ja so viele Sachen gefunden, dass man da einiges nachrekonstruieren kann und da kann man ja sehen, ob da viel was anderes vorkam als Männer und Frauen. Ich meine, das ist auch eher eine Marginalie war, wenn schon. Ja, also im Endeffekt ist die ganze Sache so bescheuert, dass einfach damit keine ordentliche historische Aufarbeitung mehr im archäologischen Sinn sein kann. Als ein Beispiel von der Gegenseite wird hier angeführt, es gab gewisse soziologische Erkenntnisse, insbesondere ich nenne es jetzt einfach mal Eskimo-Stämmen, Aleuten und Inuit-Stämmen. Ja, da hat man festgestellt, dass es sehr schwierig war, anhand der Knochenstruktur festzustellen, waren das männlich oder weiblich, weil da im Gegensatz zu kaukasischen oder afrikanischen Leuten die Unterscheidung nicht so hundertprozentig übereingestimmt haben, dass man das da nur aufgrund des sozialen Kontexts überhaupt feststellen konnte. Und dort hat man festgestellt, dass Frauen in diesen Stämmen auch, sage ich jetzt mal, im europäischen Sinne klassische Männerrollen übernommen haben. Und das war quasi eine Triebfeder für den Feminismus, zu sagen, ja, nein, Frauen können solche Sachen auch machen. Und die Historie hat gezeigt, Frauen sind auch in der Lage, das zu machen. Und das ist nicht inhärent nur männlich und sowas. Das war früher ein pro-feministisches Argument. Und diese ganze Sache wird jetzt einfach untergraben, indem man sagt, nein, einfach diese Einteilung männlich und weiblich, das gibt's gar nicht. Das habt ihr alles erfunden. Das haben die bösen Kolonisten erfunden. Und ihr glaubt das nur noch, weil ihr die Nachkommen von Kolonisten seid. Das müssen wir ganz anders betrachten. So, und ja, aber da gab es ja auch irgendwie jede Menge Tricksereien mit diesen Shield Maidens und diesen ganzen Geschichten. Ja, natürlich. Und da werden wir noch viel mehr von sehen. Jedes zweite Skelett, was gefunden wird, da kommt dann halt jemand aus dem Gebüsch und sagt, aber mir fehlt da der sozioökonomische Kontext. Wir müssen erstmal schauen, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Also, ja. Und the estimation contributes to white supremacy and is perpetuating colonialism and white supremacy. Ach, diese ganzen Skelette sind doch eh alle white supremacy, oder? Guck mal, wie weiß die aussehen. Lass die Archäologie in Ruhe, aber warum sollten sie die Archäologie in Ruhe haben lassen, wenn sie alles übernehmen wollen? Und darüber hinaus, die nächste Forderung, die von dieser Gruppe auch schon gestellt wird, ist, man muss diese ganzen, in der Archäologie, da gibt es ja bestimmte Phänotypen von unterschiedlichen Evolutionsstufen von den Menschen und von unterschiedlichen Ausprägungen von den Regionen her. Wie gesagt, vorhin das Beispiel Eskimo-Knochenstruktur ist anders als Knochenstruktur von einem Subsahara-Afrikaner, aus welcher Epoche auch immer. Und die ganzen wissenschaftlichen Bezeichnungen für diese Knochentypen, die müsste man auch alle überarbeiten. Weil die sind ja alten weißen Männern gegeben worden, diese Namen. Und da dieses Postkolonialismus-Denken ist da mit eingeflossen und dadurch würde quasi die ganze Wissenschaft beeinflusst und gebrainwashed, dass sie nur die falschen Schlüsse ziehen können. Falsche Schlüsse wie, es gibt nur Männlein und Weiblein. Ja, also, die und unsere historischen Quellen sagen ja auch alle, damals, als Moses mit der Regenbogenfahne am Roten Meer ankam und ihm die Non-Binären folgten in Scharen und so. Ja, ja. Ganz sicher. Die haben alle, das ist eine Verschwörung, diese Bücher, da ist alles rausgelöst. Das ist wie mit dem Stonewall Riot. Ja? Eigentlich waren das alles Transmenschen, da haben wir es alles gelöscht. Und jetzt werden es halt immer mehr, weil die rechtmäßigen eigentlichen Besitzer dieses Trademarks halt zurückkommen. Ne? Wir ja, haben klar. Die Welt von unseren Transmenschen nur geerbt, oder wie? Ja. Wusstest du nicht, alle, die werden mit je weiter wir uns von diesem goldenen Zeitalter der Aufklärung entfernen, umso mehr Leute werden sie beanspruchen, wenn das in diese Richtung geht. Wenn sie sagen, Einstein, der hat mal, also ich habe da hier, gibt's, kann man, wenn man die Anfangsbuchstaben der Relativitätstheorie nimmt und die dann durch den Wortprozessor jagt. Rückwärts abspielt. Dann steht da Heil Satan, ja. Ach ja, und der Kingsburn im Chat fragt nach Ötzis Pronomen. Koi Le. Das kann man ja gar nicht wissen. DJ, glaube ich, oder? Ja, das kann weg, glaube ich. Tja, Gender Pay Gap linked to unpaid chores in childhood. Ja, also wenn die Mädchen im Haushalt helfen, dann hat das Einfluss auf den Gender Pay Gap. Und hier geht es jetzt tatsächlich um Frauen in Äthiopien, Indien, Peru und Vietnam. Es werden natürlich Rückschlüsse auf die westliche Gesellschaft gezogen, weil das wird sich ja hier ähnlich verhalten, weil wenn das da so ist, warum sollte es dann hier auch nicht so sein? Punkt 1. Punkt 2. Ja, man findet halt raus, the research shows women's later employment participation is affected by taking on the weight of the care burden in childhood. Also die unbezahlte Care-Arbeit, die kennen wir ja auch noch. According to UNICEF, girls spend 40% more time on household chores than boys. Also in diesen Ländern, ne, 40% Frauen machen mehr Hausarbeit als die Jungen, also Mädchen, mehr als Jungen. Und das hat halt Einfluss darauf, weil die nicht genug Zeit haben, in ihrer Freizeit zu lernen, was ja alle Kinder machen, ne, und weil sie nicht mehr so viel Zeit haben, in die Schule zu gehen. Ne, Kinnbart wird gekratzt. Weil sie so viel abwaschen müssen. Wir reden mal hin, Äthiopien, Indien, Peru und Vietnam. Also das so direkt auf Europa und auf den westlichen Raum zu beziehen. Okay, ne, kennt man ja alle, wenn die Mama sagt, nee, du darfst heute nicht zur Schule, du musst noch die Wäsche machen. Kennt ihr alle. Und natürlich wird das nur den Frauen gesagt. Also da das hier zu beziehen, ist interessant. Und es gibt einen massiven Gender-Wage-Gap zwischen... Ne? Moreover, women's hourly wage in US dollar equivalent of $1.46 per hour is significantly less than men's US dollar $1.77 per hour. Also wir reden hier auch über realistische Stundenlöhne für westliche Sachen. Ne? Also jetzt könnte man auch mal rechnen, wie groß ist der Unterschied? 17% ungefähr? Hm, okay, wunderbar. Und ja, also... Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es in diesen Ländern Probleme gibt mit Frauenteilnahmen an beruflichen Prozessen. Ne? Äthiopien, Indien, Peru und Vietnam. Aber hat das irgendwas mit Europa zu tun? Ich glaube nicht. Es gibt da dieses weitreichende rechte Netzwerk mit verzweigten Netzwerken, das heißt Patriarchat. Das hält die Frauen da unten. Zusammen natürlich mit unserer Macht als weiße Männer. Ja, und ich glaube, da würde es eher halt so Sachen wie Einführung von Schulpflicht und ja, generell einfach mal ja. Ja, man kann so alles relativ sehen, Jungs. Also die Industrialisierung dieser Länder, dass die generellen Löhne steigen und die Leute halt mehr Möglichkeiten haben, arbeiten zu gehen, das würde da auf jeden Fall mehr bringen, als sich darauf irgendwie zu versteifen, ja, die Frauen helfen mehr im Haushalt und deswegen sind sie benachteiligt. Ich habe als Kind... Ja, glaube ich, andere Probleme dort, ne? Ich habe als Kind nach dem Essen den Tisch abgeräumt und einmal die Woche musste ich den Hof und die Straße fegen. What the fuck? Ja, man kann das argumentativ auch umdrehen, dass die Jungs eben ja, intensiver auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden oder so, also... Ja, ein großer Teil wurde auch gesagt, dass die Eltern, dass es signifikant statistische Unterschiede gibt, ob die Eltern wollen, dass die Kinder arbeiten gehen oder nicht. In Klammern, such den Mann und heirate, kann man da zwischen den Zeilen lesen. Und eine andere Sache, die ich interessant fand, ist rein von den Zahlen her, ja, dieser prozentuale Unterschied zwischen Männern und Weiblein, ist fast genauso wie das, was hier in westlichen Ländern rauskommt, obwohl die da viel mehr Probleme haben, strukturelle Probleme, soziale Probleme, rechtliche Probleme, wie keine Schulpflicht oder sowas, da hätte ich mir gedacht, dass der Unterschied da signifikant größer wäre. Ja, also, weil wie gesagt, die Zahlen sind sehr ähnlich wie die Zahlen, mit denen hier im Westen immer gehandhabt wird. Hätte ich gedacht, dass da der Unterschied ein bisschen höher ist, ja, wenn wir hier reden, okay, Frauen sind, wie gesagt, 17% weniger Gehalt, das sind ja auch Zahlen, mit denen hier gearbeitet wird, und 85% Partizipationsrate am Arbeitsmarkt von Männern gegenüber 70% bei Frauen. Hätte ich auch gedacht, dass da ein sehr größerer Unterschied wäre. Ja, also gerade in diesen traditionell geprägten Ländern. Also eine sehr komische Studie, und wer hat die Studie uns gebracht? Das Team von, also wurde publiziert in der bekannten Fachzeitschrift Feminist Economics. Ne, ein peer-reviewtes, hoch angesehenes wissenschaftliches Publikationsblatt. Feminist Economics. Ja, wunderbar. Ja, könnt ihr euch noch an die ZDF-Mitarbeiterin erinnern, die wegen ungleicher Löhne vor Gericht gezogen ist und immer wieder verloren hat? So dass sie am Ende vom Bundesverfassungsgericht landete und auch da jetzt gescheitert ist, wie dies die Welt schreibt, angeblich jetzt wegen aus formalen Gründen. Aber das war ja auch ja, weil sie vorher mit den Begründungen schon eingehalten hat, um vorzulegen, warum das jetzt diskriminierend war. Und das Lustigste, was ich eigentlich fand, ist, dass das ZDF halt eben sagt, ja, die Leute verdienen da hier unterschiedliche Sachen, aber das hat ja Gründe. Ja, aber in ihren Sendungen hat das keine Gründe, ne? Wenn sie darüber berichten, hat das keine Gründe. Ja, genau. Ja. Das ist immer, kann man einfach nur sagen, ja, die verdienen unterschiedlich. Bam, bam, bam. Und dann sollen wir alle annehmen, dass es unglaublich furchtbar ist und wir dringend etwas tun müssen. Oh mein Gott, was fällt uns allen ein? Aber bei ihnen selber, ja, genau. Ja. Und da erinnere ich mich auch immer noch wieder gerne an diese schöne Geschichte von der BBC, wo sie ja irgendwie drei verschiedene Gutachten beauftragt haben, die alle damit rausgekommen sind, gesagt zu haben, ja, nee, es gibt hier keinen Gender Gap, so, das sind halt die marktüblichen Sachen, ja, die ihr hier bezahlt und die Leute machen halt unterschiedliche auch, ne? Dinge. Also ich glaube, bei BBC war das so, dass irgendwie die Korrespondentin in China oder so hat sich beschwert, dass sie weniger verdient als der Korrespondent in Washington, und bei ihr waren es irgendwie 2 Schalten im Monat und bei ihm waren es irgendwie 2 Schalten am Tag oder so. Mhm. Und die haben halt gesagt, nee, das hat halt seinen Sinn und so, aber die haben halt trotzdem natürlich gebitcht allesamt, und das ist ja auch durch die deutschen Medien nur gegangen mit, ja, Diskriminierung bei der BBC und wurde überhaupt nicht weiter hinterfragt. Und ja, na, so ein Quatsch. Aber jetzt haben sie denselben Scheiß hier, und was hier halt auch in diesem Artikel schon drinsteht, ist, dass sie ja quasi dieses Verfassungsgericht nur als Sprungbrett dann zum Europäischen Gerichtshof eigentlich gesehen haben wohl. Also sie hat das wohl schon vorbereitet, das da dann irgendwie weiterzuführen. Ja, das war irgendwie so der Plan, soweit ich das hier verstanden habe. Aber es ist so wild. Ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen. Wahrscheinlich, ja, das große Lohngleichheitsgesetz auf Europaebene, wobei die dann trotzdem hinterher alle mit den Achseln zucken und sagen, naja, die Leute tun halt unterschiedliche Dinge und kriegen unterschiedlich viel Geld. Vertragsfreiheit, Punkt. So was aber auch. Ja. Ja, habe ich mal so mitgebracht. Ist mir über den Weg gelaufen. Ich glaube, das habe ich mal Arnhoffen mal wieder gefunden. Hier wird zum wiederholten Mal berichtet, dass sich junge Paare eben dann trennen, wenn er beruflich Schwierigkeiten hat oder so. Wenn das nur neutral ist und so, vielleicht nicht, also dann nur so mittelmäßig aussieht, dann ist das nicht so schlimm. Hauptsache, hat er irgendwie was. Aber so ganz scheitern, das ist nicht gut, dann scheitert im Prinzip auch die Beziehung, die Familie. Und ja, Wissenschaftler sehen den Grund, den Geschlechter wollen. Klar, fand ich lustig. Männer müssen eben arbeiten gehen. Das ist wieder so das Ding von denen so. Und da sitzen sie dann wieder an und denken so, ja, das können wir doch alles ändern. Lass doch mal ändern. Hier ist total diskriminierend. Aber in diesem Fall ist es ja, und von den Männern zu sagen, sie sollen etwas ändern, das ist eine Frechheit. So insgesamt deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass ein erfolgreicher Berufseinstieg des Mannes die Beziehung spürbar stabilisiert. Ja, neuer Mensch nicht in Sicht, sagen wir mal so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein gemeinsamer Haushalt gegründet wird, steigt mit dem ersten Job deutlich an. Boah, mind blown. Interessanterweise scheint es so, und als was die Frau arbeitet, keine Auswirkungen auf die Beziehung hat. Die Ergebnisse zeigen, dass traditionelle Geschlechterrollen an modernen Arbeitsplätzen immer noch wirksam sind, was vor allem für Männer eine Belastung darstellt. Denn die Auf jeden Fall der Erfahrung des Familie. doppelten Scheiterns, erst beruflich, dann persönlich, kann langfristig negativ auf ihr Leben auswirken, so die Autorin der Studie. Sie Ja, fordern daher genau. mehr Job weg, Frau weg, Chancengleichheit Wohnung und vor weg. allem weniger Druck auf junge Männer. Ja, fordert das mal schön. Fordert das mal schön, das werdet ihr nicht bekommen. Aus denselben Gründen, warum Feminismus auch nicht das bekommt, was sie wollen. Ja. Ja, sollen sie weiter Aktivismus machen, deswegen bin ich früher oder dagegen, wie auch immer. Ja, aber lustig auf jeden Fall. Wir haben es zwar von der anderen Seite gesehen Ja, und so ein denken bisschen dann auch, sie dieses könnten was dran ändern, aber es Captain funktioniert halt Obvious nicht. Grüß zurück, ne? Mal wieder. Ja, dieses hier, das hattest du auch eingereicht, Mammon. Das hatte ich Ja. eigentlich, in der Erinnerung war das schon verschmolzen mit dem Artikel davor, aber das ist tatsächlich noch was anderes. Ja, der Rolf Degen, den hatte ja der Ewel früher auch immer häufiger mitgebracht. Der findet immer ganz gute Studien und hier gibt es so ein Ding zur sozialen Isolation und das ist hier aus dem Abstract wahrscheinlich von dem wissenschaftlichen Artikel hier. Und ja, perhaps the most striking finding is a steady increase in social isolation experienced throughout by both men and women, albeit with general more disadvantage for boys men than girls women. So, war das hier irgendwie Social Isolation, also gibt's über das ganze Leben hinweg. Bei Frauen wird es dann mehr ab 55 Jahren, ja, wo die dann eh länger leben. Und ja, it is a sad commentary that humans who rely on social connection for physical, mental health and even survival begin to experience diminishing levels of connection as early as emerging adulthood. Ja. Sag bloß, Das verstehe ich einsame jetzt. Männer ab Achso. jüngster Jugend, aber Privilegien checken, bitte. Checkt mal die Privilegien. Erinnere mich an ein Video, das ich von der Tamara Valley Und letzte Tage Teilhabe, gesehen ne? Teilhabe ist ja, du habe. kannst gleich erzählen, ich Ja, fällt jetzt gerade noch Teilhabe. ein, Teilhabe, es wird ja mal von Teilhabe geredet, wenn es irgendwie heißt, ja, hier in der Politik und so, und die Frauen haben keine Teilhabe und oh mein Gott, ja. Schaut euch das, was wir gerade gezeigt haben, da an. Da habt ihr eure Teilhabe. Die Leute, die hier nicht teilhaben an irgendwas, das sind überwältigen die Männer, die jungen Männer schon, die am Anfang ihres Lebens stehen, die haben keine Teilhabe. Ja, dazu passt eben, dass die Wende ja auch berichtet hat, dass die Männer ja auch bei der Sexualität so zurückstecken, dass irgendwie 30% weniger überhaupt Sex hätten als noch vor wenigen Jahren. Ja, das ergibt sich auch da draußen, ne? Genau, Und sieht das sich hat auch sie ja in daraus. dem Video ja auch darauf zurückgeführt, dass die dann sich mehr isolieren, mehr zu Hause sind und so. Das folgt ja da draus. Ja, bei dem Video war mir auch irgendwie aufgefallen, sie hatte da so mehrere Einblendungen unten drunter gemacht, wo sie sich da nochmal irgendwie korrigiert hat selber. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, sie hatte auch irgendwie immer so, sie hatte sich halt irgendwie versprochen dann und das wieder irgendwie so ein bisschen umgedreht irgendwie und das hat sie dann hinterher noch unten drunter nochmal wieder korrigiert. Aber ich wollte es mir nochmal angucken, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Weil da musste Es ich ist auch aber auch dran denken. diffizil manchmal, Da komm, musste wenn ich du mit alter Sprache das bei wiederholst, dann geht's genau in die den beiden Hose. Sachen da auch dran denken, an das Video auf jeden Fall von ihr und diese Korrigierung da, weil das ist bei den Leuten schon so drin. Ne? Müssen wir mal nachschauen, was das genau war. Aber das ist mir auf jeden Fall auch richtig aufgefallen, dass sie sich Hast da du, dass sie irgendwie. Stereotype korrigieren musste, sozusagen, ja? Ja, sie hat Dass halt er. Sachen irgendwie gesagt und hat es unten drunter nochmal korrigiert. Und ich glaube, es ging da irgendwie darum, so diese Formulierung quasi von, ja, dass die Männer irgendwas nicht bekommen, zu ändern auf, dass die das ja irgendwie nicht machen oder so. Ach so. Also, oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen hätte ich es mir nochmal angucken müssen. Ist jetzt blöd, dass ich da jetzt so aus der Hüfte drauf schießen muss. Aber Kann ja, der Zuschauer selber mal ist mir nachsuchen. auf jeden Fall aufgefallen, dass sie das da immer so korrigiert hatte, weil sie sich da irgendwie versprochen hatte. Ja. War das hier schon der? Ah ja, genau, der war das. Das Gender ist der Ideology Unicorn-Artikel. comes to Germany, ja. Also Ne? an Ansonsten der nichts Überschrift wäre. störe ich mich ja. Ihr wisst, finde ich das mit dem Rüberschwappen und oh mein Gott, bald schwappt es rüber, nehmt euch in Acht. Finde ich immer so ein bisschen bescheuert, weil im Endeffekt diese ganze Scheiße ist ja schon ewig hier. Wir haben die Grünen hier in Deutschland, wir haben ja schon Experimente gehabt. Wenn die in Amerika passiert wären, dann wären die Leute wahrscheinlich alle total entsetzt hier. Ich sage nur diese Geschichte, wo wir in Berlin Kinder an Pädophile gegeben haben, weil wir dann irgendwie meinen, dass sie da besser mit denen irgendwie umgehen können oder so. Das sind ja Sachen, die hier in Deutschland schon passiert sind. Und ja, also. Ja, das ist hier vom Uwe Steinhoff, der ja auch einer von den Leuten von dem Weltartikel war. Und das wird hier natürlich alles nochmal rekapituliert auf Englisch dann, hier bei Quillette halt. Mit dem Döpfner und dem ganzen Zeug. Und hier die Jude taucht ja auch irgendwo auf, da ist sie. Mit ihrem Rücktritt von der Bild, beziehungsweise ihrer Kündigung, sagen wir mal mehr, ist ja kein Ehrenamt oder so, war ja ein Beruf. Ja. Ja, wie ist das denn im Ja, ist auf Volk jeden von Fall der interessant Stern? für die Englischsprachigen, dass sie es das hier mal gelesen haben, was jetzt hier bei uns jetzt so gerade die Diskussion ist. Aber neu ist das alles nicht und das ist auch schon ewig in der Mache und das bricht sich jetzt halt überall Bahn. Ne? Und jetzt gibt es auch teilweise jemals ein bisschen Widerstand. Das ist natürlich auch gut. Hoffen wir mal, dass das sich auch durchsetzt. Aber mal gucken. Also. Tja. Einen Satz fand ich da besonders lustig drin, den lese ich mal vor, beziehungsweise zwei im Kontext. Döpfner, also der Weltchef, claimed that we had implied that there are only two gender identities. Actually, we hadn't counted gender identities at all. For the same reason, we don't count unicorn species. We Ja, counted der war sexes. gut, ja. Der war gut auf jeden Fall. Aber Dänisch Girl, Leute. Guck doch mal den Film Dänisch Girl. Nee, kein Stück. Das war auch vom Döpfner, das Argument. Ach, bald kann jeder einfach das Geschlecht wechseln. Die Bank, das steht so nicht im Gesetzesvorschlag drin. Ja, jetzt wird das die Doch. Bank hier. Das ist der Faktencheck der FDP-Fraktion. Also, die Behörde Puh. haben mal eine ganz andere Bedeutung, als ich vorher dachte, die da im Gesetzesvorschlag stehen. Alles klar. Ja, klar. Hören wir doch mal, was hier der querpolitische Sprecher, es gibt noch einen, den ich gar nicht kannte. wahrscheinlich, weil der Herr Brandenburg jetzt Staatssekretär ist, dann darf er ja nicht mehr. Haben sie jetzt noch einen. Und ja, jetzt war ja, ich glaube, gestern der CSD in Berlin, wo ja auch zum ersten Mal jetzt die Regenbogenfahne am Bundestag gehisst wurde. Soll ich das sehen? Und Können wir noch eine Tigerfahne nehmen? Jetzt ja, sollte hier ich auch nicht der abbrechen. eine hatte bei Twitter vorgeschlagen, dass wir als nächstes hier diese Gadsden Flag nehmen, diese Schlange mit dem Don't Tread on Me, um darauf hinzuweisen, dass die Freiheit, dass wir uns mal für die Freiheit stark machen hier. Und das unterstütze ich auf jeden Fall, weil wir jetzt schon damit anfangen, irgendwelche politischen Ziele da in Flaggenform irgendwie am Reichstagsgebäude zu hissen, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Also, Oder wir ich glaube, machen eine das mit Fransen, so wie die würde den Jacke Leuten dann gut ist. tun. Ja, aber ich dachte, wir hören hier schon nochmal, was hier die Argumente in Anführungsstrichen sind, die das jetzt hier alles debunken. Firmen fangen an, ihre Regenbogenflaggen zu hissen. Viele Unternehmen nutzen die Regenbogenflagge der LGBT-Plus-Community als Werbesymbol. Auf Social Media sieht man auf einmal überall queere Themen. Die einen sagen, homosexuelle Menschen kommen doch in den Medien sowieso schon viel zu sehr vor. Das ganze queere Thema ist doch schon viel zu groß und eigentlich überrepräsentiert. Ich bin Jürgen Lenders, ich bin der queerpolitische Sprecher der Freien Demokratischen Fraktion im Deutschen Bundestag. Und wir wollen heute über Mythen in der queeren Politik sprechen und die. Mythen. Jetzt geht es um Mythen. Wir haben gerade schon gehört, die sind total überrepräsentiert. Ja, Was sagt die und Fraktion dazu? die kriegen ihren ganzen Monat, wo alle Welt sich diese Regenbogenfahne da reinklatscht, um damit zu zeigen, ja, dass sie es verstanden haben. Und wir haben ja auch in dieser ganzen Causa Axel Springer gemerkt, was passiert, wenn man das alles gefressen hat, bis auf einen kleinen Brocken, den man nicht runterkriegt. Und das reicht ja dann schon. Ne? Also. Und Das ganze Twitter ist voll von Leuten, die theoretisch dieser sogenannten Community angehören, aber auf diesen ganzen Kram auch nicht brauchen. Das braucht kein Mensch. Das ist Privatsache von den Leuten. Wir brauchen ja nicht mit unserer Sexualität in der Öffentlichkeit die ganze Zeit irgendwie hausieren zu gehen. Nee, es nervt auch. Kein Mensch braucht das. Es ist egal, ob das nervt. Das gehört sich einfach nicht. Das ist Privatsache. Und das ist ja auch das Ding. Ihr zieht das alles in die Öffentlichkeit und sagt, hier, hier, hier. Wenn sich dann die Leute aber dann darüber diskutieren wollen, dann ist es natürlich auch wieder verkehrt. Aber ihr habt das in dieser Scheiße die ganze Zeit Politikum gemacht. Und dann beschwert ihr euch darüber, wenn es politische Positionen dazu gibt. Ja, geliefert wie bestellt. Was dir denn so wichtig ist oder so, ja. Geliefert wie bestellt. Diese Mythen dann auch aufklären. Jetzt bei Divan. Aufklärung, Leute. Merkt euch einfach Aufklärung. Jetzt wird aufgeklärt. Hemmungslos aufgeklärt. Ja, hier, ich möchte mal diesen Mythos hier direkt aufklären. Dass dieser Krempel hier LGBTQIA plus irgendeinen Bezug zu irgendwas hat. Das erste, das zweite, das dritte schon eher nicht mehr. Das T ist ganz was anderes. Q ist irgendein politischer Quatsch. Und ja, das I ist dann wieder was, aber das hat auch nichts mit dem Erst zu tun und schon gar nichts mit dem T, auch wenn ihr das gerne so haben wollt. Und A, vergesst es einfach. Und Plus, ja, das wird dann das P, aber da kommen wir gleich zu. Mhm. Mythos Nummer 1, queere Menschen sind doch längst gleichberechtigt. Ist das wirklich so? Schauen wir uns mal. Naja, erstmal habt ihr ja schon euren Sammelbegriff, der dazu führt, dass ihr da sicherlich irgendwas rausziehen könnt aus diesem ganzen Quatsch, den ihr miteinander vermengt. Aber ansonsten, ja, man muss sich da halt auch drüber diskutieren. Man muss halt darüber diskutieren, ob dieses Ding mit der Ehe wirklich so vorgesehen ist. Und das sagen halt viele Verfassungsrechtler, dass es in Deutschland halt eben nicht so ist. Ihr habt das jetzt halt gemacht und verlasst euch darauf, dass sich nie, dass einer da wieder traut, da irgendwie ranzugehen an diese Nummer. Aber ja. Mal drei Beispiele an. 2019 stiegen die Straftaten gegen queere Personen. Ja, ding, ding, ding, das haben wir uns letzte Woche angeguckt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber was? Bevor du das sagst, möchte ich sagen, das ist auch überhaupt keine Antwort auf die Frage, die er gestellt hat. Ja. Ich auch. Gleichberechtigung hat auch nichts damit zu tun, ob. Aber ob die du Gesellschaft jetzt will doch jetzt die Leute alle fertig machen und deswegen müssen wir drakonische Maßnahmen ergreifen, um das zu ändern. Die Menschen leiden. Wie sind denn die Straftaten gegen Menschen? Weil ich meine, du hast doch die gleichen Rechte, wenn du angegriffen wirst. Du kannst halt etlich wehren, du kannst eine Anzeige wegen Körperverletzung machen, all diese Dinge. Ja, das ist aber das, was wir uns letzte Woche angeguckt haben. Das ist von 300 uns sind 300 Sachen hier Beleidigung. Personen im Vergleich zum Vorjahr um 60%. Außerdem fehlt eine Antidiskriminierungsbestimmung für sexuelle Identität im Grundgesetz. Dort steht. Ja, außerdem fehlt, niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Genau. Und was wir jetzt noch brauchen ist, niemand darf jemandem sagen, du bist keine Frau. Und das braucht man dann mit Grundrecht. Ne, das brauchen wir. Steht in Artikel 3 nur, dass niemand wegen seines Geschlechts diskriminiert werden darf. Wir wollen deshalb das Grundgesetz um den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität ergänzen. Beispiel Alter, wenn, Nummer 2. Wenn dann bei mir jemand nur mit Hundemaske im Supermarkt rumläuft, zähle ich denn immer noch aus. Also irgendwo. Da freuen sich die P's drüber. Ja, das ist auch ein guter Einwand. Aber na, ich glaube, es wird halt eben darauf hinauslaufen, ja, ich bin Xir. Und das fehlt dir als Anrede bei der Deutschen Bahn. Grundrecht. Artikel 3 Grundgesetz. Das gefälligst jetzt alles. Jeder hier soll bei der Bahn die gleiche Möglichkeit haben, sein Pronomen einzutragen. Ja, das jetzt herzustellen, weil das ist meine geschlechtliche Identität und die könnt ihr mir ja nicht absprechen. Darauf wird es hinauslaufen. Was soll das sonst bedeuten? Geschlecht steht da schon drin, wie er gerade gesagt hat. Aber Gleichberechtigung, ne? Gleichberechtigung. Weil ja die anderen Leute haben ja auch schon dieses Recht. Nee, haben die nicht. Da hast du als Mann auch nicht das Recht, dass der Journalismus aufhört von früh bis spät, dir zu erzählen, wie toxisch und dass du für alles Übel auf dieser Welt verantwortlich bist. Und die Bundestagsabgeordneten schon mal sowieso. Ja, Also brauchen die das auch nicht. Fertig. Ja, er sagt jetzt auch, man würde zwischen Geschlechtsidentität und Geschlecht unterscheiden wollen im Gesetz. Ja. Da bin ich mal gespannt. Das ist ja genau das, was sie eben eigentlich auslassen wollen. Ne? Ja, das ist ja der Schwurbelquatsch, wo die Leute halt nee, das sich ist ja die irgendwas Schwurbler, da die überlegen da können wollen. Und dann ankommen und sagen, hier, meine Grundrechte. Das ist genau das, wo Jordan Peterson damals vor gewarnt hat. Ja. Das halt in Deutschland dann. Die Diskriminierung von Homosexuellen, Bisexuellen und Transpersonen bei der Blutspende. Homo- und transsexuelle Menschen dürfen in Deutschland kein Blut spenden, weil sie statistisch häufiger mit HIV infiziert sind. Ja, da habt ihr eure Antwort. Oder könnt ihr ja mal immer Drogenbetroffene werden danach auch diskriminiert. Warte mal, da kommt noch ein Nachsatz. Kranke. Wow. Was wolltest du sagen, Price? Ich habe es nicht verstanden. Ich wollte sagen, Drogengebrauchende werden dann ja auch diskriminiert. Die werden auch diskriminiert, ja. Ja, und ich glaube, werden da nicht auch sind irgendwelche Leute aus dem Gesundheitswesen nicht auch davon ausgenommen, wegen erhöhtem Risiko? Ich meine, mich dazu erinnern, es wird zwar nie zur Sprache gebracht, aber... Aber doch auch Leute, die zum Beispiel unter Hepatitis oder ähnlichen Dingen leiden, dürfen auch nicht. Ja? Wegen ungerecht. Oder die generell haben sich das dann nicht ausgesucht. Gewisse Medikamentencocktails, ne? Aber wie gesagt, ich finde den Nachsatz interessant. Eine Argumentation, die Menschen diskriminiere, finden die Initiatoren des Bundestagsantrags. Ein interessanter Fakt für euch zwischendurch. In diesem Jahr ist die Ansteckungsrate, die AIDS-Ansteckungsrate, bei heterosexuellen Personen größer als bei homosexuellen Personen. Hier ist ein interessanter Fakt. Vielleicht in absoluten Zahlen, aber nicht in der Rate. Ja. Das glaube ich einfach nicht. Genau, da haben wir es nämlich. Also in absoluten Zahlen definitiv. Und das meint er wahrscheinlich auch mit Ansteckungsrate, aber nicht in relativen Zahlen. Und ja, das ist ja genau das, worum es geht. Wenn du einen Homosexuellen dabei der Blutspende hast, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass der dann HIV-positiv ist. Und das kann man ja auch meinetwegen sagen, dass man das jetzt einfach gerne so haben möchte, dass man dann sagt so, okay, die Leute müssen das selber wissen und das ist uns jetzt egal. Das war uns halt früher nicht egal und deswegen hat man diese Gesetze halt so gemacht. Und das hatte nichts damit zu tun, dass man die Leute nicht mag oder so, sondern das war halt eine Panik, die da halt umging. Und soweit ich weiß, ist das auch mit diesen Medikamenten, die wir mittlerweile kriegen, so, dass diese Ansteckungsrate sowieso relativ gering ist. Aber, ja, oder nicht mehr existent, sagen wir es mal so. Aber weiß ich nicht. Also, es ist halt schwierig und ich finde einfach nur, diese ganzen Argumente sind so unglaublich verlogen. Dass dann immer wieder nur gesagt wird, ja, es ist halt Diskriminierung, wir hassen die Leute halt und deswegen sagen wir ihnen halt, nein, dein Blut ist böse und so ein Scheiß. Und das ist halt ja Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Und das muss man aber wieder so bringen, damit man diese dämliche Diskriminierung, wir sind so gemein zu den Leuten, oh, Mehrheitsgesellschaft und wir wollen sie alle ausschließen und oh, Scheiße da irgendwie drauf stricken kann, das finde ich einfach nur zum Kotzen. Das ist so widerwärtig und es dringt aber aus sämtlichen Mündern, es wird nicht hinterfragt, man kann sich da nicht mal ehrlich machen und überhaupt mal ein Argument bringen, was auf das angeht, worum es überhaupt geht. Stattdessen wischt man hier den Leuten wieder nur Sand in die Augen und nennt das dann auch noch hier irgendwie Debunking. Also, ja, wenn du dann argumentierst dagegen, dann kriegst du so ein Lügenargument zurück. Hier so ein Scheiß. Und 2022 ist auch gerade mal halb rum. Wie wollen sie das überhaupt wissen? Ich finde auch bezeichnend, dass er sich hier ein rhetorisch vollständiges Eigentor schießt. Weil nicht nur ist es fragwürdig, was er da macht, sondern damit gibt er ja indirekt auch zu, dass es vorher anders war. Also, dass die Zahlen eigentlich immer höher waren als bei Heterosexuellen. Also es ist ein vollständiger, also der Mann ist kein guter Skriptschreiber und sollte vielleicht einfach nicht so eine große Basis, oh 723, ja vergiss es. Also für 2022 habe ich jetzt keine Zahlen gefunden, weil die hören alle bei 2019 auf, hier vom RKI und alles. 2600 Neuinfektionen, 2019 sogar hier die Zahl. Heterosexuelle Männer 250, Frauen 400. Also 650 von 2600. Also 950 nicht-heterosexuelle Männer und Frauen. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, was mit Rate ist. Und wie gesagt, Zahlen von 2022 habe ich jetzt so schnell nicht gefunden. Hört sich irgendwie nicht so ganz richtig an. Ja, klingt schwer ausgedacht. So. Männer, die Sex mit Männern haben, werden also anders behandelt als Männer, die Sex mit Frauen haben. Wir schaffen die Diskriminierung bei der Blutspende für Homosexuelle, Bisexuelle und Transpersonen ab. Beispiel also Nummer 3. Die werden ja wegen AIDS anders behandelt, ne? Die werden ja wegen AIDS anders behandelt, nicht weil sie mit anderen Sachen ins Bett gehen oder so. Das ist eigentlich nicht richtig der Grund, den er da hat. Das kann man sehen, wie man möchte. Also prinzipiell ist es ja schon, das ist der Grund, warum sie das andere dann, warum das eine größere Wahrscheinlichkeit hat. Also insofern, ja, ist das halt schon so, aber ja, wie gesagt, ich finde es ja nur, die können das ja meinetwegen fordern und sagen, Eigenverantwortung, die Leute müssen selber wissen, ob sie da auf sich aufpassen und so. Und wenn sie das dann wissen, dann sollen sie halt spenden. Und wenn sie da Vorbehalte haben, dann sollen sie es halt nicht machen. Es zwingt ja niemanden irgendwen dazu. Das könnte ich ja verstehen. Das wäre ja ein Argument, was man bringen könnte. Aber doch nicht diese Scheiße, dass man nur sagt, oh, die dürfen nicht. Diskriminierung, Diskriminierung. Ich habe die Zahl doch jetzt gefunden. Aber das bezieht sich auf Großbritannien, nicht auf Deutschland. Mhm. Und Grund wird hier genannt, Punkt 1, Ansteckung über Drogen, also Nadeln, die geteilt werden. Oh. Und Punkt 2, weil Homosexuelle Prophylaxepille PrEP benutzen, was, weil sie sich darauf vorbereiten, auf die schwule Sextätigkeit. Und Heterosexuelle nehmen die halt nicht. Oh. Also auf diese beiden Faktoren wird das zurückgeführt. Und da sind es trotzdem immer noch 49% gegenüber 45%. Und das 1% fehlt, das sind Babys, die von Müttern quasi, während die schwanger sind, damit infiziert werden. Ja. England, nicht hier. Ein verheiratetes lesbisches Paar, ein Kind, ist die Co-Mutter nicht automatisch auch juristisch Elternteil des Kindes. Ja, bam, bam, bam. Gleichberechtigung, Diskriminierung, Die Co-Mutterschaft ist nicht juristisch verankert. Männer haben immer noch irgendwelche Rechte über die Kinder, die sie gezeugt haben. Oh mein Gott, das müssen doch zwei Mütter sein können. Und keine Väter, die braucht doch keiner. Doch, doch, doch, zum Zahlen. Sie muss das Kind adoptieren. Bis heute sieht er. Oh, nicht zumutbar. Leute, mit denen du nicht blutsverwandt bist und du willst sie als Kind haben, dann musst du sie adoptieren. Oh Gott, oh Hilfe. Okay, oh, ich würde sagen, der Incident nicht Mutter sein können, wird mit dem Ticket geschlossen und bei weiteren Fragen neues Ticket. Das Abstammungsrecht vor, dass Neugeborene Mutter und Vater haben. Gleichgeschlechtliche Paare ziehen juristisch betrachtet den kürzeren, denn eine gemeinsame Mutterschaft gibt es nicht. Deshalb. Es ist auch nicht ganz richtig, ne? Es geht ja nicht um gleichgeschlechtliche, sondern es geht um lesbische Paare. Für die schwulen Paare soll das nicht so gelten. Ist ja auch gar nicht klar, ob der Vater, der Vater ist. Dass es keine Mutter gibt, das soll auf jeden Fall nicht gehen, ja. Und zu diesem Thema. Mit der Leihmutterschaft ist ja auch ein Riesenaufreger. Also nach dem Motto, ja, damit ja die Frau nur zur Ware, die dann das Kind austrägt und bla bla bla. Das finde ich alles. Da Marco Buschmann die rechtliche Co-Mutterschaft in dieser Legislaturperiode ermöglichen. Queere Menschen werden in Deutschland in der Gegenwart nicht nur im Alltäglichen, sondern auch rechtlich diskriminiert. Es gibt zwar Fortschritte, aber wenn wir mal ehrlich sind, von Gleichberechtigung können wir an dieser Stelle noch lange nicht reden. Mythos. Ja, das hast du schön schwammig formuliert. Ja. Jetzt ist es richtig debunked und jetzt bin ich auch total auf deiner Seite, weil du das so wunderbar argumentiert hast. Meine Güte, ey. Mythos 2. Mythos Nummer 2. In Zukunft kann jeder ganz einfach sein Geschlecht wechseln. Ich bin gespannt, warum das ein Mythos ist. In Zukunft kann jeder einfach sein Geschlecht wechseln. Bisher müssen Menschen, die ihren Personenstand ändern wollen, einen sehr aufwendigen und kostenintensiven Weg gehen. Denn das geltende sogenannte Transsexuellengesetz hat ihn abgehalten. Es fordert unter anderem ein langwieriges Gerichtsverfahren und zwei psychologische Gutachten. Und bis 2011 mussten sich Transpersonen sogar sterilisieren lassen, um ihren Geschlechtseintrag ändern lassen zu können. Stellt euch mal vor, das wäre euch so gegangen. Heute, das stimmt doch auch schon wieder nicht. Wo ist jetzt der Mythos jetzt widerlegt? Stellt euch mal vor, Die Menschen leiden, stellt euch das mal vor. Mythos, jeder darf jetzt sein Geschlecht ändern. Müssen Sie sich Fragen gefallen lassen, wenn Sie Ihr Geschlecht ändern wollen, welche Unterwäsche Sie tragen oder wie oft Sie masturbieren oder an was Sie dabei denken, wenn Sie masturbieren? Das sind sehr intime Fragen und das geht nun wirklich niemandem was an. Wiederholt. Ja, deswegen gehen wir nur zum Arzt damit, ne? Ich denke, wir müssen das logische Evaluation bringen in sämtliche Sachen, weil das hat er jetzt gerade gesagt, das wird zu viel irgendwie gebracht oder so. Das kann nicht sein. Ich habe doch gerade gelernt, das kann man überhaupt gar nicht alles genug thematisieren öffentlich. Das Privatleben der Leute. Und wo ist jetzt der Mythos, in Zukunft kann jeder sein Geschlecht ganz einfach ändern, hier widerlegt? Ich warte da immer noch drauf. Viele Erfahrungen von Diskriminierung sind belastend und erhöhen das Risiko, gerade bei Trans-Jugendlichen eine Depression oder Angststörung zu entwickeln. Laut einer Studie in den USA hat jeder zweite Transmann, jeder zweite, zwischen 11 und 19 schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Über die geschlechtliche Identität. Ja, und deswegen müssen wir das alles so einfach wie nur irgendwie möglich machen, dass sie komplett aufgehen in der Scheiße. Und das ja nicht irgendwie in Zweifel stellen, weil wir auch nicht diese ganzen Leute haben, die das ja alles hinterher bereuen. Alter Schwede, Mensch. Und wo ist das jetzt? Ich warte immer noch auf den Mythos, bald kann jeder sein Geschlecht wechseln. Ja, und in den USA ist das so. Wie ist das in Russland? Wie ist das in Südafrika? Wie ist das in Neuseeland? Wie ist das in Argentinien? Oder wie ist das in Deutschland? Identität eines Menschen kann niemand besser urteilen als dieser Mensch selbst. Wir wollen deshalb das Transsexuellengesetz endlich abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen und damit die Rechtslage von transgeschlechtlichen Menschen in Deutschland verbessern. Mythos. Ja, und jetzt kommt der nächste Mythos. Mit anderen Worten, ich fasse zusammen, Mythos ist, bald kann jeder einfach sein Geschlecht wechseln. Lol, Bro, ist doch voll fies, wenn die das nicht einfach können. Dann bringen die sich um. Deswegen wollen wir es so haben. Oder was? Das kann man alles mit den Blauäugigen und den Braunäugigen genauso argumentieren, ne? Das ist ein Schwachsinn. Also wenn sie das ja, das verstehen sie nicht schon. Mythos Nummer 3. Überall Regenbogenflaggen. Queere Menschen sind in der Öffentlichkeit doch vollkommen überrepräsentiert. In den Medien wird queeren Personen immer noch häufig das Bild des bunten, schrillen Vogels zugeschrieben. Fakt ist aber, dass queere Menschen jahrzehntelang aus der Öffentlichkeit verdrängt wurden oder ihre Sexualität auch überhaupt nicht öffentlich werden durfte. Das Wort, was du suchst, ist homosexuelle, schwule Männer. Das ist das Wort, nach dem du suchst. Der spielt hier gerade auf das schöne Jahr 1994 an oder vorher. Wie lange ist das jetzt her? Was war denn da verboten? Naja, also das Verbot, das gab es nur bis in die, wann war es, 60er Jahre? Ich meine, das ist jetzt Sexualität, öffentlich leben, das macht doch niemand. Das machen auch Reden. Das ist auch Reden verboten. Erregung öffentlichen Ärgernisses ist das. Ja, eben. Dass die Medien sich irgendwie halt auch die Leute suchen, die halt am paradiesvogeligsten sind, hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Nee. Du siehst halt aus wie ein ganz normaler Typ, aber die Medien hätten halt lieber dann Olivia Jones oder so. Keine Ahnung warum. Vielleicht stehen die nicht auf alte Weiße. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass die Leute halt irgendwie gute Entertainer sind oder so, dann sollen die es ja meinetwegen auch machen. Und ich bin da auch absolut von überzeugt, dass in so Bereichen wie Musik oder so Homosexuelle im Vergleich zur Gesamtgesellschaft überrepräsentiert sind. Ganz aus natürlichen Gründen. Grüße gehen aber raus an Freddy und David. Ja, und das da hat ja auch, und die gab es übrigens auch schon da vor diesen Jahrzehnten, wo die angeblich alle unsichtbar waren. Ich meine, klar, das war natürlich auch alles nicht einfach für die Leute und so. Und teilweise waren die ja auch noch im Schrank für eine ganze Weile und solche Dinge. Ja, unsichtbar. Was ist denn, wenn man das nicht unsichtbar hat, dann zerrt man der Leute Sexualität an die Öffentlichkeit und das ist auch wieder falsch. Ja, und im Endeffekt, ich meine, die konnten sich ja trotzdem ausdrücken mit ihrer Kunst und so, ne? Auch wenn sie jetzt diesen Aspekt jetzt im Privatleben dann irgendwie ausleben mussten oder so. Ja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So ist schöner, ja. Aber ja, es wird natürlich wieder so hingestellt, als wäre das irgendwie die schlimmste Ungerechtigkeit. Und vor allen Dingen, die wir jetzt beheben, indem wir dann irgendwie Ja, du kannst es ja im Endeffekt, es geht ja nicht mehr. Was könntest du dagegen sagen, dass man jetzt irgendwie ja, in jeder Serie halt, und das machen sie ja beim öffentlich-rechtlichen hier in England, Doctor Who und so, ist ja mittlerweile auch so, dass jeder männliche Charakter entweder ein Arsch ist oder schwul. Und die ganze Facebook-Test kommt dazu immer, ne? Und da wollen die ja was mit aussagen, ne? Damit wollen sie nämlich aussagen, ja, hier Homosexuelle gut, heterosexuelle Männer böse, böse, böse, böse, böse. Aber das ist natürlich, ne? Ja, das ist natürlich alles gut und richtig und das kann man, muss man von früh bis spät tun, weil dadurch wird die Gesellschaft besser. Ne? Und da kannst du ja dann überhaupt nichts mehr gegen sagen, weil ansonsten musst du ja sagen, dass du diese Leute ja nicht haben willst und das ist ja auch verkehrt und das ist ja unter Umständen auch verkehrt, aber ist doch wirklich frappierend und auffällig. Und wegen Leuten wie dir und so dämlichen Diskussionen wie diesen ist es ja gerade so ätzend. Wegen dieser Scheiße ist es ja gerade so unerträglich. Wenn man einfach nur sagen würde, okay, du schreibst deine Musik, du bist irgendwie ein Schauspieler oder so, du spielst die und die Rolle, es gibt so viele Schauspieler, Heterosexuelle, die schwule Charaktere spielen. Homosexuelle, die heterosexuelle Charaktere spielen, das nennt sich Schauspielerei übrigens, das macht man da so, ne, und dort Ja, solche Dinge, das ist alles vollkommen normal, das liegt in der Natur der Dinge und so Sachen wie Theater und diese Geschichten, da sind die Leute auch überrepräsentiert von Hause aus schon, das ist alles vollkommen in Ordnung und so. Das Problem ist diese Scheiße, dass wir genau wissen, wenn wir sowas sehen, dass Leute wie du da stehen und sagen, das muss jetzt so sein, weil jetzt wird die Gesellschaft endlich richtig und jetzt machen wir das so und so, genauso wie wir uns das vorstellen. Und diese dummen, ungewaschenen Massen da draußen, die lernen jetzt endlich mal richtig Toleranz von uns. Ja, wir bringen denen das jetzt bei, weil Diskriminierung, die Menschen leiden und tralala. Und das ist die Kacke, was die Leute anätzt. Und das ist der Mythos von dir, den ich hier jetzt gerade debunked habe, mein Freund. Aber jetzt hat er noch 47 Sekunden, um den Titel zu rechtfertigen. Die nun entweder durch die Regenbogenflagge oder durch zum Beispiel queere Rollen in Filmen, in Serien oder in der Werbung dargestellt werden, das ist richtig und es ist wichtig. Fazit. Ja, hallo, ich bin Bundestagsabgeordneter. Macht bitte Leute, die sich in Popo pimpern, mehr ins Fernsehen, weil dann wird die Gesellschaft besser. Also, das ist nicht dein Job. Lass die Leute in Ruhe, das ist dein Job. Und bei der FDP waren ja traditionell eigentlich, die hatten immer die größte homosexuelle Basis, weil die Leute früher verstanden haben, dass das wichtig ist, wenn man die in Ruhe lässt, wenn die scheiß Politik nicht in ihr dämliches Geschlecht die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwie reinzugreifen. Aber irgendwann habt ihr dann mal zwischendrin mit eurer super tollen linken Identitätspolitik, in die ihr euch so verliebt habt, seid ihr dann auf die Idee gekommen, ach ja, die wurden ja alle ausgeblendet. Und das haben wir jetzt die ganze Zeit gemerkt, ne? Deine komischen Vorurteile, mein Freund. Und seitdem seid ihr auf dem Trichter so, ja, wir müssen jetzt alle erziehen hier. Wir müssen unsere Plattform benutzen. Wir müssen die Politik so ausrichten, dass wir den Leuten die richtigen Geschlechterrollen, die richtigen Ansichten über alle Leute irgendwie vermitteln. Aber so funktioniert das nicht. Das Einzige, was du damit erreichst, ist, dass die Leute das alles ablehnen und halt eben merken, dass das alles nur produziert ist. Und wenn sie dann sich wieder hinstellen und irgendwie sagen, ja, hier Verschwörungen und Verschwulungen und so weiter und so fort, dann sind sie natürlich auch wieder die Bösen. Aber natürlich redet ihr die ganze Zeit davon, dass ihr das alles so haben wollt. Na, von oben herab und dass man den Leuten das irgendwie die ganze Zeit vor Augen führen muss, damit sie bam, bam, bam, bam, bam, dann immer konfrontiert werden, weil dadurch dann die Gesellschaft irgendwie besser wird. Ja, die Gesellschaft ist ein guter Punkt. Ich meine, man hat so ein bisschen den Eindruck, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die gesellschaftlichen Gruppen auch dadurch aufeinander gehetzt werden oder gegeneinander gehetzt werden sozusagen und dann schön miteinander beschäftigt sind, während man da seine Politik durchziehen kann oder so. Also den Aspekt, den sehe ich auch noch immer noch so ein bisschen. Die ziehen das dann am Ende zwar auch durch, ne, aber dass diese Politik vielleicht auch deswegen so ein bisschen beliebt ist, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ne? Ja, Oscar Wilde-Fan im Chat, ich sehe das ja genauso wie du mit der Utopie. Also die haben sich da halt total drin verliebt in diese Utopie und deswegen Ja, da kann rennen man auch sie da total schlecht gegen hinterher. argumentieren, ne? Gegen so eine Moralutopie. Da steht man immer auf der falschen Seite Ja, die haben das sozusagen. einfach komplett nicht mehr auf dem Schirm, dass sie halt gerade diese politische, ja, eine politische Meinung zu Geschlecht war halt die ganze Zeit immer, es muss so und so sein und es soll nicht so und so sein. Und so kommen sie ja heute auch wieder an und sagen, es ist alles degeneriert und so weiter und so fort. Und Hedonismus und was weiß ich nicht was. Und das geht natürlich auch nicht, aber man kann das halt nicht beides haben. Das geht halt nicht. Das ist genauso wie mit dieser Sache immer mit Christentum und Islam. Du kannst nicht sagen, das Christentum ist überall rein, sämtliche Institutionen, und wenn dann die Leute um die Ecke kommen und sagen, hier mein Mohammed, dann sagen so, nee, das geht nicht. So funktioniert das nicht. Dann muss man das beides dann raushalten aus den Sachen. Man dachte, das war übrigens beim James Lindsay mit seinem Buch Race Marxism. Da schlägt er das quasi vor, dass man aus dem amerikanischen Kontext heraus halt, dass man den Marxismus zur Religion erklärt und dann halt die amerikanischen Dinge da halt hat, dass man dann da halt sagen kann, okay, ihr dürft nicht mehr an die Schulen und so, weil ihr seid jetzt eine Religion. Das Problem ist nur, wenn die das wirklich so machen würden, dann hätten wir in Deutschland hier auf jeden Fall Probleme, weil bei uns funktioniert das ja nicht so. Bei uns funktioniert es ja genau andersrum. Bei uns würde es dann heißen, ach, ihr seid jetzt eine Religion. Ja, dann kommt da rein. Ja, hier habt ihr unsere Institution. Rechte. Ja, ne? Ja, also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, kommt runter von diesem Trip. Es ist wirklich eine wirklich verschwindend kleine Minderheit, die den Leuten das wirklich aktiv austreiben will, ihre Sexualität da irgendwie in ihrer Privatheit zu leben. Na, also ich weiß, ihr vermutet die überall, aber die sind nicht überall. Das ist eine verschwindend kleine Minderheit. Und ja, kommt von diesem Trichter runter, dass ihr irgendwie die Leute alle erziehen müsst zu irgendeiner Akzeptanz. Die haben sie schon, aber die werden sie jetzt verlieren durch diese ganze Vermengung mit LGBTIQ+. Weiß der Teufel nicht wie. Und ja, das mal wieder auseinanderdividieren. So Individualität, FDP, wie wär's mal damit? Zit. Queere Rechte sind Menschenrechte. Sie sind nicht. Ja, nehmt das, die Bank. Ihr habt alle gedacht, das wären keine Menschenrechte, aber wir haben euch jetzt gezeigt, das sind Menschenrechte. Ja. Das heißt, die Queeren fühlen sich durch den Begriff Menschen nicht abgedeckt. Oder wie verstehe ich das? Ja. Naja, er redet ja halt mit der Phantom-Opposition, die meint, dass die Leute keine Menschen wären, die man vernünftig behandeln sollte. So wie man an seine Mitmenschen halt behandelt. Nicht verhandelbar. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen müssen als selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher Realität anerkannt werden. Für uns als liberale Fraktion sind die Rechte von queeren Menschen ein zentrales Freiheitsthema. Wenn euch diese Folge von Debunked gefallen hat, dann schaut... Hat mir das nicht gefallen, so. Nee. Hat mir gar nicht gefallen. Und Debunked würde da gar nicht... Thema verfehlt, setzen 6. Ja, und ist es denn für Gleichberechtigung nötig? Hat er auch nur ein Wort darüber gesprochen? Ich meine, er hat über die aktuelle Gesetzeslage geredet, dass sie so kompliziert war, aber das ist doch nicht das Thema. Das ja, das Argument war, das Mythos ist, jetzt wird alles ganz schnell, kann man sein Geschlecht einfach wechseln, und ich werde das jetzt mal debunken, indem ich sage, die Menschen leiden. Sie leiden. Es ist schlecht, so wie es jetzt ist. Wir wollen es ändern. Debunked. Also... Ja, also einfach sorry. Oder was? Oder wie? Also selbst wenn ich das ins Gesetz reinschreibe, dass jetzt alle gleichberechtigt sind und so weiter und auch da das speziell meinetwegen, und das rechtfertigt nicht die Argumentation, wir müssen das jetzt unbedingt den Kindern in der Schule beibringen. Ich meine, ich hätte jetzt ganz gerne wirklich mal ein paar Argumente dazu gehört und nicht nur dieses Rumgeschwurbeln. Ja, das haben sie ist ohne halt Scheiß, nicht. Das ist ja das Beste, was sie haben. Und das ist ja auch das, was sie glauben, dass die Leute das nicht verstehen. Aber in Wahrheit sind die es nicht verstehen. Die verstehen überhaupt gar nicht, was überhaupt ihre Opposition zu ihren Punkten überhaupt meint. Und Scheiß, die stellen sich dahin und denken sich so, ja, jetzt erzählen wir hier diesem dämlichen Konservativen mal, was Sache ist. Und dann sitze ich hier, ein FDP-Mitglied und jemand, der wirklich, also ich war schon bei irgendwelchen CSDs und solchen Geschichten und ja, also... Und mir erzählen die so ein Quark, was ich alles kenne, aber sie haben es halt nicht verstanden. Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Sie verstehen nicht, was die Leute daran kritisieren. Sie verstehen nicht, was überhaupt Argumente dafür waren, dass die Sachen jetzt so geworden sind, wie sie jetzt sind. Und das Transsexuellengesetz, das sogenannte, ist von der scheiß FDP eingeführt worden. Die haben das eingeführt. Die haben das gebracht. Das war deren Fortschritt. damals. Oh ja. Und jetzt ist es plötzlich alle so, oh mein Gott, unglaublich, wie konnten wir nur, tralala. Also sorry, nee, damals, die haben das verstanden. Genauso wie die auch das Homosexualitätsthema verstanden haben. Dass man die Leute in Ruhe lassen muss. Dass man eben nicht mit dem Staat da irgendwie an der Sexualität von den Leuten rumpfuschen muss. Sondern, dass man die in Ruhe ihre Sachen da machen muss. Und mit denen kann man das auch so machen. Mit den Transsexuellen geht das nicht so. Da sind noch andere Aspekte halt eben mit dem Thema Krankheit, ne, da drin, was ihr ja auch ablehnt, ja, dass das eine Krankheit sein soll. Aber gut, wir haben da jetzt schon, ja, es ist ja auch eigentlich immer derselbe Scheiß. Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade nur Sachen erzählt, die ich in den letzten Wochen schon 30 Mal erzählt habe. Aber ja, lass mal weiter. Ja, aber Vierjährige, was ist mit der Geschlechteridentität von Vierjährigen, Chris? Ja, es gibt ja irgendwie einen Trend von Lehrern auf TikTok, die darüber reden, wie stolz sie auf ihre Schüler sind, dass ihre Schüler alle irgendwie sich schon als queer und trans bezeichnen. Und das sind halt Lehrer von Grundschulklassen. So, und das ist ja schon mittlerweile fast Mainstream, ne? Ab der ersten Klasse wissen die schon, ob sie trans sind oder nicht. Wo auch immer die das her haben, ja. Und hier geht es jetzt darum, noch jüngere Kinder, 4 Jahre alte Kinder im Kindergarten, Nursery School, halt Kindergarten, Pendant quasi. Ja, einfach nur der Erfahrungsbericht, Achtung, anekdotische Evidenz von einer Mutter, die einfach sagt so, ja, ihr Tochter, die sie selber auch als Tochter bezeichnet, wofür sie sich Vorwürfe macht, weil sie denkt, sie würde vielleicht die Geschlechtsidentität von ihrer Tochter untergraben, weil sie sie als Tochter bezeichnet und noch als Tochter von ihr denkt. Ne? Einmal saß ich mit ihr in der Badewanne und dann sagte sie zu mir, ich bin heute ein Junge. I'm a boy today. I marvel at how self-assured she already is. For as long as I can remember, I've struggled to assert myself with others, even my own family. I'm beyond relieved. She feels comfortable being herself around me and keeps growing all the more confident and adventurous for it. Ich bin heute ein Junge. Ich habe den Artikel ja auch eingereicht. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Eltern da auch drauf hingearbeitet haben. Also sie sagen gleich im ersten Absatz, sagen sie, ja, my husband and I took to asking whether she felt like a boy or a girl or neither, to let her know we were listening and keeping tabs on any progression in either way. Na du? Ja, du musst kein Junge oder ein Mädchen sein. Du kannst sein, was du willst. Ja, das hat ist geil. Und das erzählst du deinem Kind 2 Wochen lang jeden Tag und irgendwann sagt dir das schon, was es ist. Also du musst diese Ideen ja erstmal in den Kinderkopf reinbringen. Und meiner Meinung nach haben in diesem Artikel die Eltern halt mehr oder weniger gezielt darauf hingearbeitet, dass ihr Kind trans wird. Klar, ja, und dann war irgendwann ganz geschockt, weil dann war das Kind irgendwann verunsichert, kam aus dem Kindergarten zurück, weil Kindergartenlehrerin gesagt hat, dass sie ein Mädchen ist. Nein, oh Gott. Die Lehrerin ist total wie Gott. Sie weiß gar nicht, dass es jetzt schon Studien gibt, dass Kinder, die, was war das, 1 Jahr, 2 Jahre alt sind, schon selbst reflektiert über ihre eigene Sexualität nachdenken können. Citation needed. Ja, was für Studien gibt es da? Es können ja richtig, richtig gute Studien sein. Ne? Bevor die Kinder reden können, wissen sie schon, welches Geschlecht sie haben. ja. Kinselstudien oder was? Pränatale Transgender-Operation oder was? Hormone für Schwangere oder was? Was kriegen wir als nächstes? Und hier haben wir auch nochmal den Tweet von Stonewall UK, der sagt, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse scheinen zu sagen, dass Kinder, die schon ab dem Alter von 2 Jahren ihre Transidentität erkennen können, trotzdem viele Kinderpflegeeinrichtungen und Schulen lehren weiterhin ein binäres Verständnis von bei der Geburt zugewiesenem Gender. Ja, und LGBTQ-inklusive und verstärkende, also affirming education, Erziehung ist grundlegend für die gesunde Entwicklung eines jungen Menschen. 2-Jährige, wen wollt ihr eigentlich, ich meine, klar, es gibt ja auch schon Leute, die sagen, man soll seine Haustiere nicht gendern, weil man das nicht weiß und so. Kann man Steine gendern oder ist das... Ich kann ja. Wahrscheinlich schon. Die haben als Pronomen She-It. Ja. Ach ja, hier haben wir einen wunderbaren Artikel aus dem konservativen Nachrichtenoutlet Schwulissimo über die Kölner Pride Parade. Skandal beim Kölner Christopher Street Day. Hier könnten auch Leute mit Fantasy-Flaggen rumlaufen und es würde keinem mehr auffallen. Geht es hier um Dungeons & Dragons-Fans oder irgendwelche Leute? Nein, es geht um ja, die lustigen P-Leute. Eine pädophile Gruppe lief mit der Flagge der Pädophilen beim deutschlandweit größten Pride-March Anfang Juli in Köln mit und forderte die offizielle Aufnahme mit dem Buchstaben P in die LGBTI-Sternchen-Community. Immer wieder wurde auch während des CSD die sogenannte MAP, Minor Attracted People-Flagge, geschwenkt. Ja, die Veranstalter des Kölner CSD haben inzwischen erklärt, dass sie von der Teilnahme der Pädophilen nichts wussten. Offiziell angemeldet war die Gruppe nicht. Ja, wir sind offen für jegliche Art der Liebe, insofern alle Einbezogenen auch selbstständig frei entscheiden können. Mhm. Bei Schutzbefohlenen ist das nicht so. Deshalb liegt das Recht der Schutzbefohlenen über der Recht der Gleichstellung. Wir als Cologne Pride demonstrieren überzeugt für die Rechte verschiedener LGBTI-Sternchengruppen. Aber wir werden unsere gesellschaftlich hochakzeptierte Demonstration, hochakzeptiert, nicht von Gruppen mit von uns nicht befürworteten Meinungen vereinnahmen lassen. Im Netz erklärten mehrere Besucher des Christopher Street Day, dass bei der Vielzahl der unterschiedlichen innerhalb der LGBTI-Community verwendeten Flaggen die Pädophilie-Flagge schlicht nicht weiter aufgefallen sei. Hier könnten auch Leute mit Fantasy-Flaggen rumlaufen, es würde keinem mehr auffallen. Da laufen lauter Leute mit Fantasy-Flaggen rum und keiner sagt was. Also, und nach ihren eigenen Regeln werden sie jetzt beschmutzt. Ne? Das ist, als würde ein NPD-Spitzenmann deinen Tweet liken, wenn du Journalistin bist. Da bist du verbrannt. Die haben jetzt mit Pädophilen zusammengearbeitet. Nach ihrer eigenen... Die gesellschaftlich hoch akzeptiert sind. Das hören wir ja immer anders, dass sie so marginal sind. Naja gut, in Köln sind die auch gesellschaftlich hoch akzeptiert. Das ist keine Frage. Bis auf gewisse Viertel. Akzeptiert. Überall. Und die Pädophilen zum Glück noch nicht, aber die kokettieren halt immer mit der Nähe. Und ich habe mir dann leider einfach mal das angetan und bin mal in dieses Rabbit Hole ein bisschen reingegangen und habe mir mal diese Sache angeguckt. Da gibt es eine Online-Community, das ist quasi einfach nur ein Forum, K13 Online. Ne? Kannst du bitte aufhören, solche Sachen hier mit Vollnamen? Ja, also K13 Online, keine Ahnung, will gar nicht wissen, wofür das Akronym K13 steht. Ne, die sehen sich selber als, was ist die Tagline von denen nochmal? Das ist auch ganz ekelhaft, aber im Endeffekt habe ich einfach mal geguckt, was ist denn deren Argumentation? Deren Argumentation ist, oh Gott, wir werden hier diffamiert. Hier wird gesagt, wir hätten rechtswidrige Forderungen gestellt. Rechtswidrig ist... stammt aus dem juristischen Bereich. Ist eine Handlung eine rechtswidrige Tat, dann wird der Täter auch dafür bestraft. Politische Forderungen können grundsätzlich keine rechtswidrigen Straftaten sein. In den Artikeln wird suggeriert, dass eine Rechtswidrigkeit vorliegen würde. Also die beschweren sich über unseriösen Journalismus. Ne? Und die Statements vom Veranstalter des CSD zeigen erneut, wie groß die Ängste sind, dass die LGBTQIA-Gruppe in die Ecke von Sympathisanten der in Anführungszeichen Kinderständung gestellt werden. Mhm. Eine mutmaßliche Verharmlosung von Kindesmissbrauch bestimmt das Denken und Handeln dieser Community. Nicht zu vergessen sind auch die Angriffe durch radikale Kinderschützer und besonders aus der Opferszene. Ja, das geht ja nicht mehr. Also kommt euch die Kopf langsam hoch. Aus der geschichtlichen Verfolgung zu lernen hat höchste Priorität. Im heutigen antipädophilen Zeitgeist wird besonders von den Schwulen Solidarität eingefordert. Denn Homosexuelle wissen aus früheren Zeiten am besten, was Ausgrenzung, Diskriminierung, Kriminalisierung und Verfolgung bedeutet. Mhm. Wir haben doch gedreht, kannst du bitte aufhören? Mir ist schlecht. Es ist wirklich böse. Ja? In der Sache LGBTIQI fordern wir die gleiche Anerkennung. Wir fordern darüber hinaus, dass auch das P für Pädophilie in diese Abkürzung offiziell aufgenommen wird. Die Diskriminierung, Kriminalisierung und Stigmatisierung muss beendet werden. Da fragt man sich unwillkürlich, ob es da so einen internationalen Rat gibt, der irgendwie beschließen muss, dass neue Buchstaben da reinkommen. Da können die ein bisschen gut mit ärgern, wenn man das P mit reinnimmt. LGBT. Eine mutmaßliche Verharmlosung von Kindesmissbrauch liegt unfern, denn die weit überwiegende Mehrheit der Pädophilen, Pädosexuellen begeht keine Sexualstraftaten. Aber deswegen Pride oder wie? Mhm. Deshalb wiederholt der Appell für ein zeitgemäßes Sexualstrafrecht. Sexuelle Selbstbestimmung schützen. Moment mal. Das heißt doch irgendwie, dass sie Schranken für das, was sie tun wollen, senken wollen. Und dann erzählen sie mir, ich verstehe diese Leute nicht. Ja, es ist, man braucht ganz schön viel kognitive Dissonanz. Die sind auch politisch aktiv, haben eine Petition im Bundestag eingebracht. Es gab da ja eine Verschärfung des Sexualstrafrechts, was Kinder betrifft, dass es ein erhöhtes Strafmaß gibt. Ab 12 Monate wird es direkt geahndet. Und die fühlen sich dadurch verfolgt. Dementsprechend sollte das doch bitte unterlassen werden. Ja. Ja. Ja, ich weiß, keine Ahnung, einfach relativ ekelhaft. Sorry, aber bei mir hört da die Toleranz wirklich auf. Bei wem nicht? Ja, ich fand es nur auf jeden Fall nochmal interessant, dass sie sich auch auf diese historische Unterdrückung da berufen haben. Danke, dass du den ekligsten Part nochmal erwähnt hast. Ja, weil das sollten sich vielleicht so Leute mal vor Augen führen, ob das wirklich so eine gute Argumentation ist. Ne? Also ich meine, die Leute, die das... Das ja auch gerade, dass es so eine Parallelen gibt in diesen Argumentationen von den Kinderschändern und den anderen sich Befreienden. Ja, aber bei den anderen ist es ja nicht so schlimm. Also und deswegen sollte man da vielleicht mal nach vernünftigeren Argumentationen suchen, als nur, die haben gelitten. Also... Ändern ja. Das jetzt. Weil das oder diese. Das könnte ja, mit dem Mörder, Kind auch sagen. Mörder leiden auch, wenn die im Knast sind. Ja, und? Ich meine, wollen wir wirklich so weit gehen, dass wir jegliche Eigenverantwortung des Individuums in den Wind schießen und dann immer gucken müssen, wie ist der denn in der Schule behandelt worden? Oder ja, das Recht, seine Sexualität ausleben zu können. Aber wenn man. Die Kinder nicht dagegen und so, ne? Das blenden die total aus, genau wie die Frau, wie die. Ja, weiß ich nicht. Sorry, aber das endet dann halt bei Ali aus München, ne? Da ist es dann auf einmal wieder, da ist es ganz klar, da ist es Terror, da ist es das, ja? aber hier ist es so, ist halt Teil davon, ne? Ja, und was sie bei dieser Breitparade ja auch schon Tradition hat in Berlin, zumindest bei einer von denen, da gibt es ja immer mehrere, ist hier die internationalistische Queer Pride, die antirassistisch und tolerant ist, laut deren Selbstauslegung. Und die Zara Riffler hier, die Journalistin, hat hier ein paar Sachen zusammengetragen, BDS Berlin ruft dazu auf, dann haben wir hier palästinensischer Flinter-Blog mit Palestine Speaks. Das sind auch so welche ziemlich heftige BSD natürlich. Ja, palästinensische Queers, das fällt den Leuten natürlich direkt immer auf, dass die da, wenn sie da leben würden, da überhaupt nichts mit Queer wäre. Und die schreiben ja so Sachen wie: Wir palästinensische Flinter prangern den Missbrauch von Queeren, Befreiungskampf und Queer Pride an, die instrumentalisiert werden, um das siedlerkolonialistische Projekt und den Apartheidstaat Israel, in Anführungsstrichen Israel, schönzureden. Ja. Wir werden auf die Straße gehen, um die jahrzehntelange antipalästinensische Repression in Deutschland anzuprangern und gegen die brutale und staatliche militaristische Gewalt gegen unser indigenes Volk, unser Volk, ja, auch schon auf welches Gedankengut, im historischen Palästina, den Landraub, die kulturelle Aneignung, und die Bedrohung unserer Existenz als Volk zu demonstrieren. Patriarchat, Transhass und Homohass sind Produkte des Kolonialismus. Wie das wohl ist für die Palästinenser, dass ausgerechnet die denen beispringen? Ja, ist Intersektionalität durchgespielt halt, ne? Ja. Welche Kram. Down with German, white German supremacy. And this repressive system. wie Cisgender geschrieben. Oh, ja. Steht hier, das ist, glaube ich, wieder zu klein für mich. Kann das jemand lesen? Diese fucking repressive Gesellschaft, die einem erlaubt zu heiraten und irgendwie hinter geschlossener Tür das zu machen, worauf man Lust hat, ist wirklich zum Kotzen, ne? Kolonialismus, deswegen leben die jetzt auch in Deutschland, wegen Kolonialismus. Kann das jemand lesen von euch? Für mich ist das zu klein. Das Orange oder was? Ja. Internationalistische Queer Pride Demo für den antikolonialen, antirassistischen, antikapitalistischen Freiheitskampf. Datum, Zeit, Herbandsplatz. Wir sind hier und wir sind queer. Das reimt sich ja in jeder Farbe, Größe und Form. Wir sind so viel mehr als die begrenzten Vorstellungen von cis, weißen, staatlich gesponserten Pinkwashing-Paraden und Regenbogenkapitalismus. Aha, mir schwant ein P. Wir wollen in einer Welt leben, in der unsere Geschlechter und Sexualitäten nicht von Unternehmen und Regierungen benutzt werden, um ihre Menschenrechtsverletzungen zu kaschieren. Okay. Wir wollen rassistische, koloniale Strukturen und Ungleichheiten abbauen. Da habt ihr die. Yay. Wir wollen unsere Welt auf revolutionäre Weise umdenken, an die Wand stellen, in unseren Herzen, Köpfen, Körpern, Freundinnenschaften und Beziehungen an die Wand stellen. Wir wollen auf die Straßen Berlins gehen und unsere schönen, vielfältigen, queeren Lebensrealitäten in all ihrer Pracht feiern. Und wir wollen, dass ihr dabei seid. Sonst stellen wir euch an die Wand. Sternchen außer Pädophile. Was sind die nötigen Regenbogen-Wink-Elemente sind selber mitzubringen? Fahnen und Uniformen. Wir laden Flaggen und Symbole ein, die antirassistische, indigene, antikoloniale, trans-Sternchen-feministische, anti-ebelistische und oder Arbeiter-Doppelpunkt-Innen-Kämpfe und Widerstand repräsentieren. Militär- und Polizeiuniformen sind nicht erwünscht. Mit anderen Worten, kommt her mit Hammer und Sichel, aber kommt mir nicht mit. Aufgekommen, ja. Es lebt jetzt die queere demokratische Republik. Aber können die sich in einem Hermannsplatz treffen? Ist das nicht ein bisschen auch ein bisschen altdeutsch, der Name? Das ist so völlig unangemessen. Herr Personenplatz. Ja, der identifiziert sich nicht als Hermann. Da heißt nur so. Laden alle Flaggen ein, ja? Oh, guck mal, die Queeren mit den Palästina-Flaggen. Juhu! Alle total queer, sehe ich sofort. Auf und diese bunte Blick. Vielfalt, ne? Aber ich weiß nicht, war das hier auch? Wie gut, dass man sich hören kann. Hier steht auf anderen Demos. Also, das ist wahrscheinlich dann nicht von der Geschichte. Oscar fragt nach der Kirgistan-Flagge. Ja, nee, die steht im großen Hasshandbuch der Memes. Ja. Da machst du dir keine Freunde mit. Und diese Meldung hier, die uns Bryce mitgebracht hat, die habe ich vor ein paar Wochen schon mal beim Fahrgastfernsehen von Hannoveraner ja, öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen. Und wow, die bringen ja die ganz heißen News. Wie gut, dass ihr mich darauf aufmerksam macht. Und die haben auch schon geschrieben, dass das geändert wird, weil die J.K. Rowling natürlich schlimm transfeindlich ist. Und das also, ist auch der einzige Grund, da gibt es keine anderen Gründe, nein. Aber sag mal, was hier genau geändert wird. Ja, also, Quidditch ist eine Sportart, die tatsächlich betrieben wird. Noch nicht professionell, kommen wir gleich zu, aber es gibt 600 mehr oder weniger aktive Teams in 40 Ländern. Es gibt Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ich warne euch direkt. Ist nicht sehr interessant. Sieht alles ziemlich albern aus. Die Leute rennen im Endeffekt mit einem Besenstiel zwischen den Beinen durch die Gegend, wobei das auch nicht die ganze Zeit immer so eingehalten wird. Ja, aber die Regeln habe ich mir tatsächlich jetzt mal nicht angeguckt, weil warum? Die internationale Quidditch Association und die Major League Quidditch Association, da gibt es also zwei unterschiedliche Ligen anscheinend, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, ja, J.K. Rowling ist so eine TERF, ist so eine transexklusive, exkludierende, radikale Feministin, mit der können wir uns einfach nicht mehr identifizieren. Ne, wir haben zwar ihre Idee geklaut und zahlen keine Lizenzgebühren, die hat sich auch schon von sich aus auch schon von uns abgegrenzt und meinte, die wollte sowieso nie was mit uns zu tun haben, aber wir grenzen uns jetzt von der aus. Und nur aus dem Grund nennen wir es jetzt nicht mehr Quidditch, sondern wir nennen es Quadball. Weil Quadball ist, liegt ja nahe, das Quadball zu nennen, weil vier Ball. Ja, ne, die haben halt den einen Ball, mit dem die spielen, und diese drei anderen Bälle, mit denen die irgendwie die Spieler blocken können. Wie gesagt, ich kenne die Regeln nicht so ganz. Ich habe mir mal 10 Minuten von so einem Spiel angeguckt, ich habe überhaupt gar nicht verstanden. Ne? Einer hat den Ball und andere Leute werfen ihn mit Bällen ab, und manchmal werden die getroffen, manchmal werden die nicht getroffen, macht auch keinen großen Unterschied. Ich verstehe es nicht so ganz. Und könnt ihr mir erklären? Sie sehen auch alle aus wie die Soria Generation Zettler, die ich erwarten würde. Ja, also es sind dedizierte, gemischte Teams, ja, weil Gender wird da nicht gesehen. Das heißt, Männlein und Weiblein und alles, was sich irgendwie... Aber ein Stock zwischen den beiden, ja. Ne? Und, das ist inklusiv. Ja. Und the governing, die UK-Liga, die Quidditch UK, die müssen sich jetzt ja wahrscheinlich auch umbenennen in Quadball UK, ne? Said it was happy with the change and described it as a symbolically and practically significant. Change. Ja, wunderbar. Und das hat natürlich alles nur mit der J.K. Rowling zu tun, weil wir müssen halt Virtual Signaling, ne? Und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass sie mittlerweile so viele Mannschaften haben, dass sie das professionalisieren wollen und Werbepartner akquirieren können und dass die sich nicht Quidditch nennen dürfen, weil die Rechte bei Warner Brothers Films liegen. Ja, das und ist auch die Rechte natürlich nicht an die abgeben. Damit hat das gar nichts zu tun. Was passiert denn, wenn sie feststellen, dass die Teams mit mehr Männern meist eher gewinnen oder so? Das ist eine große Verschwörungstheorie, die der Realität entspricht. Ja, und okay. Ja, also Quidditch ist tot, es lebe Quadball, und wollt ihr nicht Werbung schalten bei denen? Ja. Sie brauchen es. Gewalt gegen Frauen soll strenger bestraft werden. Ja, das stimmt auch nur bedingt. Es soll als verschärfendes Kriterium ins Gesetz geschrieben werden. Und da muss man vor allem mal fragen, ob das denn nötig ist, weil ja einfach da steht, wenn verschärfende Faktoren auftauchen, soll man die berücksichtigen als Richter, so ungefähr steht es im Gesetz. Weil sie brauchen das eigentlich nicht, so hat es der Fischer jedenfalls geschrieben. Aber das ist wie bei so vielen Dingen. Die wollen das unbedingt. Und vielleicht wollen sie das auch in einem anderen Grund. Das habe ich jetzt noch nicht durchschaut. Aber ja, sie wollen das halt unbedingt. obwohl sie eigentlich gar keine Nachteile haben mit den aktuellen Regelungen. Ne? Ja, sie werden auch da wieder Gleichberechtigung sagen, obwohl zu wem dann gleichberechtigt. Ne? Interessant, da finde ich eigentlich auch die Frage. Es gibt jetzt keinen Paragraphen da, wenn sich das gegen Männer richtet, ist es besonders schlimm und muss härter bestraft werden oder so. Also das ist auch wieder so ein Punkt, der halt seit Jahren von dieser ganzen Clique da um den Juristinnenbund und die ganzen Journalistinnen immer wieder aufkommt. Ne? Die haben ja immer ihren Katalog von Scheiße, wo sie, wenn das eine Thema durch ist, direkt da wieder zum nächsten dann skippen und das alle Leute, die so lange einen Presslufthammer ins Gehirn hämmern, bis es dann der nächste Etappensieg wieder ist. Also eigentlich wollen sie ja nur größtenteils um halt ja der Gesellschaft pausenlos immer attestieren zu können, sie wäre halt frauenfeindlich und ungerecht und so, damit man dann halt besser die Leute halt dazu kriegen kann, sich zu radikalisieren und zu sagen, ja, ich lehne das alles ab hier, ist ja alles, die Menschen leiden und deswegen müssen wir das alles runterreißen und wegschmeißen und in die Tonne treten und hier Revolution machen oder weiß ich nicht was. Da setze ich mir meinen Aluhut auf. Das ist für mich, sieht das so aus. Weil es immer wieder dieselbe Scheiße. Was sie wollen, ist doch, dass einfach ein paar bestimmten Leuten wegen ihrer Motivation stärker auf den Finger haus als anderen Leuten. Und das ist ja die Frage, ob das überhaupt so passiert. Das ist eine unterstellte Motivation natürlich auch, weil sie ja genau. Wieder komplett ihre Scheiße von wegen... Ich glaube, da wird ja andersrum dann ein Schuh drauf, dass das aber der Strafzumessung männlicher Herrschaftswahn. So, ne? Genau. Und das ist der männliche Herrschaftswahn, der setzt sich dann nur durch, wenn der Täter ein Mann ist und die Frau und das Opfer eine Frau. Und natürlich nicht, wenn jetzt der Täter ein Mann ist und das Opfer auch ein Mann. Na, dann ist der männliche Herrschaftswahn wahrscheinlich nicht im Gange. Und das Ausmaß frauenfeindlicher Gewalt Und das ist dann hinterher dann auch wieder Beleidigung, oder was? Die Frauen Ja, der männliche Herrschaftswahn, das ist ja schon eine gesellschaftliche Entwicklung sozusagen, Komponente. Das ist ja gar nicht persönlich. Das heißt, wenn du einen guten Anwalt hast, dann haut er dich vielleicht dann raus, damit dass das eben dich nicht betrifft oder so. So. ja, strukturell, bla bla bla, Genau, tralala, das, ja. oder Da andersrum wird halt haut dich irgendwie alles raus, dass das, der Mann weggewischt kann gar nichts und. dafür, dass er so frauenfeindlich ist, weil das ist ja in unserer Gesellschaft, also muss er jetzt eine Ringestrafe kriegen Ja, eigentlich. auf jeden Fall die Scheiße, die Leute dazu geschrieben haben. Und da auch da wieder. Ich habe da FDP-Bundestagsmitglieder gehabt, die dann da auch irgendwie gesagt haben: so, ja, das patriarchale System muss jetzt hier irgendwie mal überwunden werden oder so, wo ich mir denke, ey Mädchen, du sitzt im scheiß Bundestag, du bist das System. Ja, aber darum geht es überhaupt Dafür nicht in bist du diesem Dings, ne, da. was sie da reinschreiben Und wollen. es Das hat ist damit nicht überhaupt nichts zu tun. patriarchal hier. Wenn es patriarchal wäre, dann würde es dich da nicht geben. Spinnerin. Also ohne Scheiß. Das macht einen, lässt einen echt nur noch verzweifeln, diese Kacke. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Aber das ist wieder natürlich so, da kannst du überhaupt gar nicht irre genug sein, so, ne? Maximale Panik, maximales Behaupten von Sachen einfach, dass alles so schlimm ist und eine Frau im Belagerungszustand, das wäre so ein altes Ding, was hier die Christina Summers schon immer meinte, Women under Siege, ne? Dieses Ding, die sind im Belagerungszustand, ist von früh bis spät, werden die nur torpediert von dieser frauenfeindlichen Gewalt hier in der Gesellschaft. Ach so. Ja. Und natürlich auch direkt da drin sexuelle Orientierung. Ne, haben sie jetzt natürlich auch da gleich Okay. wieder, das sind geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Beweggründe, welche auch immer das sein sollen dann. Und was das dann Ja, schwul, irgendwie, ne, das als ist aus meiner Sicht schon wieder Frauenhass. Tür und Tor geopfert für irgendwie, ja, guck doch mal, die Transmenschen, die bringen sich so viel um und das ist ja nur, weil die Leute so frech zu denen sind. Und du hast jetzt irgendwie hier zu dem Mann im Kleid gesagt, er wäre ein Mann. Und deswegen ist es jetzt besonders schlimm und na, so eine Scheiße. Und das ist ja, gibt es ja auch alles schon. In Kanada haben sie ja da sogar ein paralleles Justizsystem eingeführt mit diesen sogenannten Menschenrechtstribunalen. Ein Begriff, der wirklich jedem den kalten Schauer eigentlich Also so eine parallele jagen Gerichtsbarkeit sollte. ist irgendwie faschistisch auf jeden Wo sie Fall, ne? dann halt Das auch ist sagen, so, dann. ja, das ist doch alles dann halb so wild, das ist ja, die Leute gehen ja nicht ins Gefängnis, da gibt es nur eine Geldstrafe und so. Menschenrechtstribunal, ja. Aber wenn die Leute die Geldstrafe halt nicht bezahlen und nicht bezahlen können, dann gehen die natürlich trotzdem ins Gefängnis. Und das war ja auch dieses Ding mit der Bill C-16, was der Daniel Peterson damals auch auf den Plan gerufen hat. Na, und das sehe ich hier in Deutschland auch alles rankommen, dass sie dann irgendwann auch sagen, so, ja, ist doch. Diese ganze Diskriminierung, das müssen wir doch endlich mal alles hier wegbekommen hier. Es wird jedes Jahr wird's mehr. Unsere ganzen tollen Dunkelfeldstudien, die Leute da mit einem komplett ideologischen Einschlag hier alle irgendwie machen, Ja, die führen das ja zu Tage. Und wir Nordrhein-Westfalen haben aber gar nicht so viele Anzeigen hier. Und das bedeutet, das ist, die Schwelle ist einfach viel zu hoch. Und das müssen wir jetzt alles ändern. Wir brauchen jetzt hier irgendwelche Menschenrechtstribunale, dass die Leute dann da heulen gehen können und dann. Gibt es halt eine Geldstrafe, was richtet euch so auf, sondern eine Geldstrafe ist, sondern nur wir gegen die Diskriminierung. Wir wollen nur die ganze Diskriminierung hier, die endlich mal Herr werden hier und so. Das wird alles noch kommen. Bin ich fest davon überzeugt. Ja, wir haben ja jetzt schon die Meldestelle, aber noch nicht, wir haben ja bald die Meldestelle Nordrhein-Westfalen für Sachen, die unter der Strafbarkeitsschwelle sind, ne? Ja, sie tun alles dazu, dass es das mehr wird mit diesen Fällen. Unter anderem ja auch, dass dadurch, dass sie diese Konfliktebene, ob jetzt jemand in der Sauna oder in der Umkleidekabine der Frauen als Transmensch da reingehen darf, da haben sie die Konfliktebene haben sie ja vor Ort verlegt. Das heißt, da wird es auch Konflikte geben. Da gehe ich mal von aus, da gibt es irgendjemand auch mal auf die Fresse oder so, wenn er dann in so einer Umkleide sich aufhält. Ja, genau. Und dann hat man die Fälle. Ne? Dann kann man sagen, hier ist die Benachteiligung. So sieht's aus. Hier ist die Gewalt gegen diese Menschen. Die müssen das schützen. Und so. Das ist eine billige Masche eigentlich. Aber es ist natürlich auch so, dass man es das nicht unbedingt direkt durchschaut. Wenn die doch alle nur eine Pornokonsum messende Kappe aus Scheiße. China getragen hätten. Was gibt's? Ja, wir haben hier, also hier wird nur gesagt, Forscher in China an der Pekinger Universität oder an einer der Pekinger Universitäten haben also ein Messgerät für Hirnwellen, das ist so wie eine Kappe mit Elektroden und vielen Drähten und so gemacht und haben den Leuten dann Pornografie vorgeführt. und waren relativ zuversichtlich, dass man den Konsum von Pornografie mit den Ergebnissen halt zuordnen kann. Es gab eine Fehlertoleranz von 20%, was natürlich ganz schön viel ist, aber auf der anderen Seite das ist natürlich Breakthrough Technology. Und außerdem musste man hinterher zugeben, um halt das Gesetz nicht zu brechen, hat man den Leuten zensierte Fassungen gezeigt. Das natürlich, ja. Ja, genau. Ich habe den Artikel auch eingereicht, allerdings von einer anderen Quelle, der noch ein bisschen orwellischer war. Also es war die Universität in Anhui, nicht in Peking, aber ja. Oh, hier steht Beijing University Yao Tong. Ja, Beijing Yao Tong, genau, und Anhui. Ah, nee, der Anhui-Typ, der hat nur Kooperation gemacht. Also gefährliche Straße ist wie frische Pilze. Ja, aber interessant fand, also ich hatte den Artikel von der chinesischen South China Morning Post, also Staatsorgan, eingereicht. Der hat sich noch sehr orwellischer angehört, weil da halt die ganzen Sachen halt beschrieben werden. Bad Information Detection heißt das, ne? Pornos sind ja verboten in China. Und es gibt China employs a large number of professional censors known as Jian Huangxi oder auch Huanzhong genannt, or porn appraisers to monitor videos and photos posted on the internet. Also da gibt es jetzt schon Leute, deren Job ist es, den ganzen Tag zu gucken, werden irgendwelche Pornos gepostet und ja, dann kriegen die einen schlechten Social Credit Score oder direkt eine Anzeige, was auch immer. Ja, und um diese Zensoren, wie der chinesische Staat die selber bezeichnet, die Zensoren, damit die halt besser arbeiten können, wird denen das jetzt als Tool zur Verfügung gestellt. Es wurde gerade getestet, wie du schon gesagt hast. Das Problem bei der ganzen Testsache war, dass die nicht genug Material hatten, mit dem die es testen können, weil es ja verboten ist. Ne? Also ne, die Forscher, als ob die nicht irgendwie auch in China an Pornos rankommen würden, um das zu testen. Aber nee, dürfen sie nicht, weil wird ja alles vom Politkommissar überwacht. Ja, und the new device could automatically adapt to the brain waves of a human sensor and could filter out noises in the brain signal caused by emotion, weariness or other thoughts. Ja, also es wird nicht nur für Pornos benutzt, sondern das ist quasi ein Test, ein erster Test, wo man das direkt praktisch umsetzen kann, weil halt diese Erregungsschwelle im Gehirn durch pornografisches Material so hoch ist, dass es einen starken Ausschlag gibt. Aber auch andere staatskritische Sachen können dadurch bald benutzt werden, ja, für andere staatskritische Sachen. Ne? The People's Liberation Army has funded the development of a mind-reading helmet for soldiers to communicate with smart weapons, according to openly available information. Ja, Staat China heißt das, die wollen, dass ihr das wisst. Ja. Some factories in China already use brain surveillance devices to prevent work accidents by monitoring workers' attention and emotions. Also du stehst da am Fließband und hast so ein Ding am Kopf und wenn du irgendwie kurz vorm Einschlafen bist, dann, keine Ahnung, was mit dir passiert, dann kriegt irgendwie jemand eine Benachrichtigung und tritt dir in den Hintern oder was weiß ich. Oder vielleicht kriegst du auch einen kleinen Elektroschock. Ich weiß nicht, wie automatisiert das dann. Ja, und soon Chinese scientists think soon a mind-reading robot could work side by side with humans to increase the productivity on the assembly line even further. Ja, also dann hast du quasi so einen kleinen so einen kleinen Roboter neben dir, der dir dann automatisch die Elektroschock gibt. Oder ich weiß nicht, wie mir das vorstellen soll, aber die ganze Sache ist sehr, sehr orwellisch. Und das mit den Pornos hört sich lustig an, aber ihr müsst euch mal überlegen, was das in der Realität bedeutet. Ne? Da hast du tausende von Leuten, deren Job es ist, die ganze Zeit das Internet zu überwachen, dass da keine Pornos gepostet werden. Ihr könnt euch überlegen, wie viele Leute die haben, die gucken, dass nichts irgendwie gegen die Partei gepostet wird oder andere soziale, unerwünschte Sachen. Das war in der DDR aber auch anders. Da haben sie dann praktisch das so ein bisschen zu Ersatzreligion gemacht, was sie Religionen nicht so gerne gesehen haben. Und sie die Leute dann sozusagen auf sexueller Ebene machen lassen ohne Ende. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber das ist ja übel restriktiv da. Tja. Ja, ja. Schön, ne? So richtig schön. Mit einem richtig warm ums Herz. Ja, hier haben wir eine Schwarzmarkt ist ja auch, ne? Ja, fängt ja auch was ein. Wir haben eine etwas krasse Story, ist schon ein bisschen was her. Allerdings im Kontext wollte ich das jetzt mal vorstellen. Bundeswehrsoldaten sollen Sprengung der Krümbrücke geplant haben. Zwei Bundeswehrsoldaten, die Ausrüstung aus Kasernen in Schleswig-Holstein gestohlen haben und Ende Mai festgenommen wurden, haben offenbar die Sprengung der Krümbrücke geplant. Die waren länger im Fokus der Nachrichtenbehörden. Ne? Also der Artikel vom Stern ist hinter der Paywall. Das ist jetzt hier nur Presseportalmeldung dazu. Die wurden eine Zeit lang überwacht, weil die haben über Monate in fünf verschiedenen Bundeswehreinrichtungen haben die quasi Diebstähle begangen von Material, Waffen und Sprengstoff. Und in der Nacht zum 22. Mai wurden sie festgenommen, nachdem sie erfolglos versucht haben, in die Minentaucherkompanie im Marinestützpunkt Eckernförde einzubrechen. Deren Plan nach eigenen Aussagen war, einige Tage später in die Ukraine zu reisen, um dort halt mit diesem Sprengmaterial die Brücke zu sprengen, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Was halt eine strategisch wichtige Position ist. Und ich finde, das ist eine ziemlich krasse Meldung. Ja, ich habe keine Idee, sich da so einzumischen. Wie kommen die auf die Idee? Keine Ahnung. Bereits im April hatten sie eine Woche als Sanitäter im Kriegsgebiet verbracht. Weiß ich jetzt nicht, ob in einer offiziellen Funktion im Rahmen des Austauschprojektes oder der Hilfestellung unter befreundeten Nationen ob die einfach in ihr Freizeiturlaub in die Ukraine gefahren sind und da eine Woche an der Front als Sanitäter gearbeitet haben. Ja, eine rundum interessante Story, wo ich auch nicht weiß, was ich so viel dazu sagen soll. Ja, also ziemlich krass und ja, gut, dass die Leute halt gefasst worden sind, weil ich weiß ja nicht, also ich hätte denen jetzt nicht so große Erfolgsaussichten aufgestellt, was diese ganze Sache angeht, aber generell so ein Plan, ne, einfach in Eigenregie in die Ukraine zu fahren, um gegen die Russen zu kämpfen und dafür Sprengstoff zu klauen von der Bundeswehr. Ja, vorher haben die sich durch einige Schwarzmarktgeschäfte quasi dadurch sind die in den Fokus der Ermittler geraten. Ob die diese Geschichte jetzt einfach nur gesagt haben, um ihr eigenes Handeln irgendwie zu rechtfertigen, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen einfach eine sehr krasse Geschichte. So. Und ja, läuft halt schon einige Zeit. Großartig Bericht erstattet wird darüber nicht. Außer halt hinter der Paywall beim Stern und in ein paar Nachrichtenmeldungen wurde es mal aufgegriffen. Fand ich einfach eine krasse Angelegenheit. So, ja. Die Aktion Klabautermann haben wir jetzt nicht dabei gehabt, aber vielleicht gibt es ja noch weitere Entwicklungen, dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Ja, Straßenblockierer profitieren von Fördergeldern. Ja, ein Artikel, hier geht es um die letzte Generation Bewegung, ne? Kennen wir ja alle, die Leute, die sich an die Straße betonieren oder festkleben und dann entfernt werden. Und die profitieren von Fördergeldern. Auch ein Artikel, der hinter der Paywall ist. Und den wollte ich so ein bisschen relativieren. Nicht, weil die Leute mir so sympathisch sind, sondern einfach nur, damit die Leute nicht blind losrennen und sagen, ja, die würden irgendwie staatliche Fördergelder bekommen. Weil es ist doch ein bisschen um die Ecke gedacht. Im Endeffekt geht es darum, dass verschiedene mit denen im Zusammenhang stehende Vereine und Organisationen Fördergelder bekommen. Einerseits geht es um die Plattform, worüber die sich refinanzieren. Ja, die Spenden für die Bewegung landen auf einem Konto, das vom Verein Elinor geführt wird. Dieser wird von der Bundesregierung gefördert. Der Verein bietet Gruppenkonten an, die an kein privates Konto gebunden sind. Also quasi das Geldwäscheparadies, was man sich nicht besser wünschen kann. Das Projekt wurde mit 156.000 Euro über ein Innovationsprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums teilte mit, dass es dem Fördermittelgeber oder dem Projektträger nicht obliege, potenzielle Kunden einer geförderten Entwicklung zu prüfen oder Beschränkungen aufzulegen. Wobei es ja Förderkriterien gibt, also das mit den Beschränkungen würde ich jetzt mal relativieren. Die 118.000 Euro liegen auf diesem Gruppenkonto bei dieser Stiftung. Wofür das gesammelte Geld genau genutzt wird, wollte die letzte Generation nicht mitteilen. Haben die ein Pressebüro? Eine weitere Anfrage ließ sie unbeantwortet. Dass ihr Serviceangebot mit der letzten Generation auch einer Initiative zugutekommt, die vorsätzlich Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begeht, ist für Elinor CEO Lukas Kunert kein Problem. Vom Kontoservice ausschließen würde man Gruppen, die sich gegen die Demokratie wenden, zu Gewalt aufrufen oder andere Menschen diskriminieren. Die schließt man aus. Der letzten Generation stehe man dagegen aufgeschlossen gegenüber. Es sei wichtig, dass Wandel auf vielen Ebenen gelebt werde. Deshalb unterstütze man auch Klimagruppen, die für Veränderungen in den zivilen Ungehorsam gingen. Okay, also da sind Spendengelder geflossen. Wo sind noch Spendengelder geflossen? An Vereine wie die Rote Hilfe. Wenn halt da rechtliche Konsequenzen gibt und die angeklagt werden, wo ich auch schon mal drüber gesprochen habe, dann kriegen die rechtliche Hilfe von der Roten Hilfe. Der Verein übernimmt in der Regel 50% Anwaltskosten. Ja, nicht erwähnt wird, dass die linksextreme Rote Hilfe seit Jahren vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet wird. Aber Fördergelder kriegen sie trotzdem. Interessant. Laut dem jüngsten Verfassungsschutzbericht betreut der Verein verurteilte Straftäter, um sie stärker an die Bewegung zu binden. Gemeint ist die linksextreme Szene. Zudem versuche sie, die rechtsstaatliche Demokratie zu diskreditieren. Aber Fördergelder bekommt sie trotzdem. Wer bekommt noch Fördergelder? Die zweite empfohlene Anlaufstelle für die Demonstranten, wenn sie Probleme haben, der Umwelttreuhandfonds. Die letzte Generation schreibt, die sind super motiviert, uns zu unterstützen, haben aber auch noch nicht unendlich Geldmittel. Zu den Gründern des Umwelttreuhandfonds gehört eine ehrenamtliche Richterin des Hamburger Verfassungsgerichtshofes. Ziel des Fonds ist es nach eigenen Angaben, den legitimen Protest der Klima- und Umweltbewegungen mit finanziellen Mitteln für juristischen Beistand zu unterstützen. Also denen quasi zu sagen, begeht mal die Straftaten, wir zahlen für euch. Wunderbar. Also, ne, wie gesagt, die Fördergelder sind nicht direkt an die letzte Generation geflossen, was der Titel so ein bisschen suggeriert. Und da das hinter der Paywall ist, wollte ich euch nochmal sagen, es ist schon sehr unappetitlich, aber ne, nicht, dass ihr euch verrennt, dass ihr den vorwirft, ihr kriegt auch Fördergelder, das ist nicht der Fall. Zumindest nicht direkt. Ja. Ach ja, der Schellenberger. Das apokalyptische Denken kommt vor allem aus Deutschland. Der amerikanische Autor Michael Schellenberger kritisiert die Energiewende und erwartet den Hintergrund der Grünen. Ich weiß nicht, ob ihr den Schellenberger kennt. Da hatten wir schon öfter was von dem bei uns im Stream. Das ist ein Journalist, das ist ein Aktivist im weitesten Sinne mal gewesen. Derzeit ist der Kandidat für den Gouverneurposten in Kalifornien. Aber nicht bei den Demokraten und bei den Republikanern, sondern auf der Non-Conforming-Liste, also quasi nicht independent, das gibt es in Kalifornien, glaube ich, gar nicht, sondern halt nicht an irgendeine Partei gebunden. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da habe ich den Tab. Auf jeden Fall ist es ein Herr, der von sich behauptet, mal Kulturmarxist gewesen zu sein und mit dem Soros zusammengearbeitet zu haben. Ja, hat er auch. Und er hat halt die ganzen Sachen gesehen. Generell ist er ein Befürworter für Liberalismus, ist ein Befürworter auch von ja, Menschenrechten im weitesten Sinne. Er ist nicht komplett woke, aber hat jetzt auch nicht so ein großes Problem mit vielen Dingen. Aber er hat halt einfach ein Problem mit Fanatismus und Sachen wie, also er ist ein sehr großer Befürworter für Atomenergie beispielsweise in diesem ganzen Klimawandel, bei der ganzen Klimawandelangelegenheit und ist ein sehr starker Kritiker der Demokratischen Partei, zumindest in Kalifornien. Eine seiner Hauptplattformen in Kalifornien ist halt, was da passiert mit den Obdachlosen, mit der Straffreiheitsgrenze, dass du erst angeklagt wirst ab 950 Euro Sachschaden. In Städten wie San Francisco beispielsweise und das ist so die Plattform, wo der in Amerika gerade seinen Wahlkampf führt und deswegen macht er auch eine Runde und war jetzt bei der NZZ und hat mal über die deutschen Verhältnisse geredet, weil er auch sich eine sehr lange Zeit in Deutschland, in Berlin aufgehalten hat. So, einfach nur ein paar Sachen. Es ist wichtig, über kostengünstige Energie zu verfügen, denn die Menschen, die am Ende unnötig an Hitzewellen oder Kälteperioden sterben, können sich unsere Alltagshelfer oft nicht leisten. Sie plädieren dafür, nichts gegen den Klimawandel zu tun und sich lediglich anzupassen. Das klingt abenteuerlich. Wir müssen uns anpassen, daran besteht kein Zweifel. Was bleibt anderes übrig? Gleichzeitig gibt es bewährte Mittel und Wege, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, ohne der Wirtschaft zu schaden. 60% der CO2-Emissionen gingen insgesamt zurück aufgrund des Übergangs von Kohle zu Erdgas. Also ihr merkt schon, der ist geht da ein Spagat zwischen Energiewende und lass doch mal ein bisschen Vernunft walten. Ne? Eine reduzierte Geschwindigkeit auf der Autobahn hätte nur sehr, sehr geringe Auswirkungen auf den Erdölverbrauch und keinerlei Auswirkungen auf den Stromverbrauch oder den Erdgasverbrauch. Anscheinend brauchen die Grünen das Tempolimit, um im Gegenzug eine Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke zuzustimmen. Das ist Symbolpolitik. Also er kennt die deutschen politischen Verhältnisse anscheinend sehr gut. Reden die Deutschen auf eine besondere Art und Weise über den Klimawandel und die damit einhergehenden Gefahren? Das apokalyptische Denken kommt vor allem aus Deutschland. Das deutsche Volk und die Regierung haben eine alarmistische Sicht auf den Klimawandel, der überall auf der Welt existiert. Ich denke, es gibt drei Beweggründe für diesen apokalyptischen Diskurs. Geld, Macht und Religion. Der Klimawandel ist zu einer Art Ersatzreligion geworden. Das Motto hierzulande lautet Follow the Science, Folge der Wissenschaft. Wissenschaft beschreibt, was ist. Sie sagt uns nicht, was wir tun sollen. Sollen wir Erdgas anstelle von Kohle verwenden? Das sind ethische, politische und moralische Fragen, die entschieden werden müssen. Warum sollten Menschen im Klimaschutz eine Religion suchen? Dahinter steckt die Sehnsucht nach einer externen Autorität, die uns Anweisen gibt. Ja, Daddy, gib mir. Und sagt, was zu tun sei. So drückt man sich vor der Verantwortung, in einer demokratischen und liberalen Gesellschaft selbst Entscheidungen treffen zu müssen. Nach dem Motto, ja, es ist alternativlos, mein Kommentar. Ein weiterer Slogan der Klimaschutzbewegung lautet We don't have time. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock teilt diese Sichtweise und fordert radikale Maßnahmen. Auch das ist ein apokalyptischer Diskurs, wie wir ihn aus Sekten kennen. Menschen, die einen kontrollieren wollen, erzeugen Angst. Man sollte immer vorsichtig sein bei Anführern, die mit Angst arbeiten. Die Wissenschaft zeigt, dass der Klimawandel ein extrem langsam fortschreitendes Phänomen ist. Es handelt sich um keinen Asteroid, kein Coronavirus, kein Tsunami. Das sind gute Nachrichten. Das bedeutet, dass wir Zeit für den Übergang haben. Wer profitiert davon, wenn wir in Panik leben? Diese Menschen suchen letztlich nicht nach Maßnahmen gegen den Klimawandel. Im Grunde streben sie radikale Veränderungen in der Gesellschaft an. Wie gesagt, er kennt die deutschen Verhältnisse anscheinend ziemlich gut. Aber ist eine entspannte Haltung angesichts des rasant fortschreitenden Klimawandels eine vernünftige Reaktion? Entspannung und Panik sind nicht die einzigen Optionen. Eine ruhige Perspektive ist viel gesünder. Schadet der Atomausstieg dem globalen Süden? Der Diskurs der Klimakatastrophe schadet Menschen in Entwicklungsländern am meisten. Deutschland, Großbritannien, Europa versuchen Afrikanern den Zugang zu billiger Energie zu verweigern. Derzeit fordert die Europäische Union Afrika auf, mehr Öl und Gas für den Export in die EU zu produzieren und blockiert gleichzeitig die Bemühungen, afrikanische Nationen mit Erdgas und Öl zu versorgen. Ich halte das für unethisch. Habt ihr vielleicht ja auch schon mal gehört, ne? Ja, und so geht das Interview weiter. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr könnt euch das auch ganz gerne nochmal anschauen, wenn euch das interessiert. Es ist ein recht vernünftiger Mensch. Wie gesagt, er hat derzeit die politische Motivation, sich selber ein bisschen zu profilieren. Ja, aber es ist endlich mal ein rationaler Typ sozusagen, der dann auch seine so rationale Argumente bringt, auf denen er das Ganze dann fußt und so weiter. Das ist wirklich ein bisschen wohltuend. Sonst hört man immer nur das Geschrei. Und, ja. Tja, also ne? Während der Klimawandel langsam voranschreitet, ist der Energiemangel ein sehr schnelles Ereignis. Wenn Europa keine ausreichende Energieversorgung hat, wird es soziale Unruhen geben? Dann noch ein bisschen was über Atomenergie und dann noch ein sehr schöner Sache. Letzte, was ich dann noch hier raus zitieren werde. Werden die Grünen sich ändern? Sie sind immer noch Marxisten. Ich denke, wir haben bei den jüngsten Wahlen den Höhepunkt für die Grünen erreicht und dass die Energiekrise zu einem Rückgang der Unterstützung führen wird. Joa, dein Wort in Gottes Ohr. Ja, und wie gesagt, Leseempfehlung, das Interview geht noch ein bisschen länger. Schön, wäre ja immer gut. Ja, die Annalena, uns Annalena, haben wir sie nicht alle lieb. Ne? Kein Gas, Außenministerin Baerbock fürchtet Volksaufstände. Ich rechne nicht damit, da müssen leider noch einige schlimmere Sachen passieren, bis das passiert und hoffen wir mal alle nicht, dass es soweit kommt. Aber wer weiß, bei der derzeitigen Regierung ist alles möglich. Ja, und Ja, es gab diese Woche ja verschiedene Sachen, die entschieden wurden. Es wurde angekündigt, dass neue Energiesparmaßnahmen eingeführt werden. Habt ihr ja bestimmt alle mitbekommen. Wer hat es nicht mitbekommen? Ausbau und Spartipps habe ich gelesen. Das passt genau, die Spartipps. Ne? Mehr Steinkohle, mehr Braunkohle. Ja, das auch. Transport für Stein und Braunkohle. Ich finde das gut, wenn der Habeck da hinfahren müsste. Weil sonst kommt das einfach nicht an. Weil derzeit sind die Flüsse so niedrig, dass wir das nicht per Schiff machen können. Ne? Die Binnenschifffahrt bricht gerade total zusammen, weil die sind bei einem Drittel Transportkapazität. Ne? Letzte Woche hatten wir ja hier ein Jahr Jubiläum Ahrtal-Flut. Und letzte Woche hatten wir das paradoxe Phänomen, ein Jahr später hatte die Ahr so wenig Wasser, dass sie versickert ist, bevor sie in den Rhein gemündet ist. Das gab es auch noch nie. Ja, und da hat die Binnenschifffahrt einfach ein paar Probleme im Moment. Die können sich nicht total vollladen. Und wie das Ganze mit diesen Kohlezielen funktionieren soll, ist halt wirklich schwierig. Deswegen hat er direkt gesagt, Transport muss im Bahnverkehr Vorrang haben. Absolutes Flickwerk. Ne? Und beheizte Pools werden verboten. Wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und noch so ein paar andere schöne Sachen. Ne? Homeoffice, damit die Büros kalt bleiben können. Ne? Und die Foyers dürfen nicht beheizt werden. Ne? Die Schulen sollen nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Ne? Die ganzen Luftfilter für die Schulen, die gerade für Hunderttausende von Euro eingebaut haben. Ja, die werden die ganze Zeit gar nicht aktiviert, weil über die Sinnhaftigkeit können wir uns streiten, aber jetzt werden sie sogar ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Ja, aber die Baerbock, ne? Die Nord Stream 1 Pipeline ist repariert worden gerade, wurde wieder angeschaltet, zur Missgunst von ganz vielen Leuten, die ja schon über Putin geschimpft haben und gesagt, der macht das eh nicht mehr an, der will uns doch nur Böses. Aber nein, die Pipeline wurde wieder eingeschaltet, läuft weiterhin mit 40% der Kapazität und die Turbine aus Kanada ist auf dem Weg. Und natürlich ist sie nur auf dem Weg, weil die Außenministerin uns, Annalena Baerbock, gegenüber der kanadischen Regierung dafür eingesetzt hat. Oh, wir sind alle so dankbar. Ne? Wenn die Bundesrepublik die Gasturbine nicht bekomme, so Baerbock, dann bekommen wir kein Gas mehr und dann können wir überhaupt gar keine Unterstützung für die Ukraine mehr leisten, weil wir damit Volksaufständen beschäftigt sind. Ne? Weil das wäre das schlimmste Problem, dass wir der Ukraine nicht helfen können, wenn wir hier Volksaufstände haben. Das ist ein Argument of last resort, also so, wenn ihr gar nichts mehr einfällt. Ja, im Grunde genommen, ja, die Turbine soll in Deutschland schon angekommen sein und soll heute in Russland angekommen sein. Also sie wurde eingeflogen von Kanada und wurde verschifft von Deutschland nach Russland und wie gesagt, heute soll sie angekommen sein und installiert worden sein. Und der Putin sagt jetzt immer, nimm doch von Nord Stream 2 oder was, ne? Das ist zwar schön, dass die Turbine ankommt, aber wir haben die ganze Dokumentation noch nicht. Was heißt Dokumentation? Nicht die Zollpapiere, sondern, ja, was wurde repariert? Die sind die Wartungsanleitung. Ja, weil Russland im Endeffekt sagt, ob zu Recht oder nicht, wir wollen ja, dass die Turbine läuft. Aus zwei Gründen. Punkt eins, wir wollen wissen, dass sie ordentlich repariert wurde. Nicht, dass da irgendwer vielleicht dran rumgedreht hat, dass sie doch nicht richtig funktioniert, deswegen brauchen wir die Wartungsdokumentation. Und Punkt zwei, ja, die Turbine muss wirklich funktionieren, weil hier am 26. schalten wir eine andere Turbine aus Wartungsgründen ab und dann, wenn die Turbine, die ankommt, nicht funktioniert, dann wird der Gasfluss noch weiter verringert. Ne, von jetzt 40% auf 20%. So, das wird jetzt gespannt sein, wie es jetzt diese Woche ist, ob wir weiterhin Gas bekommen, ob der Gasfluss ansteigen wird auf bis zu 60-70%, wie die Russen gesagt haben, dass sie das hinbekommen, oder ob es bei 40% bleibt. Ne? Und ich sage es euch gleich, wenn es bei 40% bleibt, dann liegt das einfach nur daran, dass die reparierte Turbine nicht funktioniert. Und dann wird es wahrscheinlich sogar noch weniger werden, weil dann ja die zweite Turbine auch abgeschaltet wird übermorgen aus Reparaturgründen. Die meinten, die könnten sie vor Ort reparieren. Ja, aber wer glaubt denn irgendwem derzeit immer noch was? Das ist alles sehr, sehr schwierig und sehr kompliziert, da irgendwas noch nachzuvollziehen, weil da hängt so viel Propaganda mit dran. Ne? Hier die Baerbock. Uns Baerbock, ne? die sorgt sich ums deutsche Volk, dass wir hier Aufstände haben können, weil das wäre ja so schlimm fürs Land, weil dann können wir der Ukraine ja nicht mehr helfen. Ey, was ist das für eine halbgare Propaganda? Ich glaub's nicht mehr. Ja, und die Clownshow geht weiter. Ja, die Europäische Union hat beschlossen, wir reduzieren 15% europaweit. Alle Länder sollen 15% reduzieren. Ja, Spanien, Portugal, Griechenland und auch Italien haben im Endeffekt gesagt, so ja, das kriegen wir allerdings so nicht hin. Entweder kriegen wir es einfach nicht hin oder die Spanier haben gesagt, so ja, wir unterwerfen uns dem jetzt nicht, weil wir haben schon andere Maßnahmen getätigt. Darüber hatte ich letzte Woche schon gesprochen, der Gasdeckel, den die haben und sowas. Und weitere 15% zu reduzieren, warum sollten wir das machen? Wir fühlen uns da nicht verpflichtet, wir machen das nicht. Gleichzeitig sagt die Internationale Energiebehörde, ja, 15% reichen nicht, ihr müsst 20% machen, sonst funktioniert das nicht. Ja, Internationale Energiebehörde-Chef Fatih Birol said, Europe would need a 20% cut in consumption to make the winter tolerable. Ja, und die Spanier sagten, we will defend European values, but we won't accept a sacrifice regarding an issue that we have not even been allowed to give our opinion on. No matter what happens, Spanish families won't suffer cuts to gas or to the electricity to their homes. Die Spanier lassen sich das nicht bieten. Die wollen es einfach nicht. Und die sagen einfach, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und die können sich das auch eher erlauben, weil die sind nicht so stark davon abhängig wie wir. Die haben stärkere Rücklagen als wir. Und die haben auch Möglichkeiten, Gas aus anderen Ländern zu bekommen, wie beispielsweise Algerien. Ja, direkt. Und die müssen es ja nicht weiterleiten, ne? So wie wir das machen. Ne? Wir bekommen ja das Gas und schicken es weiter nach Frankreich, Österreich und Polen. Ja. Ne? Das hat sich an der Situation so gesehen nichts geändert. Ne? Wenn Nord Stream 2 nicht geöffnet wird, wird das nicht passieren. Ja, und was hat der Habeck zu Nord Stream 2 gesagt? Der Wirtschaftsminister wendete sich vehement gegen die Idee, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Warum? Habeck sagte, eine Inbetriebnahme würde nichts ändern. Mhm. Und die Abhängigkeit von russischem Gas noch erhöhen. Erstaunlich. Aha. Putin hätte dann auch sein Ziel erreicht, Sanktionen zu brechen. Ach so, welche Sanktionen gegen Gas? Gibt's doch gar keine. Das wäre das Hissen der weißen Fahne in Deutschland und Europa. Das sollten wir auf keinen Fall tun. Wir sind ein starkes Land. Das wird Putin noch erleben, wie stark wir sind, sagte Habeck und lachte dreckig. Meine Güte, ey, was für ein... Sorry, das, aber ich kann, da kann ich einfach wirklich nicht sachlich bleiben bei diesem Blödsinn. Hier kurz eine kleine Einblendung von der Internationalen Energieagentur. Einfach nur ein kleines, schönes Schaubild. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt? Hier seht ihr, Energieproduktion seit 1990 um 48% gesunken. Aber wir sind ja ein effizientes Land, ne? Deswegen ist der Energieverbrauch seit 1990 nur um 1,56% gestiegen. Mhm. Mhm. Ne? Versteht ihr das? Ja, ne? Wir hatten früher einen richtig schönen Puffer an Energie. Den haben wir einfach abgebaut. Wir sind effizienter geworden, wunderbar. Kannst du noch ein bisschen runterscrollen zur zweiten Grafik, die wollte ich noch zeigen. Und das waren einfach nur zwei Datenpunkte, die ich zeigen wollte. Das ist einfach nochmal unsere Primärenergie. Ne? Ihr seht hier Kohle, Gas, Nuklear, Biofuels and Waste, Öl und Wind- und Solarenergie. Dazwischen eingequetscht in einer kleinen gelben Angelegenheit. Das ist der Primärenergieverbrauch. Also Verkehr, Heizung plus Strom. Nur mal einfach nur, um die ganze Energiewende nur noch mal im Hinterkopf zu führen, mit was für Zahlen wir hier arbeiten. Ja, wir sind bei 6% erneuerbare Energien oder regenerative Energien oder wie man es nennen will. Nicht mehr Gesamtverbrauch. Ja, also. Ja, ja, aber wollen wir das im Sommer fast verschenken, das Zeug, sind wir noch Netto-Exporteur oder so. Ja, und hier sehen wir auch im Jahr, wie sich das verändert hat. Von 2000 bis 2020. Ne? Alles, was wir gemacht haben, Solarförderung, Windkraft und so weiter, schaut, wie viel wir geschafft haben in 20 Jahren. Ne? Deswegen, dieses Thema, da ist so viel Geld und politische Macht und so viel Engagement der Bevölkerung auch reingeflossen und guckt mal, wie weit wir gekommen sind. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ja, das müsst ihr immer bei der ganzen Diskussion immer im Hinterkopf halten. Ja, auch wenn immer gesagt wird, ja, es geht nicht um Strom, es geht um alles andere. Ja, es geht auch um Strom, aber es geht auch um dieses Schaubild. Ja, und wie ihr in dem Schaubild seht, ja, es ist schön mit der Solar- und der Windenergie, aber ehrlich gesagt, wir könnten eher auf die Solar- und Windenergie verzichten als auf irgendwas anderes. Ja, eine kurze Zwischenmeldung von den Versicherern. Ja, die ganze Sache sieht so aus, dass wenn es einen Gaslieferstopp gibt, sind ja die rechtlichen Rahmenbedingungen jetzt schon so, dass wir das nicht mehr als Betriebsausfall werten können. Ja, weil wir haben ja schon die erste Notfallstufe des Gasplans im März gehabt, im Juni die Stufe 2. Das Gas wird dann rationiert bei der Stufe 3 und deswegen sind Produktionsausfälle, wenn Gas rationiert wird, nicht versichert. Produktionseinbußen durch eine staatlich angeordnete und im Voraus geplante Rationierung ist nicht versichert. Da gibt es Versicherungsklauseln, die halt den Risikoausfluss planmäßige Abschaltung beinhalten. Und deswegen wurden diese ganzen Energiesachen jetzt auch von der Regierung gemacht, weil die ganz genau wussten, wenn wir diese Katastrophe da machen, dann schlägt das auf den volkswirtschaftlichen Sektor so krass durch, dass uns Versicherungen umkippen. Und wenn Versicherungen umkippen, haben wir ein riesiges Problem. Ja, das ist nochmal schlimmer, als wenn Banken umkippen. Ja, wenn immer darüber geredet wird, Bankenkrise, ja, wenn wir eine Versicherungskrise bekommen, dann hält wirklich, dann geht gar nichts mehr. So, dann findet die Volkswirtschaft einfach erstmal nicht statt. Ja, es sei denn, man findet irgendwelche ausländischen Rückversicherer, die da irgendwie einspringen, aber bei solchen Sachen funktioniert das einfach nicht. Ja, einfach nur ganz kurz, weil das ist auch eine Sache, worüber keiner redet. Ne? Ja, wenn, ne? Die Unternehmen gehen halt pleite, können sich dagegen nicht versichern. Ist ausgeschlossen. Und was sagen die Polen? Die Polen, die lachen sich tot und sagen, ihr wollt die Atomkraftwerke abschalten, können wir die nicht von euch pachten? Hört sich im ersten Moment an wie eine interessante Idee, aber funktioniert einfach nicht und wissen die Polen auch nicht. Die machen sich einfach über uns lustig. Aber kann man wirklich nicht anders sagen. Wir pachten eure Atomkraftwerke. Ja, Polen macht Druck. Ja, wenn die Deutschen ihre Kernenergie nicht selbst nutzen wollen, können sie verpachten, fordert die RASEM-Abgeordnete Paulina Matschischak nach einem Besuch in Berlin. Ja, deutsche AKW sollten weiterlaufen zum Wohle der Sicherheit Europas und des Klimas. Ja, Polen hat kein Atomkraftwerk, nur so nebenbei. Ja, die werden aber, die sind gerade eins am Bauen. Das wird aber allerdings erst in 10 Jahren fertig sein, weil die auch so lange Planfeststellungsverfahren haben. Ja, die Pacht ist natürlich nur ein Symbol. Ne? Sie soll Aufmerksamkeit auf das Problem lenken, denn natürlich gibt es nicht die kleinste Chance, dass Polen ein Kernkraftwerk pachten oder irgendwie nutzen könnte. Es soll die in seiner Sicht absurde Lage in Deutschland veranschaulichen. Und hier, also natürlich sei der Vorschlag einer AKW-Pacht ungewöhnlich. Es soll die in seiner Sicht absurde Lage in Deutschland veranschaulichen. Die lachen sich tot. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde das tatsächlich sogar witzig. So, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es witzig. Amon, aufwachen. Der war von dir. Ja, stimmt. Ich habe daran reingelesen und es ist so, dass der Titel ein bisschen übertrieben ist. Also die Chinesen machen jetzt nicht direkt eine Wasserstoffoffensive, sondern sie haben irgendwie, der größte Hersteller des Landes hat wohl eine neue Serie aufgelegt und eins von 4 Modellen ist jetzt ein Wasserstoffmodell. Das kann zwar schon heißen, dass das im großen Stil irgendwie einigermaßen über die Ladentheke geht, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt, heißt jetzt noch nicht, dass sie das wirklich in Massen produzieren. Noch haben wir dann allerdings eine Massenproduktion aufgelegt, vielleicht ist das gemeint. Nehme ich jetzt mal so an. Ja, mal gucken, ob es auf dem Markt auch noch was kommt. Ich glaube da noch nicht so richtig dran, weil ich für Wasserstoff auch ziemlich gefährlich halte. Und schwierig mit den Drücken und so weiter umzugehen. Aber vielleicht haben sie eine spezielle Lösung, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht passiert da was. Also auf Wasserstoff setzen eigentlich jetzt die Chinesen. Verstärkt. Sie wollen Tesla entgegenwirken. Oder so. Tja, ja. Ja, Ernährungskrise. Sind die Vorgaben für Backweizen so streng? Ja, die ersten Weizenernten der aktuellen Ernte sind eingefahren worden und durch die Bank haben wir gesunkene Proteinwerte in den Weizen. Das liegt daran, dass einfach wegen der neuen Düngemittelverordnung weniger Dünger benutzt wird und dementsprechend das Weizen qualitativ geringwertiger ist. im Endeffekt geht es darum, dass es jetzt eine Diskussion gibt, dass man den Lebensmittelmarkt nicht öffnen, ob man den Lebensmittelmarkt nicht öffnen könnte, indem man die Qualitätskriterien runterschraubt. Ja, es gilt eine Grenze von 12% Proteinanteil für den Weizen, dass er als Lebensmittel verkehrsfähig angesehen wird für den menschlichen Verzehr. Alles darunter wird als Futterweizen benannt. Und ja, es geht um die Frage, welcher Weizen ist überhaupt gut genug für Brotweizen? Höchstens 30% des in Deutschland erzeugten Weizens landen in der Broterstellung. Diese Ernte weniger. Das heißt aber nicht, dass der Rest ungenießbar wäre, denn dreimal so viel wäre backfähig, also genießbar. Hat zu viel, zu wenig Protein, aber wäre noch backfähig. So, jetzt das Money Quote. Professor Friedrich Longin von der baden-württembergischen Landsaatzuchtanstalt in Hohenheim sagt: Wenn Sie am Verhungern sind, dann essen Sie alles. Super. Das Money Quote. Das stimmt wohl, ja. Ja, wäre backfähig. Das, nur zu doof, dass wir keine Energie haben für den Ofen. Ja, und das ist nicht schmeckt das kommt so. Auch noch, ne? In der Realität wird streng getrennt zwischen Brotweizen und Futterweizen. Und zwar nach dem Eiweiß, das heißt dem Proteingehalt. Weizen mit einem hohen Proteingehalt, also mehr als 12%, ist Backweizen. Alles andere ist Futterweizen. Aber die Backeignung eines Mehles hängt bei den gegenwärtig angebauten Sorten nicht mehr vom Proteingehalt, sondern vor allem von der Proteinqualität ab und damit von der Weizensorte. Ja, da gibt es halt 5 unterschiedliche Klassen. Ich meine, dann hat das Brot halt keine Nährwertstoffe mehr, aber es funktioniert noch als Brot. Du hast nicht nur eine labbrige Masse, sondern es wird noch zum Brot. Ich sterbe und sie sagen, was würden Sie in den Artikel sagen, hä? Nun sei es höchste Zeit, den Proteingehalt als Handelskriterium aufzugeben. Dann hätten wir 1 Million Tonnen mehr Backweizen aus Deutschland. Ja. Ja. Und als kleiner Nebensatz noch dazu. Die Europäische Union hat auch festgestellt, da funktioniert gerade irgendwie was nicht so ganz. Deswegen wird die Fruchtfolgepflicht von Brüssel ausgesetzt. Ja, da gab es ja so eine Regelung, dass man den 4% der Flächen stilllegen muss. Und das wird jetzt fürs nächste Jahr ausgesetzt. Danach haben wir wieder 1,5 Millionen Hektar zusätzlich zum Anbauen, weil jede in der EU produzierte Tonne Getreide hilft, die Nahrungsmittelversorgung zu sichern. Ja. Mit Weizen wäre nicht schlecht. Sag ich jetzt einfach mal nichts mehr zu, weil da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Erst das Gesetz machen, alle sagen, das geht aber nicht, dann kriegen wir Probleme. Und dann kriegen wir die Probleme und dann werden es zurückgefahren. Ich meine, wer hätte es gedacht? Ja, mal gucken, ob das dann nächstes Jahr auch noch Bestand hat oder ob das dann auch weiter zurückgefahren wird. Weiß ich, wird man sehen. Ja. Aber mit dem schlechten Weizen, das Brot zu machen, ist irgendwie vielleicht auch nicht so die Lösung, glaube ich. Ja, whatever, nächstes Thema, nächstes Glück. Die Beck aktuell, das ist hier so ein Verlag, die sich wohl hauptsächlich mit rechtlichen Dingen beschäftigen oder Bücher eben darüber rausgeben. Die haben hier einen Artikel veröffentlicht über Corona bzw. die rechtlichen Aspekte eben des Evaluierungsberichts bzw. auch der, wenn man es genauer liest, eben auch der Gesetze, die da erlassen wurden vorher und so weiter. Wie gesagt, die beschäftigen sich eben mit dieser rechtlichen Sache immer, mit den rechtlichen Aspekten. Ja, und die haben das ziemlich auseinandergenommen, also die haben das ziemlich zerlegt und vor allen Dingen grundgesetzwidrige Sachen gefunden und das mit der Verhältnismäßigkeit spielte sowieso immer eine Rolle, aber es gab wohl auch tatsächlich Gesetze, die sie erlassen haben und hätten gar nicht erlassen dürfen oder sowas. Dass zum Beispiel das Parlament ausgeschaltet wurde bei den Entscheidungsfindungen, das war nicht in Ordnung, schreiben sie hier von Beck aktuell. Und ansonsten auch noch einige mehrere Dinge, die, wie gesagt, also ich fand sie ganz schön krass, also ich habe mich schon mit den Ohren geschlechtert. Das wird jeder selber lesen, wenn er das irgendwie wissen will. Oder für das ja, das war eine längere Geschichte. Ich habe es auch nur überflogen, aber mir kam das jetzt auch so vor. Da sind vor allem mehrere Punkte aber auch. Ne? Ja, als hätten sie im Endeffekt jetzt nichts, wo sie jetzt gesagt haben, ja, das war okay und das kann man genauso einfach wieder machen. Ja, sie haben am Bundesverfassungsgericht auch rumgemeckert und so weiter. Also schon, dass auch mal Kritik wiedergegeben, was so teilweise an Kritik kam. Ob es jetzt aus dem Evaluierungsbericht nicht so kritisch war, weiß ich nicht genau. Aber die, wie gesagt, haben es ziemlich auseinandergenommen. Rechtsgrundlage zum Teil verfassungswidrig und so weiter, genau. Ja, und hier haben wir den Herrn Pallenberg. Oh. Der ist ja jetzt, der war jetzt ein paar Monate mal wieder in Deutschland. Und ist jetzt wieder zurückgekehrt da in seinen Wohnsitz in, was ist das, Taiwan? Was wohl? Ja. Und schreibt hier überall Personal in diesem Outfit. Alles perfekt durchorganisiert mit verschiedenen Schleusen, kontinuierliche Reinigung, Sicherheitsabstände, gesperrte Sitzgelegenheiten. Ich bin verdammt froh, wieder in einem Land zu sein, wo alle mitziehen und aufeinander aufpassen. Und da geht es hier natürlich auch um diese ganze Corona-Geschichte. Und ja, in anderen Tweets in diesem Thread ist so nach dem Motto, ja, in Deutschland, da gibt es ja gar nichts mehr, da wird überhaupt nichts mehr gemacht und so. Ja, aber auf der Ja, anderen Taiwan hat Seite. relativ erfolgreich Zero-Covid gemacht, wie es heißt. Aber auch nur Ja. relativ erfolgreich, von jemand kann die Durchseuchung dann auch, ne? Ja, und ich sag mal so, also in Deutschland, alle Welt ist ja jetzt irgendwie krank seit den letzten paar Wochen. Aber ja, also es waren halt schon ein paar Leute, die da auch ordentlich dann ausgenockt waren, erstmal für ein paar Tage. Und ich kann das auch verstehen, dass man ja diese irgendwelche betagten Menschen und Kranke da dann von fernhalten will, so gut es irgendwie geht. Das ist sicherlich alles richtig, aber das Problem ist ja, also, was ist das für eine Gesellschaft? Wer will da leben? In Sicherheitsabstände, gesperrte Sitzgelegenheiten, Ja, sperrte alle Sitzgelegenheiten. in diesem Outfit, alles perfekt durchorganisiert mit verschiedenen Schleusen. Also bei aller Liebe, das ist nicht Kontinuierliche gut. Reinigung halte ich auch für eher kontraproduktiv, aber Ja, gut. das kam auch noch dazu, ja, diese ganze Desinfektion und so, und das greift ja Jo. auch die Haut ganz schön an und so, und das wissen die Leute halt auch, die im Gesundheitswesen arbeiten, ne? Also das merkt man da ja. Und aufeinander aufpassen hat im Chinesischen auch ganz, einen Ja. ganz besonderen Ich glaube, das Klang. heißt Sagrotan. Ja. Muss Aufeinander aufeinander aufpassen. aufpassen, ja. Alle mitziehen, ja, das ist auch so. Ja, das kann auch in eine ganz üble Richtung gehen, dem anderen mitziehen, aufeinander aufpassen. Und wenn man das schon in so einem Gesundheitsbereich da irgendwie hat, ja, wer weiß, was Ja, morgen ausscheren ist noch nicht ist. erlaubt, ne? Ausscheren ist nicht vorgesehen. Wenn er nicht mitmacht, ist nicht vorgesehen. Ja. Ja. Das stimmt wohl. Eine 1G-Regel? Ja, nach 3G, 2G und kommt jetzt 1G, wer hätte es gedacht? Haben die auch Ja. 2,5G gehabt oder so? Ja, für 4G hat es einfach nicht mehr gereicht. Da gab es einfach nicht mehr genug Ja, ist so das Energie ist mehr da. Einzige eigentlich, was halbwegs Sinn macht. Ne? Also es geht hier um den Test. Genau, also Das, das ist auch ach die so, Sache. ja, Ne? Wenn man okay. der Sache, wenn man die Sache ernst nimmt und der irgendwie Herr werden will, dann kann man die Leute testen und wenn die Tests funktionieren, dann kriegt man ein Ergebnis und kann da halt den Zugang verweigern. Und jetzt gibt es halt ab September, wenn die Leute aus dem Bundestag aus dem Urlaub wiederkommen, werden halt die nächsten Regeln festgesetzt. Was wird denn jetzt gemacht mit Corona und so weiter und so fort? Legendär natürlich wer war es jetzt? Christian Dürr. Ne, wir haben die Sorge, und das sagen auch die Mediziner, dass wir eine heftige Influenza-Saison, also die Grippesaison, bekommen. Deswegen Maskenpflicht wegen Grippewelle. Ja, und halt die 1G-Regel, ne, dann 50.000 Tests bei jedem Fußballspiel. Ja, der Ja. Dürr, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der ist aktuell so in dem Modus irgendwie, ich schlag mal irgendwelchen Krempel vor und guck dann mal, wie es ankommt. Ja, Maskenpflicht vielleicht im Einzelhandel wieder einführen. Lockdown soll es nicht mehr geben. Nur warten wir mal ab, was die Leute machen, ne? Also ab dem 5. September sind sie aus dem Urlaub zurück und es ist jetzt schon geplant, dass die Neuregelungen am 8. September beschlossen werden. Da wird es ja wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Dokument geben, wo das konkret drinsteht. Da werden wir noch mal sicher drüber sprechen. Ja. Ach ja. Ne, 5000, einer von 5000, ne, das war der auch ein Trend auf Twitter diese Woche. Schwere 0,2 von 1000, ne? Nebenwirkungen. Gesundheitsministerium veröffentlicht falsche Zahlen. Ja, hier geht es um die schweren Nebenwirkungen, die bei Impfdosen ausgegeben wurden. Ne, also die Melderate betrug für alle Impfstoffe zusammen 1,7 Meldungen pro 1000 Impfdosen. Für die schwerwiegenden Reaktionen 0,2 Meldungen für 1000 Impfdosen. Also, ne. Generell Nebenwirkungen 1,7 pro Ja, 1000. auch nochmal interessant, wo sie da die Grenze ziehen, was Nebenwirkungen. schwerwiegend ist und was nicht, ne? Ja, Aber und da gab es ja auch Streit drüber sozusagen. ne, laut Adam Riese und Eva Zwerg sind das halt bei grundimmunisierten Menschen je nach Impfstoff also bis zu 1 zu 2000, bei Geboosterten 1 bis zu 1676 und bei vierfach Geimpften 1 zu 1200. So, und ja. Gut, ich meine, die Nebenwirkungen hat man ja aus dem Alltag mitbekommen von den ganzen Leuten, dass das Ganze halt immer auch auf andere Sachen geschoben wurde. Selbst von den Personen, die betroffen wurden, hat man auch mitbekommen. Und das sind halt die offiziellen Zahlen, wo die auch davon ausgehen, dass natürlich auch nicht jeder Fall wirklich gemeldet wird in dieses System. Und ja, was soll man halt da auch dazu sagen, ja? Das ist klar, dass halt Medikamente, die nicht ausreichend getestet werden, Nebenwirkungen haben können, dass man das von Anfang an einfach immer totgeschwiegen hat, um die Leute dazu zu bewegen, die Impfung zu bekommen. Kann ich aus politischem Sinne nachvollziehen, dass man das so kommuniziert hat, aber ehrlich ist es halt nicht. So verspielt man das Vertrauen in die Leute, in die Maßnahmen. Ja, wie gesagt, wenn man es ernst nimmt, dann sollte man sich auf das beziehen, was sinnvoll ist und wirklich Wirkung bringt. Und die ganzen Impfstoffe haben sich halt als sehr viel Marketing herausgestellt, sehr viel mehr Marketing als Wirkung dahinter steht. Ja, ich erinnere nochmal daran, dass wir 700 Millionen Impfdosen bestellt haben und bezahlt haben. Ja, die Zahl bei 80 Millionen Leuten, da kann man jetzt mal rechnen, ne? Also, ja. Sehr viel Marketing, sage ich einfach nur. Ne? Und so verspielt man das Vertrauen der Leute. Ne? Und ich sage jetzt nicht, ob es sinnvoll ist. Jeder muss sich selbst entscheiden, was sinnvoll für einen ist. Aber man muss halt auch eine ordentliche Informationsbasis haben, auf der man entscheiden kann. Und ja, so viel dazu. Ah, und da ist der Tedros, unser Tedros, unser aller Retter, ja. Der Chef von der Weltgesundheitsbehörde. Der hat jetzt entschieden, er hat entschieden, Monkeypox sind eine Bedrohung. For these reasons, I have decided that the global Monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Und das hat natürlich jetzt auch Folgen, weil die Gesundheitsministerien der einzelnen Länder sich darauf einstellen müssen, weil wir ja diese freiwillige Selbstverpflichtung unterschrieben haben, dass wir den Empfehlungen der WHO folgen. Und kennt ihr ja auch noch von früher, alles, was die WHO sagt, stimmt und das ist richtig. Interessant ist nur in diesem Fall, dass wie der Entscheidungsprozess stattgefunden hat. Fünf Kriterien dafür, dass dieser Fall festgestellt wird. Und von diesen fünf Kriterien sind nur drei eingetreten. Ja, zum Beispiel das dritte Kriterium, da gibt es ein Emergency Committee, das darüber beschließen soll, ist das so schwerwiegend, dass wir da einen Ausnahmezustand ausrufen sollen oder nicht. The advice of the Emergency Committee has not reached consensus, also das gibt's nicht. Und der vierte Punkt, scientific principles, evidence and other relevant information, which are currently insufficient and leave us with many unknowns, ist auch nicht eingetreten. Und das fünfte, the risk to human health, international spread and the potential for interference with international traffic, sagt Tedros, das ist eingetreten. Und die Länder haben uns gesagt, dass sie Probleme haben. Also es müssen fünf Kriterien gegeben sein, damit man diese Sache deklarieren kann, den internationalen Notfall. Und es sind zwar nur drei gegeben, aber for all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Also da hat er einfach sein Privileg ausgespielt, dass er das, obwohl es da fünf Kriterien für gibt, wo das Häkchen hinter sein muss, damit das zutrifft, hat er gesagt, ja, also in meiner Einschätzung nach ist es gegeben, auch wenn nur drei von fünf Punkten gegeben sind und ich erkläre das jetzt mal. Dieser Übertragungsweg spielt ja keine Rolle, oder wie ist das? Dabei denkt, also wirklich. Ich will sehr gerne sehr viel sachlicher darüber reden, aber es geht einfach nicht mehr. So, hier auch sehr lustig. Von der Europäischen Zentralbank die Meldung. Da gab es ja jetzt eine Zinserhöhung, 0,5% haben wir eine Leitzinserhöhung gehabt. Refinanzierungs- und Reposatz wurde erhöht auf 0. Mhm. Ja, erhöht auf 0. Der war vorher negativ. Und hier seht ihr den Text, der nicht auf Deutsch verfügbar ist. Auf Deutsch das Übertragungsschutzinstrument. Ja, also ich habe das durch Translate gejagt, weil es tatsächlich nicht auf Deutsch verfügbar ist, aber trotzdem lustig. Ja, der EZB-Rat hat das Transmission Protection Instrument genehmigt. Das ist im Endeffekt das, was ich gesagt habe. Die Europäische Zentralbank kann jetzt gucken. Wir haben deutsche Staatsanleihen mit einem Zinssatz von 1%, italienische Staatsanleihen mit einem Zinssatz von 5%. Das führt zu Ungleichgewichten, weil wir leben ja in einem harmonisierten Währungsraum und es muss alles ungefähr auf gleicher Ebene ablaufen, weil sonst bekommen wir halt Probleme geldpolitischer, makroprudenzieller Art. Und damit das nicht passiert, kauft jetzt die Europäische Zentralbank die Sachen, die eine schlechte Bewertung haben, nimmt die in ihre eigene Bilanz, allerdings darf sie ihre Bilanz nicht erhöhen, deswegen verkauft die Anleihen, die schlecht, also die einen geringeren Zinssatz haben. Also die würden jetzt italienische Staatsanleihen kaufen und deutsche Staatsanleihen im Gegenzug dazu verkaufen. Das entscheiden die aufgrund von Kriterien, wenn die sagen, das hat nichts mit den fiskalpolitischen Begebenheiten des Landes zu tun. Das ist eine Sondersituation. Das Land hält sich an alle Vorgaben von der Europäischen Kommission. Die haben auch keine zu hohe Verschuldung. Die haushalten gut auf staatlicher Ebene. Die Fundamentaldaten geben das nicht her, dass der Zinsspread so groß ist in Fachlingo. Und deswegen entscheiden wir jetzt als Europäische Zentralbank, dass wir da in diesen unrationalen Markt eingreifen und das wieder glatt zu ziehen. Und weil es so schön ist, machen wir das nicht nur mit Staatsanleihen, sondern wir machen das auch mit Unternehmensanleihen. Aber nein, nein, nein, das hat nichts mit dem Pandemieschutzprogramm zu tun, wo wir Anleihen kaufen, das läuft weiter. Und nein, das hat auch nichts mit den offenen Marktgeschäften zu tun, wo wir Unternehmensanleihen kaufen, das läuft auch weiter. Und ach ja, was wir auch machen, wir machen das nicht nur, wenn das Problem eingetreten ist, sondern wir beobachten den Markt und wenn wir sehen, da könnte es ein Problem geben, werden wir das auch vorsorglich machen. Daumen nach oben. Also, und natürlich alles nur, um die Marktstabilität zu gewährleisten und das Mandat der Europäischen Zentralbank für Währungsstabilität zu gewährleisten. Ja, Stabilität. Früher hatten wir mal über Anreize gesprochen oder so. Die machen genau damit genau das Gegenteil von dem, was sie machen wollen. Ich hoffe, das ist durchgekommen. Ja, die EZB verabschiedet sich von allen ihren Prinzipien. Es gibt auch wirklich nur noch ein, zwei Sachen, die sie mittlerweile noch nicht machen, was sie nicht machen dürfen. Alles, was ich gerade gesagt habe, dürfen sie nicht. Das dürfen sie eigentlich überhaupt nicht. Aber die haben einfach entschieden, wir machen das. Vor allem lustig finde ich, dass sie sagen, wir machen das nicht nur mit Staatsanleihen, sondern auch mit Unternehmensanleihen. Wo ich einfach nur im Kopf schüttel und sage so, okay, also die Europäische Zentralbank entscheidet jetzt, welches Unternehmen überlebt und welches nicht. Ja, das und ist wirklich. Wir machen das auch im Voraus. Wir machen das vorsorglich. Nicht, wenn es ein Problem gibt, sondern wenn wir sehen, es könnte ein Problem geben. Leute, Leute, Leute, das wird ganz schlimm. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch sagen soll. Das wird echt schlimm. Ja, kannst du dich hier nochmal aufregen? Die EU-Beamten, also die Mitarbeiter der Europäischen Gemeinschaft, die gönnen sich oder es ist wohl mal entschieden worden, dass wir einen Inflationsausgleich kriegen. Dementsprechend landen ab diesem Monat oder am nächsten 8,5% mehr Lohn auf ihren, Aufwandsentschädigung auf ihren Konten. Und das ist schon eine ziemliche Nummer, wo die Arbeitnehmer wahrscheinlich mit irgendwie 1-2% auskommen werden müssen. Und die IG Metall hat jetzt ein bisschen Abschluss hingekriegt, aber für wen gilt das schon, ne? Also, das ist eine Sauerei, finde ich auch echt unfassbar. Und in der Bundesregierung läuft es, oder im Bundestag läuft es wohl so ähnlich, oder was, ne? In den deutschen Parlamenten, sagen wir mal so. Ja, ich glaube, im Bundestag ist ja, seitdem sie das vor zwei Perioden irgendwie geändert haben, jetzt irgendwie an das Gehalt von den Bundesrichtern, glaube ich, gekoppelt und erhöht sich dann automatisch. Also. Ja. Ja, also. Ja, ist nicht schön, aber ich meine, darüber wundere ich mich nicht mehr und im Vergleich zu dem anderen Blödsinn, den wir gerade machen, sind das, wie sagt es der, nicht Frieda Ackermann, die Leute sollen Peanuts. Sollen sparen im Winter und die ziehen sich 10% mehr rein fast so. Ja, es ist dreist und es ist schlimm, aber im Vergleich zu den anderen Sachen, die machen, ist das, ja, vielleicht noch über sowas kann ich mich mittlerweile gar nicht mehr aufreden, weil das ist so insignifikant, das ist einfach nur ein kleiner Stinkefinger. Ja, aber es zeigt so sehr die Mentalität, ne? Es zeigt so die Mentalität, kommt das durch, ne? Das ist das Problem. Das hat eben durchkommt so, ihr seid uns egal und wir sind uns wichtig und peng, ne? So, jetzt ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell wirklich. In Libyen weiterhin, Land ist gespalten, die wollten jetzt Öl und Gas exportieren, haben wieder angefangen zu exportieren und die können sich nicht darüber einig werden, welche Seite, an welche Seite das Geld verteilt wird. Wie gesagt, Westteil des Landes hat die Exportkapazitäten, Ostteil des Landes hat die Förderkapazitäten. So, und jetzt hatten die gerade einen Friedensvertrag, also einen Waffenstillstand geschlossen, damit die halt wieder Geld verdienen können, Öl fördern können an uns und das wird wieder auseinanderbrechen. Die Kämpfe haben wieder begonnen. Wunderbar. Libyen weiterhin Failed State. Tunesien, droht Tunesien ein Rückfall in die Diktatur? Ja, arabischer Frieden, sehr, sehr autoritärer Monarchie, die da in Tunesien herrscht und es soll eine neue Verfassung gemacht werden. An sich war die Verfassung so gedacht, das Königshaus zu entmachten und die parlamentarische Demokratie zu stärken. Allerdings läuft es gerade genau das Gegenteil. Es werden Tausende von Leuten werden einfach von der Straße inhaftiert und ins Gefängnis geworfen, weil die einer politischen Bewegung angehören, die nicht genehm ist. Und weiterhin spielt es auch wieder eine Rolle, dass sich darüber gestritten wird, okay, wir haben auch Öl- und Gaskapazitäten, die wir ins Ausland exportieren können, wer kriegt das Geld? Und da gibt es gerade eine Mafia-Bewegung, die halt auch regierungsnah ist, die quasi das ganze Geld sich gerade in die Tasche steckt und Bevölkerungsaufstand in Tunesien wird auch sich weiter ausweiten. Die haben kein Geldproblem, die haben ein innenpolitisches Problem. Panama. Panama ist genau das gleiche Problem wie Sri Lanka. Panama hat keine Auslandsdevisen mehr. Die sind vollkommen angewiesen auf den Transit durch den Panama-Kanal. Die Einnahmen sind während der Pandemie, weil der Schiffsverkehr so eingeschränkt war, total runtergegangen. Dann haben die sich international verschuldet, können die Schulden nicht mehr bezahlen, haben keine Währungsreserven mehr. Panama, gleiche wie Sri Lanka, können Kraftstoffe mehr importieren, können keine Lebensmittel mehr importieren, Inflation, Revolution, Regierung wird bald stürzen. Neuguinea, wunderbar. In Neuguinea ist ein ähnliches Problem, da gibt es allerdings einfach nur innenpolitische Querelen, wo im Endeffekt mehrere Regierungsfraktionen eine Übergangsregierung gebildet hatten, weil sehr viel Wohlstand zu verteilen war, haben die einen Frieden geschlossen aufgrund der Corona-bedingten Reduktion der Wirtschaftsleistung hat dieser Frieden nicht mehr gehalten. Da gab es mehrere Morde unter diesen Familienclans gegenseitig. Und jetzt hat man da nochmal eine generelle Wahl ausgerufen und da gibt es absolutes Chaos, weil halt da Leute auf offener Straße erschossen werden, auch weil sie einfach der falschen Partei angehören. Wunderbar, Papua-Neuguinea, auch Katastrophe. Ich will das nicht so lapidar, aber ich muss da ein bisschen durchhetzen. Ja, Amerika, auch ganz schnell gesagt, da haben wir die Situation, dass sich im Endeffekt das, was wir vor 6 Jahren hatten, wiederholt, ja, bevor Trump gewählt wurde. Wir haben quasi genau die gleiche politische Situation damals mit den gleichen Verschwörungstheorien und mit den ganzen gleichen Talking Points, die wir auch damals hatten. Insbesondere der Talking Point, dass halt die Gesellschaft kurz vorm Bürgerkrieg steht, keiner verträgt sich mehr mit irgendwas. Ich meine, das hatten wir vor 6 Jahren, das hatten wir vor 2 Jahren auch nochmal, ne, die Zerreißprobe, ja, und die Leute glauben nicht mehr daran, dass die Wahlen richtig funktionieren. Es wird alles natürlich total reißerisch und einseitig dargestellt. Ja, wir haben hier einen Deutschen, Manfred Berg, ja, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg, der redet nur aus Sicht von der Demokratischen Partei. Ja, Trump ist an allem schuld, Trump hat das Land gespalten. Allerdings sind es genau die gleichen Probleme, die es vor 6 Jahren gab, die es vor 2 Jahren gab. Und natürlich immer das Lustige, die Republikaner sind so radikal, die glauben, bei der Wahl wurde irgendwie, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ja, wie kann man nur so eine Verschwörungstheorie hegen? Und ich erinnere daran nur, wo Trump gewählt wurde, haben die Demokraten genau das Gleiche gesagt, dass er bei der Wahl beschissen hätte. Deswegen ist wieder Geschichte wiederholt sich und meine Prognose steht weiterhin: Trump gegen Hillary Clinton 2024. Wir werden nochmal den gleichen Zirkus nochmal erleben. Könnt euch schon drauf freuen. Ja, apropos Bürgerkrieg in Amerika und so. Ich hatte mir, wann war es, gestern oder vorgestern? Auf jeden Fall war hier der Konstantin Kissin von Trigonometry, der war bei Tim Pool. Das fand ich ganz gut, weil Tim Pool habe ich mir schon eine ganze Weile nicht mehr angeguckt, weil diese ganzen Nasen da irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte den nicht mehr so. Aber der Kissin, der hat auf jeden Fall immer schön Devil's Advocate gespielt. Und das fand ich ganz gut, auf jeden Fall. Kann man sich gut angucken. Kleine Empfehlung von mir eingeschoben. Habe ich nicht mitbekommen, aber Konstantin Kissin bei Tim Pool hört sich interessant an, ja. tatsächlich. Ja, ja, ja. Jetzt müsst ihr ganz hart sein, ganz stark sein. Ihr dachtet, alles, worüber wir geredet haben, sei schlimm. Pass mal auf, was jetzt kommt. Spoiler, es sind nicht Insekten in der Kakao, aber kakaofreie Schokolade. Kakaofreie Schokolade. Ja, also, ne, es ist ja, Kakao ist ja ein wilder Rohstoff. Sowieso nur, wenn es der Staat macht, ne? Möchte ich nochmal darauf hinweisen. Genau. Staatlich verschriebener Kakao. Also Kakao ist ja böse, ne? Kinderarbeit in Ghana und hat ja keiner von vorher irgendwas gewusst. Die ganzen Label helfen nichts und natürlich verbraucht das auch ganz viel böses CO2, den Kakao zu verfeinern und zu fermentieren und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt mehrere Unternehmen, die einfach Ersatzstoffe benutzen. Ne, die einen machen es aus Kartoffeln, andere machen es aus fermentiertem Gerste- und Johannisbrotkernmehl. Was war die dritte Version? Eine Version aus Hafer gibt es auch noch. Und das wird im Endeffekt fermentiert mit Aromastoffen auf die ganze Sache getrimmt. Dann wird noch Palmfett dran geschmiert. Und die sind noch nicht so richtig weit, was den Geschmack angeht. Also bei einer Blindverkostung haben sie bis jetzt noch niemanden davon überzeugt. Aber die wissen schon jetzt, wir werden potenziell eine Kakaoknappheit weltweit haben und eine Preissteigerung bekommen. Deswegen werden die Ersatzstoffe gefordert sein. Also nach dem Motto, ihr werdet bald gar keine Wahl haben. Ihr werdet kakaofreien Kakao essen und ihr werdet es lieben. Der Chat, ja, der Chat vermutet Soylent Chocolate. Genau. Und natürlich wollen die nicht unbedingt die Schokoladenriegel ersetzen, also die Schokoladentafeln, weil da wird es halt direkt auffallen und die kriegen einfach die Konsistenz nicht hin. Das ist halt alles labbrig und schwammig und lecker. Deswegen, wir wollen zum Beispiel in den Bereich Keksen, Füllung und Überzüge hinein. Da fällt das nicht so sehr auf, ne? In den Pralinen und in den kakaohaltigen Füllungen oder kakaohaltigen Überzug, ne? Und ja, ihr werdet euch freuen. Ne? Also kakaofreie Schokolade. Ich glaube, die meinen es mit dem Volksaufstand ernst. Ja, und kakaofreie Schokolade oder Klaffgalasch. Weiße Schokolade ist ja auch schon ohne Kakao, oder? glaube ja. Kann ich da Krabbensaft dazu haben? Nein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, SSRIs, Antidepressiva. Ja, der Stand der Forschung bei den Antidepressivern ist, dass die werden seit Jahrzehnten gegeben und der Zusammenhang zwischen es gibt eine Linderung der Folgen von Depressionsstörungen, aber die Grundlage, warum diese Medikamente überhaupt gegeben wurden, lässt sich wissenschaftlich mittlerweile nicht mehr halten. Da gibt es genug Studien dazu. Es wird im Endeffekt gesagt, dass du eine Serotonin-Defizienz hast, dass dein Serotoninspiegel zu gering ist und dass das depressive Zustände auslösen können, weil du weil deine Chemie im Körper sich verändert und dein Gehirn nicht mehr die Stoffe bekommt, die es braucht und daraus würde sich eine Serotonin-inhibizierte Depression gründen, was das meiste ist, was halt vor allem im Ausland, in Amerika hauptsächlich durch diese Serotonin-Inhibitor gesteuert wird, aber in Deutschland wird das halt auch in meisten Antidepressiva damit gegeben. Die wissenschaftliche Grundlage der Sache ist jetzt entzogen worden. Ja, es ist meistens so, die haben halt viele Nebenwirkungen, die machen abhängig. Ja, wenn man die benutzt, dann muss man andere Medikamente nehmen, um wieder die runterzusetzen. Und the situation has been driven partly by the false belief that depression is due to a chemical imbalance. It is high time to inform the public that this belief is not grounded in science. Also es gibt halt andere Gründe, warum man Depressionen bekommt. Ja, es gibt diese chemische Imbalance, aber es hat einfach nichts mit dem Serotonin zu tun. Sie kann die Symptome einer Depression unterdrücken, aber sie kann sie nicht behandeln. Ja, also wenn man einfach nur funktionieren will, kann man das weiterhin machen und die ganzen Nebenwirkungen in Kauf nehmen, aber es ist halt keine Therapie. Es ist einfach nur eine Symptombehandlung. Ja, und es sind meist halt psychologische Probleme, die dazu führen. Ne? Hier, pass auf, jetzt, da hätte keiner dran gedacht. Studies looked at the effect of stressful life events and found that in the more stressful life events a person had experienced, the more stressful life events a person had experienced, the more likely they were to be depressed. Ja, sowas aber auch, ne? Hätte jetzt keiner gedacht, oder? Wie vorhin, ne? Arbeit weg, Frau weg, ja, und dann Wohnung weg. Klar, ja, Depression. Und dann Pillen schlucken, damit man sich nicht mehr so schlecht fühlt, aber es ist halt nur ein Unterdrücken der ganzen Sachen. Man muss hier, es ist halt schon alles sehr deprimierend, aber man muss sich die Sachen anschauen und versuchen, damit umzugehen und eine Lösung finden. Ja, sei es alles, worüber wir heute gesprochen haben, oder seien es irgendwelche Sachen, die bei euch im Leben schieflaufen, versucht erstmal an euch zu arbeiten, euch zu verbessern, euch in einen guten Gesundheitszustand zu machen, gute Freunde zu finden, mit denen ihr darüber reden könnt, ein bisschen Spaß im Leben zu haben, bevor ihr einfach irgendwelche Pillen schluckt, nur um zu funktionieren. War nicht kurz. Wo man erstmal funktionieren muss, aber mit solchen Pillen, man muss sich einfach bewusst sein. Das ist ein Pflaster, ja, auf einer riesigen, klaffenden Wunde. Ja, das hilft vielleicht erstmal ein bisschen, aber es ist keine Heilung. Ja, und nur Symptome zu unterdrücken. Ich kenne persönlich in meinem Leben welche, die haben das temporär genommen und dann haben sie ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen, dann ging es denen besser. Ich habe andere Leute genommen, die sind auf den Dingern richtig abgestürzt. So, Menschen sind unterschiedlich, ihr müsst immer mit eurem Arzt über alles reden, aber der Stand der Wissenschaft ist jetzt halt im Endeffekt so, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Geringes Serotonin heißt nicht, dass ihr darum Depressionen bekommt. War nicht kurz anekdotische Evidenz einbringen darf, weil das Praktische ist, also hier sitzt jemand, der nimmt Serotonin-Wiederaufnahmehämmer seit ein paar Jahren. Fakt A, ich habe mich da lange gegen gewehrt, genau aus den Punkten, die du aufgeführt hast, dass ich nämlich keinen Bock hatte, einfach irgendeine Chemie zu schmeißen und so weiter und so fort. Deswegen, also als ich das Zeug genommen habe, habe ich vom einem auf den anderen Tag praktisch fast eine deutliche Besserung meines Zustands erfahren und habe dadurch überhaupt erst die Möglichkeit gehabt, mit dem Problem wirklich umgehen zu können. Also ich würde das nicht als wirkungslos, dann habe ich einen ganz extremen Placebo-Effekt erlebt, der mich aus einer Depression rausgeholt hat. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich sag nochmal, es wirkt gegen die Symptome, aber es soll ja eigentlich eine Ursache bekämpfen. Die Ursache bekämpft es nicht. Nee, deswegen nur die Pillen nehmen und denken, es wird besser, geht nicht. Man muss an sich selber arbeiten. Also keine Chemie ohne Therapie sowieso. Ja, wäre meine Empfehlung. Und zweitens, genau. Also das ist auch, ich glaube, niemand geht da rein und glaubt, dass ihn das heilt. Also die Leute, die depressiv sind, die haben dadurch einfach nur die Luft, überhaupt sich mit der Depression so auseinanderzusetzen, dass sie eine Chance haben, die irgendwann zu besiegen. Ja. Und ich muss für meinen Teil auch sagen, wenn du da einen guten Arzt hattest, der dir das so erklärt hat, wunderbar, deswegen sucht euch gute Ärzte. Ja. Wie gesagt, ich kenne leider genug Leute, bei denen war es nicht so. Hm. Ja, wenn man die Ursache nicht kriegt, dann muss man vielleicht an den Auswirkungen was machen. Wäre ja beim Klimawandel vielleicht auch nicht schlecht. Was euch hilft, mit den Problemen klarzukommen. Die Probleme liegen woanders. Das ist wissenschaftlich jetzt bewiesen. Die Probleme liegen nicht daran. Es kann eine Stütze sein, die hilft, sei es gegeben, aber immer vorsichtig sein, bitte. Ja, aber wer sagt mir denn, dass diese Researchers, die hier genannt werden, nicht im Auftrag von einem anderen Pharmaunternehmen schreiben, die gerade ihr neues, tolles Antidepressionsmittel vorbereiten. Ja, sicher. So wirst du das nie. Also all diese Sachen sind sowieso, werden jeden Tag fragwürdiger im Endeffekt. Was nicht fragwürdig wird, ist der Wald. Wissenschaft lebt davon, immer wieder hinterfragt zu werden. Vielleicht funktioniert das auch auf ähnliche Art wie Sport oder so, dass man das besser kann, wenn man das von viel macht. So nach dem Motto, ich kann mich ja nicht auf eine Olympiade vorbereiten, indem ich mich ausruhe oder so. Genau. Man muss in den Wald gehen. Genau, man muss einfach mal rauskommen aus den Socken und dann kommt man auch beim nächsten Mal vielleicht wieder aus den Socken. Ich weiß es nicht genau, ich habe sowas. Deswegen sage ich ja, Umfeld, auch euch selber arbeiten, das funktioniert immer. Und wenn ihr eine kleine Hilfestellung dafür braucht, okay, aber muss immer vorsichtig sein bei allen. Auch mal im Wald gehen muss man auch vorsichtig sein. Kann ja ein Ast auf einen runterfallen. Das hat auch Wald ist nicht nebenwirkungsfrei. Also, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Oh. ändern, es sei denn, ihr macht es freiwillig. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen für die ganzen lieben Kommentare und dem Video mit Kasper, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das hat mich zumindest sehr gerührt und ich glaube, den Kollegen hier hat es auch gefallen. Ja, so sehr nett allerdings. Lest Miete pro Kopf, Knicklicht, geht auf thatsafespace.net. Bald auch im virtuellen Raum zu erkunden. Und wer möchte gerne mal wieder Blank Slate lesen, ne? Oh ja, Blank Slate von Steve Pinker, glaube ich, ne? No. Macht's gut. Ja. Lass mich nicht kennen dann. Kulturmarkt Sessbar.